Sonntagabend, 18 Uhr und ja, eine Viertelstunde extra. Die Weltraumaffen sind da. Zeit ist relativ. Ja, besonders mit der Zeitumstellung. Hallo erstmal. Ja, es war noch hell draußen. Abend. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das mit der Uhr müsste dann ich gewesen sein, aber ich habe es trotzdem noch geschafft und entschuldige mich vielmals bei allen, die schon länger warten, bei meinen Mitaffen für meine Schusseligkeit. Ja, ob sie dir verzeihen können, wird sich dann später herausstellen, aber erstmal mit dem Stream anfangen. So. Ja, guten Abend. Beginnen wir doch mal mit einer lustigen Meldung. Und zwar, dieser Artikel ist journalistisch natürlich absolut hochwertig, was man schon an der Schlagzeile sieht. Die NASA möchte im Endeffekt eine Sonde zum Uranus schicken. Und wenn man das auf Englisch ausspricht, dann hört sich das sehr witzig an. Das hört sich halt, ja, Uranus. Ne? NASA wants to probe deeper into Uranus than ever before. Ja, im Endeffekt geht es nur darum, dass im Jahr 2030 wahrscheinlich eine Mission geplant werden wird, wo eine Sonde dorthin geschickt wird. Es war schon seit 1981 wohl nichts mehr beim Uran, Uranus, Uranus. Und der Artikel ist einfach lustig zu lesen, weil die den Wortwitz bis zum geht nicht mehr immer wieder wiederholen. Und ich hoffe mal, dass sich da keiner irgendwie grossly offended fühlt, wenn er so etwas liest. Suchen die was Bestimmtes da oder so? Ja, also es geht nur um die Sonde und das halt kaum. Es ist nicht sehr viel bekannt über den Uranus und deswegen werden die halt Okay. Sachen hinschicken. Ja. Das hier hat mich die Woche auf jeden Fall grossly offended, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, das hat alle grossly offended. Ein paar Wochen hat er noch, ne? Am 23. April sprechen sie das Urteil über diesen Mann. Achso. Schuldig gesprochen ist er schon seit dieser Woche. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ja jemand nicht mitgekriegt. Der gute Mann hier, wie heißt er? Marcus Meacham, genau. Alias Count Dankula. Er hat eine Freundin und die Freundin hat einen Mops. Also. Und diesen Mops, den verehrt sie sehr. Und weil ihm das auf den Senkel gegangen ist und er ein humorvoller Mensch ist, also ich gedacht, was kann ich denn machen, um zu zeigen, dass dieser Mops gar nicht so toll und süß und unfehlbar ist, wie meine Freundin denkt. Also hat er ihm beigebracht, auf Befehl, den Hitlergruß zu zeigen und auf noch einen anderen Befehl hin. Sehr agitiert und sehr, sehr aufmerksam zu werden. Ja. Dummerweise hat er davon ein Video gemacht und das auf YouTube gestellt. Das war wohl der Fehler. Das hat 3 Millionen Views bekommen, das Video, und hat im Endeffekt wirklich so einen Shitstorm losgetreten, der sich jetzt auch wiederum auf sein Leben auswirkt in der Form von Prozessen, Gerichtsprozessen, die über mehrere Monate hinweggegangen sind und es halt einfach wirklich ziemlich seltsam ist, sich das alles so von der Seite anzuschauen. Ich wünsche ihm echt viel Erfolg, aber ich weiß nicht. Ja, ist jetzt der Schuldspruch irgendwie Hate Speech oder was ist da gemeint? Ja, grossly offensive halt. Also das gibt irgendwie nach diesem, also er wurde jetzt verurteilt nach dem Communications Act von 2003 oder so. Und da haben die halt eben in das Gesetzbuch mit reingeschrieben, dass man halt, wenn man jetzt irgendwie eine Kommunikation macht oder dabei mitwirkt oder so und so und so, die halt irgendwie anstößig sein könnte, dann kann das halt bis zu einem halben Jahr, glaube ich, Ja. Freiheitsstrafe im Ja. Also höchsten ich Maße glaube, es kann geben. sogar bis zu 3 Jahren, aber in seinem Fall war es so, er wird nicht so viel Freiheitsstrafe kriegen. Er rechnet selber wahrscheinlich auch nur mit Hausarrest und so einem Funk Armband, was er bekommt, oder ein Fußband, was er bekommt, was er tragen muss für ein paar Wochen. Allerdings kurz vor dem Gerichtsprozess hatte ja. Es wurde beantragt, ihn schärfer zu verurteilen, dass er quasi bis zu 3 Jahre oder bis zu 5 Jahre haben sie quasi sogar beantragt, ihn zu verurteilen, weil es so ein besonders schlimmer Fall ist. Das ist aber kurz vor dem Prozess nicht durchgekommen. Man hat auch in einem der Gerichtssitzungen argumentiert gehabt, dass er die Niedlichkeit des Mopses verwenden würde, um Nationalsozialismus zu propagieren und zu bewerben. Und er hat wirklich so aktiv hart Propaganda betrieben, um Nazis toll zu finden, obwohl er im Video selbst gesagt hat, dass er das niedlichste Wesen, das er kennt, diesen Mops Buddha, ja, mit dem fürchterlichsten Ideen und ideologischen Raum irgendwie belegen wollte und sagen würde, hier, weißt du was, Mops, mach jetzt Hitler groß. Ja. Der Kontrast ist halt da, wo der Witz rauskommt und die Leute verstehen es nicht. Es wurden Diskussionen losgetreten, ob er das darf, was Meinungsfreiheit ist und Shitstorm halt. Ja, es wurden im Endeffekt wurde das eine Rechtsprinzip sehr weit ausgelegt, dass man jemandem etwas nicht als Straftat werten kann, wenn er nicht die volle Absicht hat, das zu tun. Und er hat nicht die Absicht gehabt, irgendwie irgendwas zu verherrlichen. Deswegen ist er auch nicht verurteilt worden, sondern er wurde deswegen verurteilt, weil er es hochgeladen hat und es grossly offensive Content hat. Also, und dass der Content grossly offensive ist, da mussten sie natürlich diese ganzen Windungen machen mit, ja, der Hund ist besonders süß und deswegen könnte das anwerben. Um das zu rechtfertigen, mussten die diese ganzen Gehirnwindungen machen. Aber die eigentliche Verurteilung ist, weil er das Video hochgeladen hat. Aber das sind dann schon die Details. Ja. Ja. Und er hat es zu einem Zeitpunkt hochgeladen, wo sein Account nur 10 Follower hatte, nur seine Freunde. Über einen Reddit-Post wurde das erst soweit verbreitet. Das heißt, seine Argumentation, dass er es eigentlich nicht unbedingt mehr als ein paar Leuten und seiner Freundin zeigen wollte, ist eigentlich schlüssig. Aber das spielt einfach keine Rolle. Das wurde auch gesagt, auch wenn es nur 10 Leute gesehen hätten, wäre es trotzdem das Gleiche gewesen. Einfach die Tatsache, dass er es hochgeladen hat, das ist der Knackpunkt an der Sache für den. Und das ist natürlich drakonisch, weil da gibt es halt so einen Fall, der schon vor sehr langer Zeit passiert ist. Ein finnischer Industrieller, der hat halt im Endeffekt einen Hund gehabt, der hat den nicht extra trainiert. Und man sieht ja auf dem Bild, der ist vielleicht auch so ein, also er hat einen gewissen Sinn für Humor schon gehabt, anscheinend. Der Hund hat von sich aus Pfötchen gegeben und dann ist da halt der Witz draus entstanden, den Hitler zu nennen im Rahmen der Familie. Und der ist halt denunziert worden. Das wurde im Endeffekt auch genutzt, um halt, weil er ein Industrieller war, so ein bisschen seine Ressourcen unter die Kontrolle zu bekommen. Hat nicht so ganz funktioniert und ja, das geht halt auch als Meme durchs Internet, so ja, hier, das ist genauso schlimm wie damals. Oder wer hat sowas noch gemacht? Ja, und ja, ist ein sehr trauriger Fall. Und es ist, also, es werden wohl öfters Leute wegen dieser Sache verurteilt. Aber dieser Fall ist natürlich besonders grotesk und deswegen hat er auch so viel Aufmerksamkeit zurechtbekommen. Ja, ja, genau. Zumal auch. Ist ja auch hier unter anderem Ricky Gervais hat sich da schon zu geäußert, der britische Comedian, der unter anderem The Office erfunden hat. Und der ist ja schon ein relativ großer Name. Der hat ja auch in Hollywood Filme gedreht und so. Ich frage mich, warum so ein Richter damit geht. Ja, der Dankula selbst hat sich auch da geäußert gehabt und gesagt, dass er es toll findet, wenn eine Diskussion über Free Speech losgetreten wird durch diesen Fall. Und er wäre auch bereit, ins Gefängnis zu gehen dafür, wie gesagt, wenn es wirklich dazu Leute darauf bringt, da mal drauf zu schauen und zu sagen, Moment, was passiert hier eigentlich und geht alles hier mit rechten Dingen zu. Ja, das ist ja auch wieder so ein Grundthema, das sich auch schon länger durch unsere Streams zieht, bei vielen von diesen orwellianischen Geschichten, dass grossly offensive auch ein wieder so ein Gummibegriff ist, ja, wie so vieles. Also wer will da genau schauen und wer will das genau definieren? Und ist das nicht vielleicht auch falsch, solche Gesetze zu erlassen, in denen solche merkwürdigen Formulierungen wie halt grossly offensive drinstehen. Ja, sowieso. Deswegen sind ja die ersten Fälle sozusagen so wichtig, ne? Weil die vorgeben, wie das gehandhabt wird dann im Endeffekt. Nicht alle Gesetze werden ja so streng ausgelegt, wie sie dann aufgeschrieben wurden. Ich glaube mal und zum Beispiel nicht, dass man eine Gefängnisstrafe kriegt, wenn man eine Frau aufs Knie fasst. Ja, und also ist es nicht gerade auch im Zusammenhang mit Hitlerismus und Nazis, ist es nicht wichtig, dass man das auch humoristisch und satirisch bearbeiten kann? Das haben ja Leute wie Chaplin schon gemacht oder Lubitsch mit Sein oder Nichtsein oder wer auch immer. Also das Mörs mit seinen Comics, ich finde das nicht gut. Das Problem ist wahrscheinlich in dem Fall, dass er das irgendwie privat gemacht hat, um seine Freundin zu offenden oder was. Und wenn er das gesagt hat, ich glaube, so habe ich das auch verstanden jedenfalls, dann hat er ja zugegeben, dass er das gemacht hat, um zu offenden sozusagen. Und wenn das dann hochlädt, dann offendet er alle, die sehen sozusagen. Also das ist wahrscheinlich der Schluss von einem Richter, den ich natürlich auch nicht gut finde. Ne? Ja, nur fundamental widerspricht es halt und ignoriert es die Idee, dass Sprache interpretiert werden muss und die Bedeutung hatte, der man ihr zuschreibt. Und natürlich hat man da nicht so viel Freiraum, aber dann müsste man nicht nur sein Video so bewerten als grossly offensive, sondern auch jegliche andere Form von Comedy, wo Witze gemacht wurden auf Kosten von Nazis und irgendwie Nazi-Symbolik verwendet wurde. Monty Python und John Cleese. Ja, klar. Das ist albern, natürlich. Ne? Aber ich meine, vielleicht will der Richter auch nur, dass seine Kollegen auch ein bisschen Geld verdienen und möchte, dass der in eine zweite Instanz geht oder sowas. Gibt es sowas in England doch wahrscheinlich auch, oder nicht? Ja, Schottland selbst entwickelt sich sehr, sehr orwellisch und England generell, von dem, was ich mitbekomme, über Plakate hinweg, ist sehr gruselig. Dass du dann so ein Plakat hast, wo drauf steht, hier, wir wissen, dass in dieser Straße so und so viele Leute keine Lizenz für ihren Fernseher haben und ja. So, ihr könnt euch nicht verstecken. Ja. So, die plakative Politik von England und Großbritannien, dass halt der Staat halt so Public Advice Plakate im öffentlichen Raum aufhängt, auch so, ja, so Schilder wie, hier sieht man die auf der Autobahn manchmal, hier schnallt euch an, fahrt nicht so schnell, kein Handy am Steuer, solche Plakate stehen ja manchmal da und in England haben die das halt auch auf verschiedene andere Lebensbereiche ausgedehnt und deswegen sind solche öffentlichen Plakate, die wirken immer sehr orwellisch in England. Die hatten das doch auch mal versucht mit Rückmeldungen, also die hatten ziemlich viele Kameras da, und dann haben sie eben versucht mit Lautsprecher-Rückmeldungen irgendwie die Leute zu disziplinieren und das ist aber nach hinten losgegangen, ja. Also dann haben sie, was weiß ich, irgendwie zu den Pennern auf dem Spielplatz gesagt, irgendwie, oder durchgesagt, die sollen mal ihren Dreck da wegräumen oder so. Dann haben die sich vor die Kamera gestellt und erstmal irgendwie recht Dreck gemacht. Ne? Also das klappt nicht immer. Sag ich mal so. Ja, hier sehen wir ein weiteres Opfer in Deutschland. Also was heißt ein weiteres Opfer? Das ist natürlich nicht vergleichbar. Der ist für 30 Tage auf Facebook gesperrt worden. Diese Äußerung, er hat eine Äußerung getätigt, die man hier auch lesen kann. Der Islam spielt in der 1700-jährigen Geschichte des christlichen Abendlandes immer nur eine Rolle, die des Damoklesschwertes, das über uns hing, der Bedrohung durch die Barbarei, gegen die es sich zu vereinigen und derer es sich zu erwehren galt. Insofern ist nicht der Islam ein Teil der deutschen Geschichte, sondern der Abwehrkampf gegen den Islam. Diese Aussage wurde halt auf Facebook getätigt vor dem Hintergrund, ja, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht, das wird ja immer wieder von irgendwelchen Politikern mal ins Mikrofon gesagt und dann gibt es wieder eine Debatte darüber. Das ist ja eigentlich ein ziemlich abstrakter Satz und da, naja. Aber der wurde hier konkret gesperrt und da der... Das sind die Richtlinien. Das sind die Richtlinien. Nachher sonst, deswegen hat er sich halt direkt recht eloquent auch gewehrt, schriftlich dagegen. Kann man sich mal durchlesen, finde ich ganz, ist ganz interessant geschrieben. Und ja, finde ich, wenn kirchliche Verbände, die ja oftmals auch in der Kritik stehen, vielleicht jetzt auch noch ein bisschen mehr Schaden erleiden, auch wenn man es natürlich niemandem wünschen will, vielleicht kommt ja aus der Ecke dann zumindest mal ein bisschen weniger Unterstützung für die Leute, die immer mehr Zensur fordern. Das wäre ja schon mal schön. Man kann es hoffen. Ja, das hier ist ein Gastbeitrag von Konstantin Kuhle auch zu dieser Aussage von Horst Seehofer halt. Und also Konstantin Kuhle ist noch der Bundesvorsitzende von den Jungen Liberalen, also von dieser Jugendorganisation von der FDP, der ich übrigens nicht angehöre. Und ja, auch Bundestagsabgeordneter. Und was er halt in diesem Gastbeitrag, diesem kurzen hier schreibt in der FAZ, ist halt quasi böser, böser Horst Seehofer, was machst du denn da? Das kann doch so viel Schaden anrichten, wenn man den Muslimen irgendwie sagt, dass ihre Religion nicht willkommen ist. Und dann so dieses Standardmäßige von wegen Religion hier, Religionsfreiheit da. Und am besten brauchen wir islamischen Religionsunterricht mit in Deutschland ausgewählten Religionslehrern, wo wir hier ja auch schon irgendwie gefühlte 20 Mal drüber gesprochen haben. Und dass das halt eben nicht so läuft, wie die Leute sich das immer vorstellen. Weil im Endeffekt kann man das halt nicht machen ohne die großen Verbände. Und das ist nun mal sowas wie die DTIP. Und die, also halt die türkische Religionsbehörde. Und das ist dann nicht irgendwie seranatisch oder so irgendwelche liberalen Verbände, wo halt nicht so viele Leute Mitglied sind, die das dann hinterher bestimmen, was da irgendwie läuft. Ja, also es war mal wieder sehr enttäuschend auf jeden Fall, was ich da so die letzten Tage in meiner liberal-politischen Bubble so alles an Sachen lesen musste zu dieser, wie ich meine, vollkommen harmlosen Aussage hier von dem Herrn Seehofer, der ja auch quasi klargestellt hat, dass es ihm nicht um die Menschen geht, sondern halt eben um den Islam. Und also ich für meinen Teil kann damit ganz gut leben, also. Die Frau Merkel ist ihm ja auch sofort öffentlichkeitswirksam über den Mund gefahren. Wobei man halt das auch in den Zusammenhang stellen muss, dass halt Bayernwahl bevorsteht. Ja, das ist absolut richtig, ja. Also das ist natürlich die Frage, ob das unter einem anderen Kontext halt eben auch so gewesen wäre. Und auf der anderen Seite, es ist auch nur irgendwie eine Aussage. Also was hier halt eben auch drin steht von wegen, ja, der Innenminister ist ja dafür verantwortlich, sich mit den Religionsgemeinschaften da irgendwie zusammenzuhocken, weil dieser ganze Religionspart zumindest im Bund ja Teil des Innenministeriums ist. Und ja, also das ist natürlich richtig, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man das alles gut finden muss, was da irgendwie passiert. Also ich finde es sowieso schlimm genug, dass das Aufgabe irgendwie vom Staat ist, sich da mit den Religionsgemeinschaften irgendwie abzusprechen. Wenn der Islam zu Deutschland gehört, dann sollte auch die Kritik am Islam ja genauso möglich sein und nicht irgendwie ein Fass aufmachen. Das macht doch keinen Sinn. Ja, ich frage mich auch, was diese Überschrift soll. Sicherheitsrisiko bedeutet das, dass er Muslime mit seiner Auslage zu irgendwas anstachelt? Ja, oder? So ist das zu verstehen, ja. Ja, aber dann ist doch das Problem nicht beim Herrn Seehofer, sondern bei jenen, die sich von Worten zu Gewalt oder irgendwas anstacheln lassen. Das würde ich auch so sehen, aber der Herr Kuhle sieht das scheinbar nicht so. Und da ist er nicht alleine. Also ich habe dieses über die letzten Tage häufiger gelesen. Ja, ich finde die Diskussion auch irgendwie so grundlos, weil halt wieder, es geht in zwei verschiedene Richtungen. Ich möchte an der Stelle mal den Taksim grüßen und den Herrn Amthor zitieren, der hat dazu auch Stellung genommen, ganz kurz. Wenn man fragt, was heißt das eigentlich, was heißt gehören zu, wenn man meint, den gibt es in Deutschland. Wenn man meint, den gibt es in Deutschland, dann stimmt das. Wenn gehören zu heißen soll, dass er unsere Kultur in besonderer Weise prägt, dann habe ich persönlich damit meine Schwierigkeiten. Wir leben in einem Land, das von christlicher Kultur, von Humanismus und Aufklärung geprägt ist. Aber die Religionsfreiheit und der individuelle Islam, der gehört natürlich auch zu einem freien Rechtsstaat, aber der politische Islam sicherlich nicht. Also es geht immer wieder um das Gleiche. Es wird alles in einen Topf geworfen und es werden halt politische Agitationen, ne? Ich weiß ja nicht, wenn es irgendwelche christlichen, monarchistischen Strömungen geben würde, die halt irgendwie sagen würden, ja, wir müssen die Bundesregierung durch den Vatikan in Rom ersetzen, dann wäre das ja auch irgendwie ein politischer Machtanspruch. Ja. So, da würde man ja auch differenzieren können. Und das sehe ich jetzt gerade nicht so. Ja, was mich halt eben auch ziemlich reizt an dieser ganzen Sache, ist wieder so dieses Verständnis von Religionsfreiheit, als wäre das halt eben das Ding, was alles andere sticht, so. Nach dem Motto, und das gibt halt unsere Verfassung eigentlich auch nicht her, weil da habe ich halt auch immer viel zu gelesen die Woche über, ja, unsere Verfassung garantiert Religionsfreiheit. Ja, aber in unserer Verfassung steht auch eigentlich drin, es gibt keine Staatskirche, was ja dann halt eben so ist, dass es nicht eine Staatskirche in Deutschland gibt, sondern eigentlich zig verschiedene, die ganzen Landeskirchen halt. Und da steht auch drin, dass sich die Religionsgemeinschaften selbst verwalten im Rahmen des geltenden Rechts. Ja, aber dann gibt es halt diese ganzen Ausnahmen, zum Beispiel im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, wo die dann in kirchlichen Betrieben da Loyalität verlangen können und lauter solche Dinge, also halt Sachen halt gehen, die normalerweise nicht gehen würden, wenn das jetzt ein ganz normaler Betrieb wäre. Aber das ist ja dann in den Rahmen des geltenden Rechts. Insofern, wenn man jetzt natürlich ins geltende Recht lauter Ausnahmen reinschreibt, dann ist auch alles im Rahmen des geltenden Rechts. Aber ansonsten, ansonsten sollte man halt eben meinen, dass da halt eben drinsteht sozusagen, dass die Religionsfreiheit halt durch alles andere beschränkt wird. Ne? Aber da gibt es halt diese ganzen Ausnahmen dann. Also so kann man die Kuh halt eben auch melken aus der Richtung. Also ich habe bei Maischberger gehört von einem Muslim, der das so erzählt hat, ja, dass dass Muslime sich an die geltenden Gesetze in dem Land halten, solange sie in der Minderheit sind. Was passiert, wenn Muslime in dem in dem Land zur Mehrheit werden mit ans Gesetz halten? Das wurde nicht erklärt. So, aber ja, das habe ich auch schon häufiger gehört und das nicht bei irgendwelchen Demonstrationen oder so, sondern halt auch von Leuten, die aus diesen Bereichen kommen. Also das hatte ich ja damals auch erzählt, das ist schon wieder ein paar Jahre her, war ich mal bei einer Veranstaltung vom Humanistischen Verband, wo es um diese Pegida-Demonstration ging. Und da stand dann da auch einer auf, der da bei den Gästen dabei war und hat halt eben erzählt, dass er aus dem Iran kommt. Und dass das halt eben, was du gerade gesagt hast, OPEX, ne, dass es halt diese Aufgabe gäbe, sich so lange anzupassen, bis man halt das nicht mehr muss. Ja, genau. Und es gibt auch im Islam ganz direkte Anweisungen, die wirklich mit dem Islam übereinstimmen, die da sind, dass du, um Islam zu fördern, ja, auf der ganzen Welt, das ist so das Ziel, ja, hast du die gottgegebene Fähigkeit und Möglichkeit zu lügen und zu täuschen, damit du den Ungläubigen da den Islam näher bringen kannst. Also spiel nach den Regeln und bewege das gesellschaftliche Fenster so weit, bis du in der Mitte der Gesellschaft angekommen bist und dann ist eh alles schon zu spät. Dann ist der Wille Allahs. Ja, naja, nee, das... Ich verstehe das echt nicht. Das ist wie mit dem Sozialismus. Du hast eine Gruppe an Ideen, ja, die, wenn sie in Praxis umgesetzt werden, dafür sorgen, dass nichts weiter dort bestehen werden kann, entweder getötet wird oder fliehen muss. Und dann sagst du, nee, aber diesmal wird das mit dem Islam doch klappen. Diesmal wird das mit dem Sozialismus doch klappen. Nein, wird es nicht. So viele Länder wurden durch den Islam zerstört. So viele Länder wurden durch Sozialismus zerstört. Das funktioniert einfach nicht. Es geht nicht. Ja, ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich war in den 90ern in der Türkei und habe da in Izmir einen Haufen nette Leute kennengelernt, unter anderem einen Deutschlehrer, der mir dann auch erzählt hat, das würde ihm sehr leid tun, aber wenn sich der Islam irgendwann weltweit ausbreitet, würde auch ich getötet werden, wenn ich nicht konvertiere. Ja, das ist so das Ding von, dass hier die Muslime, die hier leben, die anderen Ungläubigen tolerieren, ja. Und wir haben Politiker, die das nicht ganz wirklich nachvollziehen können. Und das ist wirklich schade. Also wenn wir uns alle auf irgendwas einigen könnten, dann wäre das toll, uns darauf zu einigen, dass einige Ideen wirklich Krebs sind. Also sie können gern weiterhin bestehen, aber niemand sollte daran glauben. So. Was hat denn jetzt das südliche Armutsgesetzzentrum wieder gemacht? Also das Southern Poverty Law Center ist eine Institution, sag ich mal. Eine Amadeo-Antonio-Stiftung auf Englisch. Ja, darauf wollte ich im Endeffekt hinaus. Es ist im Endeffekt eine gemeinnützige Einrichtung, die vielleicht in ihren Anfangszeiten auch gewisse Ziele verfolgt hat, aber die mittlerweile, ja, also sie fährt große Medienkampagnen, sie hat sehr viel Einfluss und sie ist sehr umstritten. Sehr viele Leute berufen sich auf sie. Insbesondere, wenn es um die ganzen Hate-Speech-Sachen geht und was zählt als Hate-Speech, da werden oftmals Definitionen von Leuten dort aufgestellt und die werden dann halt von irgendwelchen Unternehmen oder anderen Aktivisten aufgegriffen, weil die ja dann so wissenschaftlich hinterlegt sind und so. Und das ist ein Artikel von einer Dame, die, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie eine der aufgeklärtesten Personen ist in der journalistischen Landschaft. Also, aber sie hat erkannt, dass das Southern Poverty Law Center ein Problem mit der Wahrheit hat. Und das ist ja schon mal der erste Schritt zur Besserung. Wenn das Southern Poverty Law Center ist wirklich für sehr viele sehr seltsame politische Aktionen und Gesetzgebungen indirekt mitverantwortlich. Ja, ich kann ja ein paar Beispiele nennen, auf jeden Fall von Leuten, die da auf der Liste stehen vom Southern Poverty Law Center, zum Beispiel als ganz schlimme Islamhasser halt eben diese, oder sagen wir mal lieber als Rassisten gegen den Islam, zum Beispiel die Ayan Hirsi Ali steht da drauf auf der Liste. Und hier der Majid Nawaz, der ist ja in Deutschland nicht so bekannt. Der war ist Engländer und hat eine Zeit lang in so einem Folterknast gesessen, hier von dem alten Präsidenten von Ägypten, weil er da irgendwie so einer islamistischen Organisation angehört hat. Und der ist ja jetzt einer von den Leuten, der hat diese Quillen, heißt es glaube ich, diese Organisation, die er jetzt gegründet hat, um sich halt damit zu befassen, die Leute vom radikalen Islam irgendwie abzubringen, also ein richtiger Reformer halt. Und ist vollkommener Humbug. Und dann natürlich auch so Leute wie der Sam Harris werden von diesem Southern Poverty Law Center da irgendwie als ganz schlimme Neonazis da irgendwie hingestellt und so. Also es ist hanebüchen. Und natürlich Gamergate haben sie auch auf ihrer Liste als böse Hassgruppierung. Und das ist im Prinzip, ist es halt eine Liste, die Journalisten halt mögen, weil da genau die Namen halt draufstehen, die ihnen auch missfallen. Und dann kannst du da halt drauf zeigen und sagen, hier, das sind die Experten. Und deswegen sind das ja nicht nur irgendwelche Behauptungen, die wir hier aufstellen, das sagen ja schon die Experten. Und genauso läuft es halt in Deutschland mit der Amadeo-Antonio-Stiftung auf. Also, dass dieses Southern Poverty Law Center jetzt auch Einfluss auf irgendwelche Gesetzgebung hat, wäre mir jetzt neu. Oh. Aber das mag gut auch stimmen. Also zutrauen würde ich denen das auf jeden Fall. Die haben einen stärkeren Einfluss als Antonio Amadeo hier in Deutschland. Auf jeden Fall. Wie viel Geld kriegen die denn von? Die haben auch einen besseren Ruf. Amadeo Antonio Stiftung kriegt fast 1 Million jetzt pro Jahr. Ne? Wie viel kriegen die denn? Trotzdem, ungenommen deswegen, die sind sehr einflussreich. Die sind halt eine sehr gute Plattform für sehr viele Interessengruppen, um ihre Interessen halt mit durchzusetzen. So, also man könnte wirklich, also ich, es gibt so viele Sachen. Pepe, kennt ihr, ne? Warum ist der ein Hate-Symbol? Hier, Southern Poverty Law Center. Kennt ihr diese drei, die Klammern um die Namen, die Echo-Klammern? Ja, hier, auch, wegen denen. Ne? So, ja, also die haben, ich weiß gar nicht, man könnte ganz viele Beispiele aufzählen, die ihr alle auch schon irgendwo mal gesehen habt, die kommen alle von denen. Ja, die haben halt eine Liste von Sachen und verschiedene Listen von verschiedenen Sachen, was halt alles nicht korrekt ist. Und da halten sich die Leute dran und zeigen drauf. Ja, Southern Poverty Law Center, wäre das, also ja, es taucht halt immer wieder auf, ähnlich wie die AA-Stiftung hier. Aber ich würde sagen, halt noch aggressiver, noch schlimmer und halt noch viel einflussreicher. In Amerika. Dafür haben wir mehrere. Dann noch die Böll-Stiftung und so. Ja, das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Die Böll-Stiftung ist ja so ein Parteisink-Tank halt. Ne? Ja, stimmt schon, aber die haben ja auch einen Einfluss. Also, ja, das ist klar. Die gehen auch irgendwie durch die Nachrichten, ohne dass es erwähnt wird, zu welcher Partei die gehören oder so. Das wäre ja schlimm, wenn die keinen Einfluss hätten als Parteisink-Tank, ja. Aber ja, irgendwelche abstrusen Vereine und Stiftungen von sonst wie wem. Ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes. Ich sag mal so, bei den Grünen, ich meine, im Endeffekt steckt da ja noch irgendeine Art von demokratischer Legitimation dahinter, wenn ich so eine Partei wähle und dann im Endeffekt die sich so ein Think Tank leisten. Aber irgendwelche AA-Stiftungen und Southern Poverty Law Centers brauchen meines Erachtens nach nicht die öffentliche Hand irgendwie finanzieren und mit Einfluss ausstatten. Also. Ja, das Milchmeme kommt auch von den. Und jemand schreibt, 100 Millionen Unterstützung jährlich bekommen die. Ich kenne die Zahlen nicht. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Ich halte die Zahlen noch für niedrig. Weil, wie gesagt, die sind in Amerika wirklich sehr, sehr, sehr, sehr groß. Sehr groß. Ja. Und die ganzen parteinahen Stiftungen, ja. Aber die gibt es ja in Amerika auch. Und die ganzen Superpacks gibt es in Amerika auch. Und, ne? So. Ja. Ist natürlich wahr. Überall sind Lobbyisten. Interessengruppen, sage ich ja. Hate speech leads to violence. Why would liberals defend it? Diese Unterzeile da, dass halt die Aussperrung von den drei Right-Wing-Extremists, also in dem Fall Lawrence Southern, Martin Sellner und Brittany Pettibone, dass das kritisiert worden ist, aber warum sollte man das nicht machen? Das Recht auf einer Plattform ist nicht absolut. Ich verstehe nicht, wie man immer wieder drauf reinfallen kann, zu glauben, dass das nur die politischen Feinde treffen wird. Mhm. Das ist so dumm und so kurzsichtig und sollte sich halt irgendwann in England eine rechte Gruppierung durchsetzen und man hat ihnen diese Gesetze in die Hand gegeben, werden die das auch nutzen und zwar gegen genau die Leute, die solche Artikel schreiben. Es ist wirklich unglaublich, wie dumm und kurzsichtig das ist, anderen Leuten die Meinungsfreiheit absprechen zu wollen und zu glauben, dass einem das nicht irgendwann auf die Füße fällt. Ja, wir haben alle denselben denselben Ast, auf dem wir sitzen. So, das ist so das Gesetz. Und wenn du das Gesetz einschränkst, um deine politischen Gegner rauszustoßen aus dem Diskurs, dann müsstest du entweder dafür sorgen, dass du selbst zu einem Diktator wirst und dann Freiheit für dich eigentlich nicht so was bedeutet und nicht jeder hat's und einige sind gleicher als andere. Oder du gehst hin und realisierst, okay, Moment, wenn ich das jetzt mache, hat das negative Auswirkungen auf mich. So, ja. Ich glaube, die Ausgangsthese ist schon falsch. Also Hate Speech leads to violence. Ist das nachgewiesen irgendwo? Ja, ich hab irgendwann mich mal mit den Moderatoren von der Facebook-Seite von Zap, das Medienmagazin, um genau diesen Punkt gestritten. Mhm. Und da wurden mir dann so ein paar Aussagen von wie heißt die deutsche Philosophin, die dieses Eichmann-Buch geschrieben hat? Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Hannah Arendt, genau. Also, so ein paar Aussagen von Hannah Arendt wurden mir da verlinkt. Oh. Als Beleg. Das reicht dann, oder was? Das reicht, ja. Das ist halt eine Philosophin so, wenn die das sagt, dann kann man das ja schon mal als gegeben hinnehmen, würde ich sagen. Ne? Also, es ist echt unglaublich, wie Leute darauf kommen, zu sagen, hier, dass Hate Speech einfach zu Gewalt führt und passt schon. So, ich glaube, wir entwickeln uns jetzt immer weiter und weiter, was Medien angeht. Wir haben früher hieß es irgendwie Rockmusik und generell Musik ist unethisch und verpestet unsere Jugend. Dann waren es die Videospiele, jetzt sind es halt immer noch so. Aber man entwickelt sich immer weiter und weiter und weiter und jetzt sagt man, okay, Sprache an sich ist das Problem. Und das ist so die Spitze, die man bis jetzt erreichen konnte, denn ab da geht es wirklich nur bergab. Und vor allen Dingen, was mich daran ja auch immer so wundert, ist die Tatsache, ich meine, dass die Leute auch meinen, dass andere Leute quasi, von sich selber denken sie es ja wahrscheinlich nicht, dass sie sofort total immer überzeugt sind, wenn die irgendwie was anderes hören. Also so nach dem Motto, du gehst halt durch die Gegend und bist irgendwie der Einstellung, dass, keine Ahnung, Islam prima ist, Feminismus prima ist, irgend sowas. Mhm. Und dann kommt einer an und sagt irgendwas und dann änderst du deine Meinung halt von jetzt auf gleich einfach total so, weil du halt ein Schaf bist, was nicht selber denken kann oder was. Ich meine, das ist ja die Voraussetzung dafür, dass man sagt irgendwie, oh mein Gott, es darf nirgendwo irgendwie was stehen, weil ansonsten werden ja alle Leute sofort, ändern ja alle sofort ihre Meinung und dann bauen sie gleich das nächste Konzentrationslager auf und dann geht's weiter oder so. Das ist so eine typische SPD-Denke, ne? Wir machen irgendwie was und dann soll da das und das mal rumkommen. Dass das irgendwie auch gegenteilige Effekte haben kann, das bedenken die nicht. Also ich finde es auch ein bisschen frech, sich da auf Arendt zu beziehen, weil die kann sich halt nicht wehren dagegen, dass sie instrumentalisiert wird. Und ich habe hier mit kurzer Suche ein Zitat gefunden, wo sie sagt, unter freien Umständen sollte eigentlich jeder Einzelne entscheiden dürfen, was er nun gern sein möchte, Deutsche oder Jude oder was auch immer, woran mir liegen würde und was man heute nicht erreichen kann, wäre eine Änderung der Zustände, dass jeder frei wählen kann, wo er seine politischen Verantwortlichkeiten auszuüben gedenkt und in welcher kulturellen Tradition er sich am wohlsten fühlt. Das klingt für mich nicht wie jemand, der anderen das Maul verbieten will. Ja, also ich würde auch eher sagen, vor allen Dingen jemand, der sich mit totalitären Regimen beschäftigt. Ich glaube, wenn die heute leben würde, wäre die eher auf Jordan Petersons Seite. Also das ist ja schon bitter, dass die von Zapte sich nicht irgendwie mit eigenen Worten mal ausdrücken können. Ne? Hättest du denn meinen? Also ich befasse mich auch mit Hate Speech so im Rahmen meiner Uni und ich habe im Rahmen einer Kritik zur wissenschaftlichen Arbeit über ja, die halt Hate Speech untersucht hat, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass umso mehr von dieser bösen Sprache ich gesehen habe, desto mehr Facetten habe ich davon verstanden und desto schneller habe ich die Angst, die ich eventuell verspüren könnte und das Unwohlgefühl von, oh, da habe ich gerade was gelesen, das ist nicht gerade angenehm für mich, für mein Wohlbefinden, verarbeiten können. Ich habe es besser verarbeitet, indem ich mehr davon gesehen habe. Die Angst kommt also buchstäblich durch diese Tabuisierung und Dämonisierung von bestimmten Ideen und Gedanken und Sprache. Und wenn da Leute hinkommen und sagen, hier, Hate Speech ist das Recht, gemein zu sein und Scheiße zu labern, dann ist das buchstäblich der Fall. Denn wenn du das nicht erlaubst, dann endest du eben mit so einer Tabuisierung, mit einer Dämonisierung von bestimmter Sprache. Und das ist nicht nur nicht notwendig, sondern aktiv schädlich. Deswegen, Leute, bitte, wenn ihr irgendjemanden hört, der da sagt, hier, das heißt aber nicht, dass du irgendwie deine dämlichen Positionen vertreten darfst. Nee, das darfst du nämlich, okay? Denn Meinungsfreiheit enthält alle Informationen, egal ob sie wahr oder falsch sind, begründet, unbegründet, emotional, rational. Schaut euch die Definition an. Es ist einfach wirklich nicht nachvollziehbar, warum hier auch diese Art und Weise gewählt wird, weil man kennt ja solche Einreiseverbote ansonsten beispielsweise von Fußballspielen, bekannten Polizei, bekannten Hooligans, die werden manchmal an der Grenze abgefangen oder auch bei Demonstrationen. Jetzt machen die das halt hier, wo es halt nicht um irgendwelche eklatanten Straftaten gibt. Also gerade, ich weiß jetzt nicht, auf wen sich in diesem Artikel bezogen wurde. Ob damit jetzt hier die Britney Pettibone, der Sellner und die Lauren Southern gemeint waren oder der Lutz Bachmann. Wobei der Lutz Bachmann, also der ist ja schon mal in einer ganz anderen Kategorie als die anderen drei, muss man ja auch wirklich sagen. Ja. Ich finde das einfach auch seltsam, ein seltsamer Umgang mit der ganzen Situation, weil auch der Regierung muss ja klar sein, dass sie damit viel mehr Aufmerksamkeit auf die ganze Sache legt. Also ich finde das seltsam. Es ist halt schon was ganz anderes, wie wenn die kommen würden und dann sind sie im Land und dann wären sie im Land wegen Hate Crime verhaftet. Das wäre nochmal was ganz anderes. Ist natürlich schwer einzuschätzen, wie viel Aufmerksamkeit das bringt, weil ich meine, wir sind natürlich da irgendwie für sensibilisiert für diese ganzen Sachen. Aber wie viele Leute da jetzt so aus der allgemeinen Bevölkerung und auch dann nochmal in England da irgendwie von Wind bekommen, ist halt nochmal eine ganz andere Frage. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich ein Artikel irgendwo bei BuzzFeed oder so, oder halt dieses Ding da von Guardian, wo halt drin steht, alles läuft prima, wir haben alles unter Kontrolle, die ganzen Hetzer werden alle hier an der Grenze aufgehalten. Tja, also ich finde es einfach eine sehr seltsame Vorgehensweise, weil es irgendwie, naja, aber vielleicht ist es so, wie du meinst, es fällt einfach niemandem auf. Also wenn man was mitkriegt, dann kriegt man ja das meiste trotzdem nicht mit, weil irgendwie da sind ja nicht nur die Sassan und der Sellner. Da sind ja jeden Tag irgendwie 4-5 Leute, die sie festhalten, angeblich. Hab ich okay. Gehört. Mhm. Aus diesen Gründen eben, weil sie keine Ahnung, Sorge hätten, die würden böse Propaganda machen oder so. So wie in Norwegen, die Ministerin der Justiz, die ist geflüchtet. Da stehen die Leute nicht so auf Meinungsfreiheit scheinbar. Stehen mehr auf so Sperren und auf Hate Speech-Regeln. Die 40-jährige Ex-Ministerin beklagte eine Hetzjagd gegen sie sowie eine Knebelung der freien Rede. Sie werde innerhalb ihrer Partei den Kampf für freie Meinungsäußerung und eine strenge Einwanderungspolitik fortsetzen. Ja, die hat sich halt geäußert gegen die Einwanderung, die in Schweden ja auch recht stark, in Norwegen ja wohl auch recht stark ist. Und das war dann Grund, sie politisch zu töten. Ne? Also es geht auch Frauen so. Die werden dann nicht mehr einsehbaren Posting auf ihrem Facebook-Account warf sie den Sozialdemokraten, der AB der Partei, vor, ihnen sei das Recht der Terroristen wichtiger als die Sicherheit des Landes. Ja, solche Diskussionen führen wir bei uns auch, ne? Ja. Aber ich meine, dass dann Leute halt politisch zerstört werden oder sich zurückziehen müssen, weil sie ihre Meinung in der Richtung äußern, das finde ich halt doch absolut bedenklich, weil so funktioniert Demokratie nun mal nicht. Demokratie funktioniert nicht, dass irgendwer eine Meinung vorgibt und der Rest muss sich dran halten. Das ist einfach pervers, dann zu behaupten man seine Demokratie. Aber der gesellschaftliche Grundkonsens... Die Zivilgesellschaft. Ja, nun ja, wenn willkürlich irgendwelche Leute von solchen Posten abgezogen werden können, dann ist das ja schon sowas wie die Aufkündigung dieses Konsens, ne? So finden das viele Leute, glaube ich. Ja, das ist hier eine Presseerklärung der Strafverteidigervereinigung NRW e.V. Ich weiß nicht, ob das ein großer Verband ist, aber auf jeden Fall ist mir das halt vor die Füße gefallen. Und hier geht es jetzt um einen wohl geplanten Gesetzentwurf in Nordrhein-Westfalen zur Verschärfung des Polizeigesetzes. Und hier sind dann so Zitate drin, wie polizeiliche Befugnisse wie letztmalig 1945. Und ja, es geht wohl um Videoüberwachung, Vorbeugehaft, alles, was man, ne, Kontaktaufenthaltsverbote, Elektroschockpistolen. Und das Ganze ist wahrscheinlich so ein bisschen inspiriert von einem ähnlichen Gesetz, was hier im Freistaat Bayern schon auf dem Weg ist. Das Polizeiaufgabengesetz. Und das hier vom Bayerischen Rundfunk. So ein Video, wo die dann ja auch meinen, dass es halt die Schwelle gesenkt ist, für was man nachweisen muss, damit man irgendwie Leute überwachen kann. Kommunikation mitlesen und so. Hast du, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, dass die Dinge legalisieren und das dann eben weitermachen können, ne? Glaube ich. Habe ich gesagt, das ist CDU-Politik oder so, ne? Typisch. Ja, aber potenzielle Gefährder, was soll das denn? Das ist wie grossly offensive. Ja. Also, wenn wir dann auf einmal festlegen, dass halt auch zum Beispiel eine abweichende Meinung zu gewissen Themen halt potenziell gefährdend sein kann. Siehe, Seehofer ist ein Sicherheitsrisiko, ja. Dann Gnade uns, wer auch immer da draußen ist. Ja. Rette uns, Obi-Wan Kenobi. Ja. Der Freistaat wird zum Präventivstaat. Warum ist Pac-Man in dem Auge? Ja. Ja, in diesem Zusammenhang hören wir uns hier mal eine Rede von der Franziska! Von der Franziska an. Ne? Na, herzlichen Glückwunsch. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete, liebe Gäste. Es ist eine Ehre für mich, heute zum ersten Mal im Deutschen Bundestag sprechen zu dürfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, mit meiner parlamentarischen Staatssekretärin Karin Marx, mit meinem parlamentarischen Staatssekretär Stefan Zierke und dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Als ich mich in der vergangenen Woche als Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln verabschiedet habe, da haben mir die Neuköllnerinnen und Neuköllner gesagt, bitte vergessen Sie uns nicht. Ich habe das versprochen und ich will es auch beherzigen. Seit einer Woche bin ich nun Bundesministerin und freue mich darauf, Dinge auf nationaler Ebene bewegen zu können. Dinge. Mir ist jetzt schon übel. Wir bewegen Dinge. Dinge müssen bewegt werden. Oh mein Gott. Und außerdem sollte sie nach Möglichkeit entweder halt, vergisst sie die Neuköllner auf gewisse Weise, oder sie schließt alle Menschen mit ein, sonst hat sie nämlich ihr Amt verfehlt, wenn sie irgendwie meint, sie müsse weiterhin für ihre Heimat vor allem irgendwie arbeiten oder so. Das ist Quatsch. Oh. Mir dabei die frühkindliche Bildung, für die in den nächsten Jahren 3,5 Milliarden Euro Bundesmittel zusätzlich zur Verfügung stehen. Waren sowieso ich eingeplant. Habe großen Respekt. Die waren sowieso eingeplant. Sag ich, ja. Die Kohle waren also sowieso eingeplant. Das ist ihre erste Leistung jetzt. Genau, die eingeplante Kohle auf den Kopf hauen dürfen, ja. Davor, was in den Kitas und in der Kindertagespflege jeden Tag geleistet wird. Die Kinder kommen aus den unterschiedlichsten Familien mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Aber eines ist sicher, Eine gute Kinderbetreuung kann jedem Kind einen guten Start geben. Gute frühkindliche Bildung legt damit die Grundlagen für Chancengleichheit. Und gute frühkindliche Bildung muss allen Kindern in Deutschland zugutekommen, egal ob sie in einem armen oder reichen Elternhaus geboren sind. Das ist ein bisschen wie bei El Bundy, ne? Man weiß immer, wann die Leute klatschen bzw. lachen. Ja, vor allem auch allen Kindern, das entscheiden aber ja auch immer noch die Eltern, ob diese frühkindliche Bildung allen, also ihren Kindern, zugutekommt. Und es gibt halt da auch wieder eine Bevölkerungsgruppe, deren Kinder überproportional eben nicht in den Kindergarten gehen und nicht keine Sozialisierung erfahren vor der Schule. Und das führt ja dann, wie man auch lesen kann, immer wieder zu Schwierigkeiten in den Schulen, dass da Kinder hinkommen, die überhaupt nicht wissen, wie man sich mit anderen Menschen und auch anders sozialisierten Menschen auseinandersetzt. Gute frühkindliche Bildung erfordert aber auch Qualität. Und deshalb werde ich schon bald in enger Abstimmung mit den Ländern ein Gesetz für mehr Qualität in Kitas und in der Kindertagespflege vorlegen und auf den Weg bringen. So einfach ist das. Gesetz für Qualität, Wahnsinn. Was bedeutet denn Qualität in dem Fall? Ja, es ist, eine gute frühkindliche Bildung, Mars. Und wir machen jetzt ein Gesetz für Qualität, damit Dinge passieren. Ich habe die Woche gelesen, in Schweden haben sie jetzt gesagt, wegen der Gender-Stereotype lassen sie jetzt Jungs sich gegenseitig Fußmassagen geben und Mädchen laufen barfuß durch den Schnee bei der frühkindlichen Bildung. Wenn das die Qualität ist, dann ja. Ich glaube, ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir müssen ja alle Gesellschaftsbereiche umgestalten. Ne? Das sagt ja schon das Grundsatzprogramm der SPD. Der Bund wird sich zum ersten Mal dauerhaft und verlässlich an der Verbesserung der Kita-Qualität vor Ort beteiligen. Jedes Bundesland hat unterschiedliche Bedarfslagen bei der Verbesserung der Kita-Qualität. Darauf wollen wir eingehen und mit jedem Land gezielt vereinbaren, wie es seine Kitas und Einrichtungen der Kindertagespflege stärken kann. Zum Beispiel mit mehr Fachkräften, mehr Zeit für Kita-Leitungen oder einem besseren Betreuungsschlüssel. Bei der Schwesig hieß das noch Kita Plus, ne? Wir werden Eltern auch bei den Kita-Gebühren entlasten. Wichtig ist, dass es nicht heißt, entweder weniger Gebühren oder bessere Qualität. Die Eltern wollen beides und beides wollen wir unterstützen. Das ist auch, ich meine, irgendwie muss das dann auch finanziert werden und irgendwer muss das auch bezahlen. Ja, die Eltern werden entlastet und alle anderen dürfen das dann bezahlen. Das ist doch ganz einfach. Ja, eben, warum werden dann die Leute belastet, die das gar nicht in Anspruch nehmen wieder? Hey. Wegen der Gerechtigkeit. Nach der Kita muss es weitergehen. In enger Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium werde ich mich stark machen für den Ausbau des Ganztagsschulbetriebs in Deutschland. Und dabei geht es nicht nur um die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch ganz konkret darum, Kindern mehr Chancen auf dem Weg zum Schulabschluss zu ermöglichen. Wir stärken die Kinder und wir stärken die Familien. Wir werden das Kindergeld erhöhen, das ist gut, aber es reicht nicht. Deshalb erhöhen wir auch den Kinderzuschlag. Es gibt mehr Geld für Eltern. Was meinst du mit Chancen, mehr Chancen auf Schulabschlüsse? Eine neue Schulform oder was soll das heißen? Ja, die Ganztagsschule mehr Chancen. Wahrscheinlich. Bitte? Die Ganztagsschule meinte sie ja eben. Darf man und, ja, sie meinte, dass Schüler mehr Chancen hätten auf Abschlüsse oder auf mehr Abschlüsse. Ich weiß nicht, wie sie es genau gesagt hat, aber es klang so, als wenn sie mehr Abschlüsse meint, eben sich die Abschlüsse nochmal vervielfältigen würden, diversifizieren, was auch immer. Auch dieser Glaube, dass Ganztagsschule irgendwie so ein probates Mittel ist, um bessere Bildung durchzusetzen. Das ist nur mehr Zeit. Das ändert überhaupt nichts daran, Was, also oft ist ja Ganztagsschule auch so ein Euphemismus dafür, für Schule plus Mittagessen plus Hausaufgabenbetreuung. Und wo soll da groß mehr bei rauskommen? Was ist los, Franziska? Hast du die Sprache verschlagen? Chris? Bist rausgeflogen? Chris? Ja, dann versuchen wir mal. Du hast ja vorhin noch gesagt, dass mit der schlechten Sozialisierung bis zum Schuleintritt. Stell dir mal vor, wie es in Amerika ist. Die haben auch noch Homeschooling. Dann gehen die Leute gar nicht zur Schule, werden überhaupt nicht sozialisiert, bis sie volljährig sind. Und dann kriegst du die plötzlich irgendwie als Lehrling oder so rein. Ja, aber das dann sind sie ja erwachsen, sage ich jetzt mal, und haben ihr eigenes Problem, aber halt im. Ja, das ist richtig versaut bis dahin, ne? Aber wenn die halt ohne Kindergarten, ohne Vorsozialisierung direkt in die Schule kommen, dann haben halt die anderen Kinder das Problem. Und das ja, es gibt natürlich unterschiedlich Abkönnen und natürlich auch unterschiedlich gute Eltern an sowas, ne? Keine Frage. Aber ja, die Sozialisierung durch die Gemeinschaft, die ist ja nicht zu unterschätzen, glaube ich, in ihrer Wichtigkeit auch. Ja, und ich meine, ich habe ja auch vor kurzem noch überlegt, ob Homeschooling nicht eine gute Idee wäre für Deutschland, aber dann hat man mir auch relativ schnell klargemacht, dass das halt Blödsinn ist, weil dann die üblichen Verdächtigen, nämlich religiöse Fundamentalisten aller Couleur, halt ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken würden. Absolut, und, ja. Das ist ja auch in Amerika, es gibt ja sogar ein deutsches Elternpaar, die sind nach Amerika und haben da Asyl beantragt, wegen diesem Schulzwang. Und haben aber keins bekommen. Ne? Doch, ja, also damals haben sie das tatsächlich bekommen, ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich das gehört habe. Angeblich haben sie das wirklich bekommen. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht mittlerweile nicht mehr machen oder so. Vorstellen, dass die Angela mit dem Obama mal geredet hat darüber oder so. Es gibt ja genug andere Gründe, nach Amerika auszuwandern. Ja, und wenn die Religion der einzige Grund ist, wenn man sonst, ne, mit Geld hilft auch immer weiter. Hilft auch bei Homeschooling weiter und auch bei Kitas. Man muss sich ja überlegen, Kitas sind ja in manchen Kommunen kostenfrei, in manchen Kommunen bezuschusst und in manchen Kommunen ja einfach teuer. Und zwar so teuer, dass es in manchen Kommunen, ja, ich sag mal 28 bis 35 Euro pro Stunde kostet. Und für diese Zeit kann man dann ja auch vielleicht eine private Lösung anstreben. Ja, da ist natürlich die Frage, gibt es genug qualifizierte Personal auf dem Markt, dass man da privat jemanden findet? Das Problem ist doch jetzt schon, dass irgendwie in Berlin bis zu 60% der Lehrkräfte Quereinsteiger sind, weil man niemanden mehr findet. Also ja, es geht ja jetzt um Kitas erstmal. Ja, und bei Kitas ist es auch so, man kann, wenn man sich aus diesem System auskoppelt und beispielsweise sagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, ich glaube in Leipzig oder ich bin mir nicht sicher. Nee, in Bremen. Bremen kosten beispielsweise kostet Kita 9 Stunden wohl 239 Euro in der städtischen Kita. Das sind 28 Euro pro Stunde. Da kann man wirklich eine private Lösung anstreben und bei der privaten Lösung kann man das dann sogar von der Steuer noch abziehen, weil man da ja die Kita-Pauschale von 2/3 von 4.000 Euro hat. Das heißt, wenn man viel verdient, viel Steuern zahlt, dann kriegt man das quasi sogar noch bei der Steuererstattung zu 2/3 zurück, wenn man eine private Lösung anstrebt. Also das System ist schon ziemlich kaputt in manchen Teilen. Ja. 28 Euro ist aber eine ganz schöne Menge. Also ist das dann irgendwie so eine Art 1:1 Betreuung im Zweifelsfall oder was? Also ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist schon ein Ausreißer nach oben. Ja, in Zahlen von 2017. Okay. Ich packe den Link mal in Chat und in Dings. Ja. Einkommen und für Alleinerziehende. Mit dem erweiterten Kinderzuschlag kommen viele Familien, die wenig Geld haben, besser über die Runden. Und wir werden damit mindestens 500.000 Kinder erreichen. Dazu kommt der Ausbau des Bildungs- und Teilhabepaketes, der tausenden Kindern ganz konkret überall im Land zugutekommt. Der beste Schutz vor Armut allerdings ist gute Arbeit. Und der beste Schutz vor Kinderarmut ist, wenn Eltern arbeiten können. Aber wenn alles, was jemand mehr verdient, direkt vom Kinderzuschlag abgezogen wird, dann lohnt sich Arbeit nicht. Und deshalb wollen wir den neuen Kinderzuschlag so gestalten, dass von jedem Euro Mehrverdienst spürbar auch etwas bei der Familie bleibt. Arbeit soll sich lohnen. Und dafür müssen wir etwas tun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wann brauchen Menschen eigentlich am ehesten Begleitung und Unterstützung? In der Kindheit und im Alter, an den beiden Enden des Lebens. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Familien stärken. Familien kümmern sich jetzt schon um ihre Kinder und ihre pflegebedürftigen Angehörigen. Dies verdient Anerkennung und Wertschätzung. Alles hat ein Ende, nur die Wurst und das Leben haben zwei. So viel habe ich gerade gelernt. Mehr Menschen in den sorgenden Berufen. Allein in Berlin stehen etwa 10.000 Kita-Plätze leer, weil nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher da sind. Und das, obwohl die Plätze dringend benötigt werden. Wenn wir mehr Erzieherinnen und Erzieher wollen, dann müssen wir den Beruf attraktiver machen. Natürlich. Richtig, hat einer gerufen. Ja, habe ich auch gehört. Wollen Sie denn mehr Erzieher oder wollen Sie nur mehr Erzieherin? Fortbildung, besseren Arbeitsbedingungen und, das habe ich vor Ort immer wieder erfahren, besserer Bezahlung. Und das gilt für alle sozialen Berufe bis hin zur Altenpflege. In den sozialen Berufen arbeiten 5,7 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist fast ein Fünftel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Und 80% davon sind Frauen. Die Aufwertung der sorgenden Berufe ist deshalb auch eine Frage der Gleichstellung von Frauen und Männern. Wir haben uns im Koalitionsvertrag. Ja, es betrifft zu 80% Frauen und deswegen ist das auch eine Aufgabe der Gleichstellung, dass es denen besser geht. Vorgenommen, das Schulgeld für Sozial- und Gesundheitsberufe endlich abzuschaffen. Mit dem Pflegeberufegesetz haben wir in der Pflege das Schulgeld abgeschafft und eine angemessene Ausbildungsvergütung festgeschrieben. Das Sofortprogramm Pflege und die konzertierte Aktion bieten gute Möglichkeiten, den Pflegeberuf weiter aufzuwerten. Ich erwarte, dass wir dabei gut mit dem Gesundheitsministerium und auch mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales zusammenarbeiten. Für die pflegebedürftigen Menschen und für die Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten. Als Frauenministerin werde ich mich in den nächsten Jahren auch dafür stark machen, Frauen vor Gewalt zu schützen und echte Gleichstellung immer wieder einzufordern. Ja, schön. Talking Points gebracht. So. Jups. Und dann will sie wahrscheinlich auch Dinge machen, damit das dann passiert. Wir werden einen eigenen Aktionsplan auflegen und wir haben die Chance, die Frauenhäuser, die Zufluchtswohnungen und die ambulanten Angebote gemeinsam mit den Ländern und Kommunen dauerhaft zu sichern. Wir werden Kinder besser Sollte es nicht um Kita gehen oder so? Nee, jetzt ist ja das andere Thema. Jetzt ist ja Frauenthema. Das ist ja auch quasi, das war ja auch, kann sie ja machen. Das war ja sozusagen jetzt ihre erste Erklärung da irgendwie als okay, so gesehen, von ihrem Ressort. Und da muss sie natürlich auch alle Punkte dann irgendwie abhaken. Okay. In dem Ding, ja. Ja, dazu so ein bisschen Hintergrundwissen. Also wir haben ja schon mehrfach auch über diese Istanbul-Konvention geredet, wo das ja quasi drinsteht, dass diese ganzen Institutionen, die sich mit Gewalt gegen Frauen beschäftigen, alle zu finanzieren sind. Und da das ja jetzt der Bundestag auch verabschiedet hat, dass wir das jetzt alles so haben wollen, sind sie jetzt quasi auch dazu verpflichtet, das irgendwie herzustellen. Ja, okay, das muss ja dann, ja, muss man dann ja eigentlich nicht nochmal besprechen. Nee, eigentlich nicht, ne. Aber ja, ich meine, wir haben ja auch über die Tücken des Ganzen haben wir auch schon ausgiebig gesprochen, zum Beispiel letzte Woche halt über diese Tatsache, dass es da so diverse Kriterien gibt, warum die Leute gar nicht rein dürfen ins Frauenhaus. Unter anderem halt, wenn sie männliche Kinder haben, die älter als 12 Jahre alt sind. Und das wiederum ist eine Barriere, die, glaube ich, Frau Giffey hier nicht anfassen will. Oder wenn sie es machen würde, würde sie sich auf jeden Fall anlegen mit den Ideologen, die diese Läden da am Laufen halten. Und Gleichstellung hat es ja schon gesagt, das magische Wort. Gleichstellung. Ja, ja. Die richtige Gleichstellung, das ist ja auch, ne? Das ist ja nicht nur die gleichen Rechte, die sie ja schon längst haben, sondern das muss ja jetzt. Du weißt doch, dass es gibt keine richtige Gleichstellung in der falschen. Ja, normalerweise nicht, aber die wenn die Dinge erstmal passieren, dann wird auch die richtige Gleichstellung erreicht. Ja, es sollte ja eigentlich um Kitas gehen, aber die bringt die ganzen anderen Themen rein. Dann möchte ich gerade nochmal zu der ganzen Pflegesache, die gerade hier so lapidar in ein paar Sätzen abgehackt hat, okay, am Rande erwähnt. Das ist jetzt schon klar, das werden die total vor die Wand fahren, weil die Planungen, die haben, die schon optimistisch sind, die wahrscheinlich eh nicht einhalten werden, die sind nicht ausreichend, um die Probleme zu bewältigen, die jetzt schon absehbar sind. Deswegen ist das eine Katastrophe mit Ansage, aber das nur nebenbei, weiter mit Kitas. Also ich finde das grob offensive, was du da sagst. Ich finde, du solltest 6 Monate in den Knast. Ja? Es läuft schon katastrophal, soweit ich weiß. Diese Pflegegeschichte. Die Frage ist doch auch immer noch, wie wollen die denn halt die zum Beispiel einen privaten Klinikkonzern dazu zwingen, mehr Geld zu zahlen? Wie wollen die das machen? Das ist mir bisher ein Rätsel. Mhm. Wie wollen die Kirchen zwingen, den Leuten mehr Geld zu zahlen? Ja, das ist eben genau der Knackpunkt. Also mit den Kirchen, da würde es ja sogar gehen, gesetzlich was zu ändern, damit zumindest sowas dann... Also auf dem Markt der Krankenschwestern und so, da gibt es ja noch ein bisschen Konkurrenz. Das heißt, da gibt es tatsächlich auch ein bisschen unterschiedliche Preise oder so. Ist nicht so wahnsinnig, aber zwischen 20 und 30 Euro oder so liegen die dann schon. Also da gibt es schon spannend etwas. Also die hoffen, glaube ich, die Politik hofft, glaube ich, dass das irgendwie sich kapitalistisch einregelt, ja. Also es ist wirklich mittlerweile eine so schlimme Situation, dass, ja, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt keine neuen Ideen aufmachen, ja, aber die Situation ist strukturell so schlimm, dass man schon fast sagen könnte, ja, vielleicht ist das ein Sektor, wo der Staat neben den Unternehmen auch als Dienstleister auftreten sollte, um Personal bereitzustellen. Und da geht es dann ja nicht mehr um, ist das jetzt kosteneffizient oder nicht. Aber das ist jetzt nur mal so eine Idee in den Raum gestellt. Naja, das ja, nur so ist eigentlich erst extra ausgegliedert, ne? Also extra privatisiert. Finde ich nicht gut, sowas, aber ich weiß nicht, mittlerweile ist die Situation auf der privaten Anbieterseite einfach so strukturell defizitär, nicht vom Geld her, sondern einfach von der, es ist einfach so eine Nachfrage da, die nicht mehr bedient werden kann von niemandem, in keinem privaten Sektor. Die Kirchen, ja, das kann man immer wieder kritisieren, aber die sind halt eine sehr große Stütze des Systems und vielleicht braucht man noch eine Stütze des Systems, auch wenn sie irgendwie vom Staat querfinanziert ist. Es ist blöd, aber ja, und die Löhne sollen nicht drunter leiden, ja, und das, da kann man nur darauf hoffen, dass das sich was ändert. Da glaubt ja keiner dran. Naja, wenn es da so einen Mangel gibt, dann müsste sich das ja eigentlich von selbst ändern. Aber das Problem ist ja, dann wahrscheinlich eher... Ja, genau. Aber da gibt es dann halt auch wieder andere, die Sache mit den Kirchen hast du ja schon angesprochen. Ja, dann gibt es auch noch andere Tarifverträge. Ja, und es gibt ja auch die Bezahlung von den Leistungen ist ja auch nach Tabelle sozusagen. Ne? Also da gibt es ja halt Pflegeleistungen und da ist ja jetzt kein Spielraum. Es wurde der Zivildienstleistende angesprochen. Ja, es gibt, ich meine, die ganze Wehrdienstsache ist ja, möchte ich mal in Erinnerung rufen, ist ja nicht einfach gelöscht worden, sondern ist ja nur ausgesetzt. Ja. Also wer weiß, ob da nicht irgendwann mal so ein Vorschlag kommt aus der Ecke. Also wie gesagt, mir gefällt das Ganze nicht. Und ja, das, wie du sagst, ja, die das haben. Das ist ja auch keine Pflege. Das ist ja keine qualifizierte Pflege. Es geht auch um Regularien, die teilweise einfach horrend sind. Das ist, denke ich mal, das, worauf du anspielst mit, die haben halt gewisse Listen mit Sachen, mit irgendwelchen Codes und so. Also es ist auf so vielen Ebenen so kaputt. Und das hat halt einfach dazu geführt, dass man sagen würde, es sind eigentlich sehr wenige Leute, die die Dienstleistung anbieten und die könnten mehr Geld dafür verlangen. Aber da gibt es ja auch wieder staatliche Regelungen, die das deckeln in gewissen Sektoren. Und also es ist eine absolute Shitshow. Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Ja, das, was jemand mit Schulgeld und so, also ich kenne ja auch ein paar Leute, die im Gesundheitssektor arbeiten und das ist schon häufig das Problem, dass man bei manchen Sachen eigentlich gar nicht mehr reingekommen ist. Also ich weiß nicht, ob sich das jetzt wirklich geändert hat mit diesem Gesetz, aber sowas wie zum Beispiel im Rettungsdienst. Also ich kenne ganz viele Leute, die alle sich ihre Ausbildung zum Rettungsassistenten, die kostet 10.000 Euro, selber bezahlt haben, weil das halt kaum jemand für einen übernimmt. Und dann musst du noch so ein Anerkennungsjahr machen und da wird auch knallhart irgendwie das ausgenutzt. Da heißt es dann so, ja, wenn die bei mir hier, also du musst quasi ein Jahr lang Rettungsdienst fahren, damit du diesen Beruf überhaupt ausüben darfst, so ein Praktikum halt machen. Und da sagen denen teilweise die Träger so, ja, wenn du das bei mir machen willst, dann musst du parallel noch irgendwie jedes Wochenende hier irgendwie Sanitätsdienst für mich machen, für lau und so. Ja, das ist halt auch ein Teil, von dem ich meine, die Strukturen sind, ja, ne, es hapert an allen Ecken und Enden und deswegen sind auch alle Programme, die die machen, die wollen halt mehr Geld ins System kippen, versuchen, mehr Stellen zu schaffen, mehr Ausbildungsplätze anzubieten, ja, und ich meine, man hört schon, das sind alles so nebulöse Sachen, wo man einfach mal mit der Gießkanne versucht, Geld reinzugießen, aber natürlich mit Augenmaß nicht zu viel Geld, weil sonst könnte ja jemand behaupten, man würde mit der Gießkanne versuchen, Geld auszugießen. Also es wird nichts bringen, das Ganze. Es ist, ne, 8.000 neue Pfleger für ganz Deutschland, mit solchen Zahlen hantieren die. Das ist wirklich lächerlich, leider. Dingeaufwertung, Ganztagsschule. Die Kinder- und Jugendhilfe muss dafür weiterentwickelt werden. Und wir schreiben die Kinderrechte als Kindergrundrecht im Grundgesetz fest. Das ist. Das ist ja auch so eine Symbolpolitik, ist das Tollste, was wir machen können. Das ist ganz toll. Wir schreiben das alles irgendwo fest und so, aber wir kontrollieren es nicht und wir kümmern uns einen Scheißdreck drum. Und spätestens, wenn das irgendwie kulturell sensitiv wird, dann kann man den Leuten eh nicht verbieten, ihre Kinder zu prügeln, weil das wäre dann rassistisch. Ne? Ja, nutzen es aber im richtigen Moment aus. Also die Gesetze sind ja dazu da, oder sind ja, geben ja Möglichkeiten, auch das auszunutzen. Also Kinderrechte, wenn die von ihren Eltern nicht verteidigt werden, müssen die ja vom Staat verteidigt werden. Ja, das scheint ja auch der Staat dann wahrscheinlich das Recht raus, irgendwie die Kinder ein bisschen schneller noch aus den Familien zu holen. Genau, das scheint der Knackpunkt bei dieser Sache zu sein. Also wir sind ja jetzt auch keine Experten dabei, aber das, was wir auf jeden Fall, was dazu viel gesagt wurde von Leuten, die das sich angeschaut haben, wo der Sinn und Zweck der Sache sein soll, ist halt eben, dass man so eine Art Beweislastumkehr macht. Also dass man sagt, wenn jetzt der Staat die Kinder in Obhut nehmen will, dann müssen die Eltern nachweisen, dass sie nichts falsch gemacht haben, quasi im Vergleich zu jetzt, wo man halt den Eltern erstmal nachweisen muss, dass sie was falsch gemacht haben. Und das ist das, was dann irgendwie bei manchen Fällen dazu geführt hat, dass die Leute halt so spät irgendwie rausgekommen sind aus den Familien. Aber ja, das ist dann halt eine Frage der Abwägung und ich finde es schon durchaus heikel, wenn man dann irgendwie sagt, so, naja, was wir machen, ist ja eh alles prima, so, ne? Der Staat kann nichts falsch machen und die Leute machen alles möglich falsch, also machen wir jetzt im Zweifelsfall schützen wir jetzt die Kinderrechte. Und ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen unnötig. Natürlich gibt es Kinder, die leiden oder so, aber die positiven Effekte dadurch, dass die Leute irgendwie noch wenigstens ein bisschen das Gefühl haben, dass sie irgendwas frei entscheiden könnten. Ja, wenn das wegfällt, dann ist das bestimmt kein guter Effekt, sag ich mal. Es ist sehr schwierig und sehr gefährlich, die Hand an solche Sachen anzulegen und da halt bestimmte Regularien zu schaffen, weil es ist halt immer eine individuelle Sache und da müssen die Leute auch einen Ermessungsspielraum haben und müssen Entscheidungen treffen und dürfen auch nicht einfach so den einfachen Weg daraus haben, zu sagen können, ja, hier habe ich die Regularie, da berufe ich mich jetzt, da muss ich selber nicht nachdenken. Und dann wird das nur noch zum Verwaltungsakt und nicht mehr zu, was es ja ist, ein Eingriff des Staates in eine Familie. Das muss nach den schärfsten Normen gehandhabt werden. Ja, und vor allem, ich meine, wir wissen ja alle, was da häufig mal irgendwie erzählt wird. Ne? Da heißt es dann in Zukunft vielleicht irgendwie, sowieso ist irgendwie, also dann heißt es irgendwie, sowieso ist ein Kritiker von Genderwissenschaft, keine Ahnung. Und wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass das irgendwie alles Nazis sind oder irgendwie für unsere Gesellschaft schlimm oder so. Und jetzt hat er irgendwie ein Kind und dann muss man die Rechte von dem Kind jetzt schützen. Und dafür genau, sorgen, dass er nicht mehr aufwachsen muss. Dass er dann nicht mehr aufwachsen muss bei dem Demokratieverein hier. Und so weiter, so ein Kram. Also da gibt es echt Horrorszenarien, die man da spinnen kann, auf jeden Fall aus diesem Anspruch. Und ich möchte jetzt nochmal explizit sagen, das gilt allgemein bei solchen Sachen. Ich meine, wir haben gewisse zivilisatorische Errungenschaften und gewisse Sachen, auf die man sich so geeinigt hat. Sowas wie, ja, auch wenn es nicht im Gesetz steht, macht man das einfach nicht. Gerade was Kinder angeht. Ja, ich rede jetzt nicht von Kinderarbeit oder so, ich meine, das steht ja sogar schon explizit da. Ja, und das Grundgesetz schützt ja halt eben auch die Eltern. Also genau. Und eine Sache, die Eltern habe ich ja gerade schon angesprochen, aber ich möchte jetzt nochmal explizit auf die Kindessache ansprechen. Wenn man jetzt anfängt mit so Sachen wie Kinderrechten und da nochmal in die Definition geht und die Diskussion nochmal aufmacht, dann kann es sein, dass wieder eine ganz neue Diskussion aufkommt. Und zwar die Diskussion, die wir ja hier in Deutschland nicht unbedingt haben, die aber in Amerika oder aktuell in Polen ja ganz aktuell ist. Und zwar, ab wann ist denn ein Kind ein Kind? Wie sieht denn das aus mit Abtreibung und Schwangerschaft und so? Und das ist ja auch eine Diskussion, die jetzt gesellschaftlich nicht so stark kontrovers geführt wird. Abseits mal diesem Paragraphen 219a, ne, der die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Aber es ist nicht so eine große gesellschaftliche Diskussion. Aber wenn wir so ein Fass aufmachen, über solche Sachen diskutieren, dann laden wir solche gesellschaftlichen Diskussionen auch wieder ein. Und die brauchen wir eigentlich nicht. Da hatten wir doch schon mal einen guten Konsens, ja, mit dem jeder leben konnte. Und jetzt kommt sowas. Kann auf jeden Fall noch kommen. Ich meine, die AfD hat ja da auch so Ideen. Ne? Also. Wann ist ein Kind ein Kind? Das ist ein wichtiges Signal für viele Engagierte der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort. Und so notwendig. Für irgendwelche NGOs dann, dass die das dann entscheiden dürfen, oder wie? Und wir wollen den Jugendmedienschutz auf die Höhe der Digitalisierung bringen, damit Kinder... Ja, da werde ich auch hellhörig. ...Kinder auch in der digitalen Welt geschützt sind. So, und das klingt für mich nach, wir wollen Ursula von der Leyen ihre Netzsperren, die sie damals als Familienministerin haben wollte, wo sich dann danach die Piratenpartei gegründet hat. Da haben wir alles ein schönes Wort, ne? Schutz für Kinder. Ja, fit machen für die digitale Gesellschaft. Wir müssen alles abkleben mit Styropor, damit sich da keiner irgendwie oder ja, mit Watte. Also ich fände es viel wichtiger, dass wir die auch fit machen für den Niedriglohnsektor. Nicht, dass die zu hohe Ansprüche stellen. Vielleicht in den Kindergärten schon nur Sachen von der Tafel ausgeben und gebrauchte Spielzeuge und so, damit die gleich lernen, wie das so ist. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass diese Sachen, das könnte so in Richtung England gehen. So nach dem Motto, ja, wir machen jetzt hier einfach einen Filter rein, Inhaltsfilter, und wenn du dann irgendwie Pornoseiten besuchen willst oder so, dann musst du halt bei deinem Staat anrufen und halt sagen, hallo, ich bin der XY, ich würde mir gerne Pornos angucken. Und dann tragen die das in ihre Datenbank ein und dann darfst du das machen. Aber die haben das ja schon, so ein Opt-in-Filter da oder Opt-out-Filter vielmehr. Also einen, wo man erst widersprechen muss und der standardmäßig erstmal an ist. Wegen Jugendschutz. Mir ist wichtig, dass wir eine Gesellschaft gestalten, die einen starken, handlungsfähigen und sorgenden Staat beinhaltet, aber auch das Engagement und den Beitrag eines jeden Einzelnen anerkennt und fördert. All diejenigen, die sich ehrenamtlich für ein gutes Zusammenleben engagieren und sich für Demokratie und Vielfalt einsetzen, verdienen unsere Wertschätzung, unseren Dank und unsere Unterstützung. Moment mal, warum? Warum der Einsatz für Demokratie und Vielfalt? Das verstehe ich nicht so ganz. Wie, also Demokratie nur, wenn man auch Vielfalt unterstützt oder wie oder was? Ja, wenn man keine Vielfalt mag, ist man ja Antidemokrat, weißt du doch. Gemeint ist aber nicht die Vielfalt der Parteien. Ne, AfD war nicht. Vor allem nicht die Vielfalt der Meinungen. Sie meint dann nur kulturelle Vielfalt. Um Gottes Willen. Ja, die Braunheit der Hautfarbe. Das Bundesfamilienministerium hat in den letzten Jahren 47.000 ehrenamtliche Patenschaften zwischen Einheimischen und Geflüchteten angestoßen. Ich finde, Patenschaften sollen allen Menschen zugutekommen. Ja, ich möchte auch einen Paten, am besten einen, der richtig viel Kohle hat. Können Sie das arrangieren? Du kriegst einen, hör zu. Geht am besten durch Normalität. Das habe ich vor Ort als Bürgermeisterin einer Großstadt mit über 330.000 Menschen, 150 Nationen und 80 Religionsgemeinschaften gelernt. Integration geht am besten durch Normalität. Und deshalb werde ich das Programm Menschen stärken, Menschen ausweiten und für alle öffnen, die Patenschaften und Unterstützung brauchen. Egal, ob sie gebürtige Deutsche, Geflüchtete oder Menschen mit Migrationsgeschichte sind. Ja, siehst du, kriegst auch deinen Paten. Sie wird mir ein Angebot machen, das ich nicht ablehne. Franziska! Als Ministerin werde ich mich für alle einsetzen, für Frauen und Männer, für die Ostdeutschen und die Westdeutschen, für diejenigen, die in ländlichen Regionen leben und für diejenigen, die aus der Stadt kommen. Für Kids. Das ist nicht ein bisschen widersprüchlich oder so? Du kriegst Dinge, jeder kriegt Dinge. Wir schreiben alles ins Gesetz. Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Für die Älteren, die Pflege und Unterstützung brauchen und für die Seniorinnen und Senioren, die aktiv sind und unverzichtbar. Für ihre Enkelkinder oder für ihren Verein als Lesepaten und Helden des Alltags. Diesen Alltag ganz konkret vor Ort zu verbessern und dazu von der Bundesebene bis auf die lokale Ebene tatsächlich wirksam zu sein, ist mein Anspruch an die kommenden Jahre, die wir hier gemeinsam gestalten werden. Ich will mit den Worten von Theodore Roosevelt schließen, der im bisher jüngsten Alter von 42 Jahren zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt wurde und 1906 den Friedensnobelpreis erhielt. Er sagte das schöne Wort: Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, wo immer du bist. Ich glaube, wir können mit dem, was wir haben, eine Menge tun. Als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend will ich gerne meinen Beitrag dazu leisten. Auf gute Zusammenarbeit. Bundesministerin für Binsenweisheiten, Kalendersprüche und Dinge, die Oma noch wusste. Gott, oh Gott, ey. Tue, was du kannst, wo du bist, war da Buddy. Oh. Wir haben Politiker mal Sachthemen beackert und nicht einfach nur Scheiße geredet. Ja, aber wirklich. Ich muss jetzt sagen, Fake News, weil das Zitat ist nicht von Roosevelt. Das ist von Bill Widener. Aber gut. Von wem? Bill Widener, das ist eine relativ unwichtige. Also das kommt aus der Biografie von Roosevelt, aber es ist nicht vom Roosevelt selber gesagt worden. Okay. Ja. Sehr gut. Ich wusste da was fishy, deswegen habe ich es gerade nochmal gegoogelt und kann es jetzt nochmal sagen. Do what you can with what you've got where you are. Squire Bill Widener of Widener's Valley, Virginia. Aus Theodore Roosevelt, an Autobiography, Chapter 9. Wer es nachgucken will. Ach so, also Theodore Roosevelt hat quasi wen anders zitiert und sie hat jetzt ihn zitiert. Nee. In einem Buch über Roosevelt. Aber hast du nicht Autobiografie gesagt? Ja, aber ist, ja, okay. Er hat es selber geschrieben. Okay. Das kann sein, wenn er keinen Ghostwriter hat. Diesen Kasper zitiert oder was? Ja. Was auch immer, ist ja eigentlich. Aber ich sag direkt Fake News. Ja, ist gut. Dinge sind falsch. Der hat doch auch gesagt, ich warne sie vor einer Machtübernahme des feministisch-industriellen Komplexes. Ja, und zur Digitalisierung in den Schulen hatte ich gerade in den Chat einen Link gepostet über das Phänomen, dass immer mehr Kinder jetzt nicht mehr die Muskeln im Handgelenk haben, um Stifte halten zu können, um zu schreiben. Was? Alles bekommen. Das sage ich auch mal Fake News. Also. Nö, warum? Ja. Das ist doch durchaus glaubbar. Um Stifte zu halten? BCD heißt das. Und das ist eine Krankheit, die gibt es schon länger, aber die ist jetzt halt sehr oft wegen dem. Es ist halt noch nicht wirklich in Langzeitstudien natürlich nachgewiesen, dass es der einzige Faktor ist. Und diese Krankheit gibt es schon immer, nur sie tritt halt jetzt sehr oft auf. Okay, ich Er braucht doch keine Kraft, um Stifte festzuhalten. Also. Ja doch, überleg mal, wenn die Kinder heutzutage zum Beispiel nicht mehr malen und so, sondern nur noch auf irgendwelche Tablets draufdrücken, dann bilden die halt nicht die Fähigkeiten aus, die du brauchst und auch nicht die entsprechenden, werden die entsprechenden Handgriffe und Muskeln nicht gestärkt. Das kann schon gut sein. Also ein bisschen aus der Übung bin ich auch gekommen, wenn es ums Handschriftliche geht. Eine Unterschrift so geht noch gerade, aber längere Texte möchte ich auch nicht schreiben müssen, so mehr. Na gut, ich fahre mal das Video hier ab. Keine schöne Entwicklung, aber es war. Dass ich meine Muttersprache perfekt beherrsche, wird dann auf einmal mir irgendwie als Kompliment, als gute Leistung ausgelegt. Damals war ich auch der einzige Schwarze auf meiner Grundschule und schon da haben mich weiße Kinder dann als Neger oder Negerkuss bezeichnet. Ich erinnere mich total gut an so eine Situation im ersten Semester an der Uni. Da haben wir uns alle zusammen abends getroffen und wollten zusammen Pizza bestellen. Und beim Auswählen der Pizza wurde dann gleich gesagt, ja, aber Salami-Pizza können wir nicht bestellen, weil das darf Salome nicht essen, das ist ja Schweinefleisch. Oder dass ich gut tanzen könnte, zum Beispiel, weil ich es ja im Blut habe. Das ist alles, was das ist. Dann, das genau. Dass ich gut tanzen kann. Was für ein schlimmes Vorurteil. Oh, weia, ist das ein schlimmes Vorurteil. Umgekehrte, also dass etwas, was eigentlich ein Talent ist von mir, dann auf einmal selbstverständlich gemacht wird, weil ich ja schwarz bin und alle Schwarze können ja gut tanzen. Im US-amerikanischen Hip-Hop, da kommt oft das Wort Nigger vor, so, und dann fanden das auf einmal Leute cool, mich mit Hey Nigger zu begrüßen und denen dann zu erklären, dass das nicht angebracht ist, also den eigenen Freunden, die haben das auf gar keinen Fall rassistisch gemeint, aber das hat bis vor drei Jahren haben das einige nicht verstanden, dass das nicht geht. Alltagsrassismus fängt für mich da oder? An, wo dass ich mit einem Kollegen wirklich auch selber weiß, dass sie das nicht rassistisch gemeint haben, aber es ist Rassismus. Ja, total. Und ich finde das auch lustig, dass die Muslime, die sie da drin haben, ausgerechnet bei Funk arbeitet. Also, das sind alles irgendwelche Mitarbeiter von der ARD. Also die haben die extra zusammengesucht, um die dann hier vor die Kamera zu stellen. Ja, das sind alles unterprivilegierte Leute, meinst du, die keine Bühne haben? Ja, genau. Kollegen zusammen in ein Taxi steige, mich relativ lange still verhalte und der Taxifahrer den Kollegen irgendwann fragt, versteht sie eigentlich Deutsch? Das ist mal laut, mal leise, mal direkt, mal subtil. Was ist da dran rassistisch? Wenn jemand in der Diskussion irgendwie nichts sagt und sieht halt nun mal nicht aus, als würde er gebürtig aus diesem Land stammen, warum ist es dann rassistisch, so eine Frage zu stellen? Ich würde das eher als Neugier an der oder irgendwie Interesse an der Person, also versucht, die Person in die Kommunikation einzubeziehen sehen. Verdammt nochmal. Ja, oder meinetwegen auch zweckmäßig, also. Dass man, bevor man jetzt irgendwie anfängt, einfach zu reden, in der Vermutung, dass die Person einen schon verstehen wird, wenn sie noch nichts gesagt hat, kann man nochmal nachfragen. Das ist Rassismus. Also. Ja, und auch diese Überschrift hier von diesem ganzen Kram schon. War das jetzt rassistisch? Oft erkennt man bei eigenen Aussagen gar nicht, dass sie schon in Richtung Rassismus gehen. Ja, die gehen auf den Rassismus zu, die wandern, die pilgern. Zum Rassismus, die Ausgaben. Der kleine Witz, ne, da ist er wieder. Der Witz, so das Allerschlimmste. Die beiläufige Bemerkung. Oh mein Gott, wie viele Leute schon gestorben sind wegen beiläufigen Bemerkungen. Oder die subtile Geste. Also mit anderen Worten, Leute, haben wir was gelernt hier. Tagesschau bringt uns das bei. Bildungsfernsehen, ihr Bildungsauftrag erfüllt. Bitte nicht mehr witzig sein, bitte nichts mehr bemerken und bitte auch stillhalten. Ganz stillhalten. Vor allen Dingen, wenn diese Leute da vorbeikommen, weil wenn ihr da irgendwas sagt oder so oder euch bewegt, keine schnellen Bewegungen so. Ne? Das können die nicht ab, das geht nicht. Das ist rassistisch. Was ist denn bitte, kannst du mir erklären, was für eine subtile rassistische Geste ich machen kann? Wahrscheinlich, wenn du ein Hund bist und deine Pfote hochhebst oder so. Keine Ahnung. Mit den Augen zwinkern. Weiß ich nicht, atmen. Ja, oder die Augen so lang ziehen und Ching Chang Chong sagen. Und dann gehst du von den Schwarzen. Viel mal trifft es einen, mal stimmt es einen nachdenklich, mal macht es einen nur wütend. Ich glaube, die Leute denken nicht so richtig drüber nach oder meinen es einfach nicht böse. Also oft, wenn Leute was Rassistisches sagen oder wenn sie was Rassistisches tun, dann, glaube ich, ist ihnen das nicht bewusst. Die meisten sind dann auch so ein bisschen angefressen oder irritiert, wenn man gleich sauer wird, wenn sie was gesagt haben. Aber wenn man es dann erklärt, dann verstehen sie es nur. Das kann keiner leiden, solche Leute, die alles auf die Goldwaage legen und die überall sofort Rassismus sehen. Das ist natürlich echt voll merkwürdig, ne? Wenn ich, was weiß ich, sage, ey, du kannst aber gut tanzen, du hast mit dem Blut und du sagst, du dreckst Nazi-Sau, dann darf ich auf keinen Fall irgendwie angepisst reagieren. Ja, nee, auf gar keinen Fall, ja. Es ist, du bist nur, das wird nur einfach, dein Rassismus wird da einfach nur kritisiert. Das musst du schon, das musst du schon über dich ergehen lassen. Also. Vornherein dran zu denken, das passiert eigentlich nicht. Alltagsrassismus ist Alltag, ne? Wenn ich. Nano-Aggression ist das. Alltagsrassismus ist Alltag. Du Scheißkartoffel, merk dir das. Ja, aber das ist, das zeigt doch, das ist, das wird, der Begriff wird so ausgeleitet. Ja, Alltag halt, ne? Ja, eben irgendwie nicht. Also, das ist wirklich eine absolute Wortverdrehung hier. Alltagsrassismus ist Alltag, Lügenpresse ist Lügenpresse. Scheiß Boulevardjournalismus von öffentlichen Medien ist scheiß Boulevardjournalismus von öffentlichen Medien, sage ich da nur. Muss man das noch erklären? Nazis sind Nazis, ne? Ich Leuten sage, dass das, was sie sagen, rassistisch ist, dann geht es meistens nicht darum, dann ist die Reaktion nicht, ach so, okay, das wusste ich nicht, sondern meistens einfach so, nein, und das stimmt nicht und das ist falsch, was du sagst. Geil. Nee, ich erkläre dir mal kurz, was du gerade denkst und meinst und wie du das wolltest und dass du mich hier irgendwie unterdrücken willst oder so, wie das stimmt nicht. Du musst das doch jetzt einfach hinnehmen als gegeben, ich habe dir das doch gerade gesagt. Also, fällt mir nichts mehr zu ein. Also, mir wird meistens einfach dann gar nicht zugehört. Oh. Du hast aber auch. Ja, mir wird meistens dann gar nicht zugehört. Genau, deswegen kommst du mit dem Fernsehteam vorbei, weil keiner zuhören möchte. Meistens. Ja. Ja, das hier war so wieder mal aus der Abteilung. Ich kann das eigentlich gar nicht glauben, worüber Leute Artikel schreiben oder halt in dem Fall sogar ein wissenschaftliches Papier drüber schreiben. Also wie vegane Männer ihre weiße, maskuline Macht durch Vegansein stärken. Weil es ist nämlich so, dass Veganismus ein weibliches Merkmal ist. Was? Das darf man den Peter fragen, der ist auch Veganer. Und Männer, die dann vegan leben, die machen das aus maskulinen Gründen, wie zum Beispiel Rationalität. Also Frauen machen das nicht aus Rationalität, weil Rationalität ist ja ein männliches Merkmal. Oh Gott. Da kann ich keine drei Sätze zu sagen, ohne im Rabbit Hole zu verschwinden. Halt. Und auch, ich glaube, ich scroll mal ein Stück runter, sie haben auch eine echt gute Studie gemacht, um das zu untermauern, weil 20 Leute haben sie befragt. Genau. 20 Leute. In einer semi-urbanen Gegend der südöstlichen USA. Und das soll ein wissenschaftliches Papier sein. Seid ihr eigentlich bekloppt da drüben? Oder im akademischen Bereich? Seid ihr einfach doof? 20 Leute aus der gleichen Gegend. Das ist... Das ist ja, als würdest du in Bayern irgendwie eine Umfrage zum Thema Bier machen und 20 Leute in einem Wirtshaus fragen und hinterher behaupten, daraus könne man irgendwelche Rückschlüsse auf die ganze Menschheit ziehen. So ein Kackdreck, echt. Ja, 20 Leute haben wir vor dem Coffeehaus irgendwo in der Pampa von Virginia gefragt. Und sie haben uns gesagt, ja. Oh Gott, ey. Und natürlich, wie steht hier unten, indem sie halt zum Beispiel aus rationalen Gründen vegetarisch leben, zum Beispiel sagen wir mal Belastung der Umwelt, Grausamkeit gegenüber Tieren und so, dadurch passen sie sich dem binären Gedanken an, ja, und entfernen sich von der von ihnen abgewerteten Femininität. Und also sie wollen lieber, also statt als feminin und schwach gesehen zu werden, begründen sie das dann rational und machen es dadurch männlich und stärken dadurch die männliche Überlegenheit. Ihr seid alle so dumm. Ja, ich glaube, ich stelle mich am Montag vor den Dens Biomarkt und konfrontiere alle mit ihrem Privileg. Das Fiese ist ja, dass er das dann auch damit untermauert, mit seiner Expertise als Soziologe oder so. Dass das dann eben auch noch glaubwürdig sein soll dadurch. Ich frage mich auch, wie die Alte darauf kommt, dass vegan oder vegetarisch Leben ein femininer Akt ist. Also ich habe schon einen ganzen Haufen Frauen getroffen, die Schnitzel, Koteletts, Cevapcici, keine Ahnung, gegessen haben. Das waren und keine richtigen Frauen, die waren unterdrückt vom so. Patriarchat. Ja. Früher hat man sich gefragt, ob Traps gay sind, bald kommt dann irgendwie, ob hier Fleischesser gay sind. Naja, also Veganer mit Sendungsbewusstsein können schon sehr nervige Leute sein, muss man ja sagen. Nicht alle Veganer natürlich, gibt sehr viele sehr gute. Und man muss auch mal Mitleid haben mit den Veganern und das mache ich jetzt. Veganer gehören nicht zu Deutschland. Es ist bewiesen worden, dass man nicht Veganer sagen soll von einer vegan lebenden Person. Ja, hier steht doch da Veg-Sternchen. Irgendwie, oder wie auch immer man das ausspricht. Veganer sind ja eigentlich Leute, die von der Vega kommen. Ja, aber die Veganer müssen ganz stark sein, weil es stellt sich jetzt heraus, dadurch, dass jetzt dieses ganze Quinoa-Zeugs und diese ganzen anderen Superfoods so in der Nachfrage gestiegen sind, ja, haben sich die Anbaubedingungen vor Ort verändert und die Produktionsbedingungen haben sich verändert. Und nicht nur, dass die einheimische Bevölkerung jetzt nur noch bei McDonald's Essen isst und nicht mehr das gesunde Essen, ist das Essen durch die industriellen Produktionsprozesse auch nicht mehr so gesund. Also müssen Veganer ganz stark sein. Superfoods sind nicht mehr so super. Und sie sind selbst dran schuld. Und McDonald's lacht. Hundreds of startups tell investors diversify or keep your money. Also wenn ich Investor wäre, wüsste ich, wofür ich mich entscheide, nämlich für keep your money. Ja. Weil warum soll ich mir von irgendwelchen Arschgeigen, die Geld von mir wollen, auch noch was vorschreiben lassen? Aber es sind gute Menschen, Mars. Mir egal. Ja. Die SJWs sind halt in der Finanzszene angekommen und die Finanzszene ist natürlich extrem anfällig, was Marketingkampagnen angeht, besonders bei windigen Finanzvehikeln, die halt schnell verkauft werden müssen an gutgläubige Kunden, sage ich einfach mal. Und allerdings ist diese ganze Branche bis jetzt ziemlich weit davon verschont geblieben, aber jetzt drehen die ganzen Startup-Leute halt irgendwie den Spieß um und sagen den Startup, den Leuten, den Private Equity Firmen und den Venture Kapital Firmen, also die Leute, die Leuten Risikokapital geben, ja, und hinterher, wenn es was draus wird, bekommen die Firmenanteile gegen eine Investition in verschiedenen Stagen bei einer Existenzgründung. Und die Existenzgründer, die sagen jetzt halt, ja, ihr müsst in eurem Unternehmen Diversity auch machen, sonst nehmen wir euer Geld nicht mehr. Finde ich eine tolle Haltung. Damit werden sie bestimmt sehr weit kommen. Ich hoffe, dass ich habe keine großen Sympathien für die Heuschrecken, aber ich hoffe, dass diese Leute da auf Granit beißen. Aber ich fürchte, das wird anders laufen. Also ich habe ja schon gesagt, gerade die Finanzbranche ist sehr anfällig für Marketingkampagnen, weil da halt sehr oftmals mehr Schein ist als Sein. Ja, und gerade bei Sachen, die halt in Retail-Bereichen an eine breite Masse von uninformierten Kunden verkauft werden soll, da müssen die Nachrichten immer stimmen. Allerdings diese Venture-Kapital-Firmen und die Private-Equity-Firmen, die haben keinen guten Ruf eh schon. ne, muss man einmal sagen. Also Hedgefonds sind nichts gegen die. Ja, es gibt noch welche, die sind schlimmer, aber einen guten Ruf haben die nicht unbedingt. Und ja, also ich glaube einfach nicht, dass es da gut klappen wird. Und das ist auch wirklich gut so. Und ich hoffe, dass es nicht klappen wird, weil es kann natürlich sein, dass halt bei Venture-Kapital sind halt oftmals halt Großinvestoren dabei. Wenn einer von denen die halt ideologisch unterstützt, könnte die Sache doch auch anders aussehen. Also ich bin mal gespannt. Bis jetzt ist es nichts. Es ist jetzt aber das erste wirklich Nennenswerte, wo sich halt wirklich hunderte von Leuten zusammengefunden haben. Und mal gucken, in welche Richtung das geht. Das heißt jedenfalls Heuschreck-Ex, wenn ich bitten darf. Tja, Heuschreck-X oder so. Genau, das ist hier eine Empfehlung, das hat der Price gefunden, aber ich hab's, wollte eigentlich nicht mit reinnehmen, ich will es auch nicht abspielen, ich will es nur mal als Empfehlung mitgeben. Das ist ein kurzes Video von Dreisat und da geht es um Kampf auf dem Campus, wie man hier sieht, und es geht um Meinungsfreiheit und in deutschen Universitäten. Also mal, man hört ja selten mehr was von den deutschen Universitäten, was da so los ist, nur halt eben so Krempel wie irgendwelche Gedichte oder so. Und hier kommen jetzt auch mal ein paar Professoren zu Wort, die da Probleme hatten, weil man sie irgendwie angeschuldigt hat. Und es ist ein sehr, sehr angenehmer Beitrag auf jeden Fall, weil halt eben der ganze Fazit quasi auch lautet, dass Universität nicht irgendwie dafür da ist, um die Leute in Watte einzupacken. Und das hört man hier in Deutschland ja. Also ich habe es bisher noch nicht gehört von irgendwem. Ich fand den Beitrag auch sehr gut. Das ist ein Beitrag von einer Produktionsgesellschaft. Das ist wohl im SWR gelaufen in irgendeiner Sendung. Und das ist der Kanal von denen, von der Produktionsgesellschaft halt irgendwie. Auf Vimeo, interessant, gibt es auch noch. Und ja, ich kann auch nur alles unterstützen, was gerade gesagt wurde. Ich fand es sehr interessant. Und allein eine Szene, die gezeigt wurde, da wurde jemand eingeladen und dann gab es eine Information, es wurde jemand eingeladen, der sollte einen Vortrag halten, der wurde dann wieder ausgeladen und stattdessen gab es eine Informationsveranstaltung darüber, warum der ausgeladen wurde. Und ja, allein dazuging, fand ich schon bemerkenswert. Um den Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ging aber um mehrere Personen, die halt auch keine Reden halten durften, wie man es halt auch ja kennt. Ja, aber wie viel Glaubwürdigkeit halt hat das, wenn ich da schon einen weißen alten Mann sehe? Bitte, Preis. Ja, da komm, das hat jetzt aber so ein Bart. Oh. Apropos weiße alte Männer. Das ist hier ein Beitrag von Zapp. Da geht es um diesen Herrn hier links im Bild. Das ist wohl der Ex-Leiter vom Weißen Ring, also von dieser Opferorganisation. Und dem wird jetzt vorgeworfen, dass er Frauen sexuell belästigt haben soll. Und in diesem Beitrag von Zapp geht es natürlich wieder darum, was die Medien jetzt aus dieser Sache gemacht haben, dass es eine Verdachtsberichterstattung ist und so. Aber natürlich in der üblichen Zapp-Art wird natürlich auch wieder darauf hingewiesen, dass da ja Leute irgendwie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben haben und so, bevor sie ihn beschuldigt haben und dass es auch mehrere wären auf jeden Fall. Also es ist zumindest potenziell so, wenn der jetzt wirklich daran schuld sein soll, dass wir dann hier in Deutschland auch mal so einen Fall haben, quasi von jemandem, der in so einer Organisation, wo es um Opfer geht, ja, das eigentlich ausgenutzt hat. Aber ja, also ich wäre da auch ziemlich, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch irgendwelche Verrückten, die sowieso schon so gepolt sind, dass sie sich da irgendwie wichtig machen wollen. Ja, aber es sind wohl relativ, also unabhängig voneinander, sehr ähnliche Zeugenaussagen. Kann man natürlich auch immer noch, als Schuldsvermutung gilt, aber... So war das ja bei diesem, bei dem Typen, den sie da in Kanada damals fertig gemacht haben, hier den Gregory Allen Elliott, waren es ja auch mehrere, die hatten sich ja noch vorher abgesprochen. Also das gibt's ja halt auch. Lustig ist, dass auch einer da von den Chefs von dem Weißen Ring irgendwie ein hohes Tier in der SPD irgendwie ist. Ne? Okay. Irgendwer hat das die Woche angesprochen im Netz und da ist der Stegner gleich drauf gesprungen. Da können sie aber auch gleich eine Anzeige bekommen. Dachte ich mir auch, ja, MeToo, ne? Glauben und so. Aber wenn es halt gegen Parteigenossen geht, dann wird sofort mit einer Anzeige gedroht. Supergeil. Emma! Lange nichts gehört von Emma. Frau Sulkowitz, die Frau mit der Matratze, die das Leben eines Studenten mehr oder weniger für Jahre zerstört Studenten. Hat. Was? Eines deutschen Studenten auch noch. Eines deutschen Studenten in Amerika für ein paar Jahre zerstört hat, ihn von der Uni getrieben hat. Inzwischen gab es eine finanzielle Einigung mit der Uni, weil nämlich dem Typen nichts nachzuweisen war und weil von ihr belastendes Material für sie aufgetaucht ist, nämlich dass sie vor der Anzeige und nach der angeblichen Vergewaltigung hat sie noch ganz normal Kontakt mit ihm gehabt und so weiter und so fort. Sie hat ja danach halt praktisch aus diesem Vorfall mit der Matratze dann Kunst gemacht, in Anführungszeichen Kunst. Und auf der Schiene scheint sie jetzt auch weiter zu reiten. Und es gibt auch Leute, die ihr da dementsprechend eine Plattform bieten. Das finde ich eigentlich super traurig. Und sie hat sich jetzt vorgenommen, in ihrem jetzigen Projekt die Unterdrückung von asiatischstämmigen Amerikanern anzuprangern, was ich sehr humorig finde, weil ja eigentlich allenthalben bekannt ist, dass die asiatischen Einwanderer in Amerika so die erfolgreichste Minderheit von allen sind, die ja inzwischen mehr verdienen als die meisten anderen Bevölkerungsgruppen in Amerika im Schnitt. Aber sie fühlt sich trotzdem unterdrückt, weil ihre Mutter halb Japanerin, halb Chinesin war. Und ja, wenn du mal runterscrollst, sind halt Bilder von ihren Kunstwerken. Das war eigentlich so der Punkt, den ich so toll fand, was da halt Leute, ja. Das zum Beispiel, das symbolisiert die rassistische Gewalt in Amerika. Ach so, ja. Sehe ich. Also Kunst, ne? Kunst. Also ein Taschenmesser, eine Banane in einem Goldfischglas symbolisiert. Das heißt das zufällig Daddy Issues? Hier sehen wir ihre Mutter wird hier symbolisiert durch die Teekanne, weil wir wissen ja alle Tee asiatisch und so. Ne? Und das Bubble ist irgendwie. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Die Perlen hatten auch irgendeine Bewandtnis. Ich habe es glücklicherweise schon wieder vergessen. Ich glaube, die Teekanne ist weil die was aufnehmen kann oder so. Wie den Raum darstellt, so wie den Schoßraum. Meine Mutter isst Cheetos mit Chopsticks, also mit Stäbchen. Das ist so ein wahnsinnig toll eingedampftes Beispiel dafür, wie es ist, als ein gemischtrassige Asiatin in New York aufzuwachen. Du isst amerikanischen Müll, aber mit asiatischen Werkzeugen. Das ist ein Moment, den ich einfangen wollte. War es nicht irgendein Schauspieler letztens, der irgendwie bei Instagram gepostet hat, wie er irgendwelche Chips mit Stäbchen gegessen hat, was dann irgendwie viral geworden ist? Aber mal ganz ohne Scheiß, ich esse manchmal, wenn ich am Rechner sitze, esse ich Flips mit Stäbchen, weil man saut sich halt dabei nicht die Pfoten voll und schmiert nicht das Fett überall hin. Kann ich auch gut nachvollziehen, also ist ja praktisch. Also oder hier auch, also das finde ich, es hat mich tief berührt, das Kunstwerk, und ich hoffe, sie verdient Millionen für diese Cheetos-Packung und einen Bubble-Tee in einem Goldfischglas. Was Ähnliches habe ich schon mal gesehen auf einer richtigen, richtig, auf so einer Art Kunstausstellung im Vernissage, da hat irgendwie auch so ein Mädel alles in Tütchen gepackt, in so kleine durchsichtige Tütchen, so verschiedene Haushaltsgegenstände. Und Zuckerwürfel und dies und das. Und dann aber 50 Tüten davon an so einem Ständer. Oh, ja. Super. Ich finde es toll, dass jemand mit einer verleumderischen Kampagne so viel Aufmerksamkeit erzielen kann, dass hinterher die äußerst bescheidenen Kunstwerke, die diese Person herstellt, auch noch in überregionalen Medien gefeatured werden. Finde ich super. Das ist ein toller... Ja, das ist ja nur nicht mal das Schlimmste. Also ich fand das eigentlich, der Tiefpunkt von der ganzen Nummer war ja, dass diese Gillibrand oder wie die heißt, die eine Senatorin aus New York, die ja damals auf Clinton gefolgt ist, die hat sie ja damals sogar zu dieser Rede da eingeladen, zu dieser Rede zur Lage der Nation. Die Spinnerin. Also, Und in deutschen Medien war damals ja auch die ganze Zeit von dieser ganzen Sache zu reden, aber hinterher die Gegendarstellung dann wieder nicht mehr. Also bei der Zeit gab es einen guten Artikel dazu, dann nochmal, der das wieder gerade gerückt hat, aber irgendwie die Spiegel Online und so, alle möglichen, die da drauf aufgesprungen sind, da war nichts mehr zu hören dann. Ja, hier haben wir einen weiteren Fall von, sag ich mal, kulturell spezifischen Problemen, die es so gibt. In Herne gibt es anscheinend eine nigerianische Gemeinschaft, irgendwie Einwanderer aus Nigeria. Die haben, nachdem sie hier hergeflüchtet sind, nehme ich mal an, haben die jetzt angefangen, Frauen aus Nigeria über illegale Wege nach Deutschland zu schleusen. Und zwar auf eine ganz perfide Art und Weise, nämlich die haben die Gläubigkeit dieser Leute ausgenutzt, oder die Abergläubigkeit, und haben in Nigeria sind die von einem Voodoo-Priester verflucht worden und sind dann nach Deutschland geschleust worden mit diesem Fluch, und ihnen ist klar gemacht worden, wenn sie nicht das Geld bezahlen, ich glaube waren es 25.000 oder 20.000 Dollar oder Euro pro Nase, dann wird dieser Fluch sie halt ganz schrecklich treffen, und dann hat man sie hier halt zum Anschaffen geschickt, um das Geld abzuarbeiten. Mhm. Super, oder? Finde ich, also es wird halt ständig von Bund und weltoffen und Scheißdreck geredet, aber wenn ich dann so einen Fall lese, dann frage ich mich, ist das mit dem Bund denn wirklich ein Wert, oder ist das vielleicht auch einfach nur Gutgläubigkeit und Dummheit? Wenn ich sowas sehe, dann stößt mir das besonders auf. Eine Sache, viele Leute reden ja über die Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Und das ist natürlich ein Euphemismus für bestimmte Sachen, die halt grenzschutztechnisch gemacht werden oder auch nicht gemacht werden. Und das ist so ein Meme, was ich halt bei manchen, die halt sehr pro Flüchtlinge sind, über die Maßen pro Flüchtlinge, so nach dem Motto so, ja, hier, es gäbe überhaupt gar keine Schleuser und das wäre alles eine totale Erfindung und es gäbe überhaupt gar keine Schleuser, Kriminalität, kein Menschenhandel und das wäre alles nur eine Erfindung und es wäre halt eine Erfindung, nur um zu rechtfertigen, irgendwie die Grenzen zu schließen. Und das stößt mir wirklich sehr, sehr mies auf. Weil selbst ganz abseits von dieser ganzen Flüchtlingssache, wie die über die Grenzen kommen und in die Boote kommen, sowas, wenn die hier sind, genau über solche Verbindungen, über die Leute, die vielleicht andere Leute in Boote gesetzt haben, können die ja nur organisieren, solche Leute dann herzuholen. Und die nutzen da teilweise halt auch irgendwelche behördlichen Reden aus und natürlich die Leichtgläubigkeit. Also das mit dem Fluch, das kann man ja schon fast gar nicht glauben. Also, finde ich krass. Aber kann gut sein. Und im Zweifelsfall kann es ja auch immer irgendwie sowas sein, dass man sagt, okay, entweder machst du das oder, keine Ahnung, deine Familie ist hier im Dorf, die bringe ich um. Ja, also es muss ja nicht unbedingt sowas sein. Wer weiß. Ja, also ich kann es ja auch nur mal wieder hier, ich bringe ja ab und zu, wenn es um Afrika geht, hier meinen Kumpel ins Gespräch, der 3 Monate im Jahr in Afrika ist. Und er sagt halt, da ist das ganz normal, an die Witch Doctors und den ganzen Kram zu glauben. Also richtig auch knallhart. Also nicht irgendwie so ein bisschen oder wie Leute hier an Horoskope glauben oder so, hallo Hengame, sondern das ist wirklich für die sind das Autoritäten. Und wenn der was sagt, dann machen die das auch. Also deswegen halte ich das nicht für abwegig mit dem Voodoo-Fluch. Die Vagina hat noch einen langen Weg vor sich. Fragt man sich ja, wo geht die hin? Wo kommt sie her, geht sie hin? Erst wandernde Aussagen und dann das. Also, wo kommt die Vagina wirklich her? Ich glaube, das war auch ein Spruch von dem jüngsten Präsidenten. Ach oh, Gott. Müssen wir da was reinlesen oder reicht das schon? Also, was ich halt sehr unterhaltsam fand, das sind also so 2 Uschis, die da ein Buch auch zugeschrieben haben. Und die haben dann auch so ein paar Sätze waren da drin, die ich wirklich toll fand. Zum Beispiel, dass sie den Schülern, in den, da wo sie Referendariat gemacht haben, dass sie den Schülern da praktisch als Hausaufgabe gegeben haben, zu wichsen, also zu masturbieren, vor allem den Mädchen. Ist also, na, was machst du denn da? Oh, das ist meine Hausaufgaben, Papi. Ja, also Kinderrechte ins Grundgesetz, sage ich dann nur. Ja, ich meine, ist ja in Ordnung, irgendwie versuchen, den Kindern irgendwie das als nicht tabu oder nicht schädlich oder so, das finde ich völlig in Ordnung. Aber ihnen als Hausaufgabe, wir haben beide neben dem Studium Sexualkunde an Schulen gelehrt und regelmäßig lautet die Hausaufgabe, insbesondere für die Mädchen, zu Hause masturbieren. Dabei finden sie heraus, welche Stimulation sie zum Orgasmus bringt und Teenager, die masturbieren, haben oft ein positiveres Körperempfinden. Das schafft Selbstbewusstsein. Also, Wenn ihr das nächste Mal irgendwie beim Wichsen erwischt werdet, sagt ihr, das mache ich nur um Selbstbewusstsein. Also, stehst du mit breiter Brust auf. Ich finde auf jeden Fall schon diese drei Teile hier prima. Die Vagina hat noch einen langen Weg vor sich. Teil 1, 2, 2, mit Kacke kann jeder etwas anfangen. Teil 3, wir haben kein feministisches Buch geschrieben. Wie gut müssen denn Männer über weibliche Anatomie Bescheid wissen? Um gute Partner, Väter und Freunde zu sein, sollten sie wissen, was Frauen durchmachen. Sie sollten wissen, dass viele Frauen unter Schmerzen leiden, wenn sie ihre Tage haben, dass sie müde sind oder Durchfall bekommen, jeden Monat. Ich meine, wer kriegt das denn nicht mit, der in der Partnerschaft lebt? Wer sagt denn, der Alte, hör auf rum zu nerven mit deiner eingebildeten Schmerzen oder so? Denk doch mal nach. Geschlecht ist nur ein soziales Konstrukt. Mit anderen Worten, das ist auch alles nur sozial konstruiert. Das muss ja alles nicht so sein. Wir sprechen schließlich von der Hälfte der Bevölkerung und schreiben auch tatsächlich viele Männer. Der Älteste, der sich bei uns gemeldet hat, war ein 70 Jahre alter Busfahrer. Er hatte ein paar Nachfragen zu unserem Buch und wollte uns widersprechen. Denn wir schreiben an einer Stelle, dass der männliche Nippel keine Funktion hat. Davon war er etwas angefasst, weil er fand, wir sprechen seinen Brustwarzen die Existenzberechtigung ab. Darum wollte der Mann uns wissen lassen, dass auch viele Männer es mögen, wenn man ihren Nippel liebkost. Da stimmen wir ihm zu. Uns ging es jedoch darum, dass Männer mit ihren Brustwarzen keine Kinder säugen können. Was ist das für eine heteronormative Scheiße? Was ist das hier für eine Binary Supremacy? Ich kann mit meinen Brustwarzen so lange Kinder säugen, wie ich das möchte. Ja? Ihr feministischen Furien. Ja? Aber die haben ja kein feministisches Buch geschrieben, wahrscheinlich aus dem Grund. Nee. Ja. Ich dachte, nach all der Zeit, die wir ohne sie ausgekommen sind, ist es mal wieder Zeit für Margarete. Margarete hat sich diese Woche den Frühling vorgenommen und ich krieg langsam wirklich Kopfweh bei der Frau. Ich verstehe nicht. Also auch in den Kommentaren. Einmal pro Monat oder ein bisschen häufiger? Genau, ich kriege einmal pro Monat Kopfschmerzen und Blut aus den Augen, wenn ich Bukowski gelesen habe. Untenrum frei, sage ich dann nur. Ja, untenrum bin ich frei, ist nur mein Kopf, der schreckt. Genau, obenrum Schmerzen, untenrum frei. In Wahrheit ist der Frühling die perfideste aller Jahreszeiten. Wir müssen den Frühling ausrotten. Wir müssen den Frühling ausrotten. Ja, genau. Ich verstehe halt nicht, es sind wieder in den Kommentaren auch Leute, die behaupten, das sei Satire und es sei toll geschrieben und was weiß ich, aber einfach über irgendwas abzumeckern und hinterher zu sagen, ja, das habe ich aber nicht so gemeint, das war Satire. Ja, überleg doch mal, wenn die Leute Frühlingsgefühle haben, aber sie haben gar keinen Konsent dafür gegeben, Frühlingsgefühle zu haben, das ist doch quasi Vergewaltigung, oder? Wo hat der Frühling dich angefasst? Zeig's mir in dieser Puppe. Die eigenartige Fixierung aus Verlieben im Frühling lässt sich halbwegs logisch nur mit dem Versuch erklären, die Tier- und Pflanzenwelt nachzuahmen. Aber wie sinnlos. Vögel, die irgendwelchen Müll zusammensuchen, um ein Nest zu bauen, in dem ihre nackte, schreiende Brut halbwegs geschützt ist vor wütenden Hauskatzen, die gerade vom Nachbarskater begattet wurden, mit einem Penis voller Widerhaken. Wer will das denn nachmachen, bitte? Es ist eigentlich alles nicht so, dass man es der Natur direkt gleich gleich tun will. Das ist ignorante Kuh, ey. Was soll da dran Satire sein? Ich verstehe es nicht. Man schmeißt Sachen weg, für die man sich schämt. Man plant sich einen Beachbody, weil Fachmagazine für Menschenhass suggerieren, dass das klappen könnte. Im Frühling darauf schmeißt man die Fachmagazine weg. Ein ewiger Kreislauf versuchter Komplexitäts- und Fettreduktion. Hä? Margarete, brauchst du Hilfe? Dann kleb einfach ein Schild an dein Fenster, wo du drauf schreibst, Hilfe, Hilfe. Irgendwie, dir kommt schon jemand und hilft. Ich bin mir sicher. Ich glaube, in die Ecke, wo sie wohnt, verirrt sich keiner. Es ist nicht nur traurig, selbst daran teilzunehmen, sondern auch anderen dabei zuzusehen. Eines der bekanntesten deutschen Frühlingsgedichte ist der Osterspaziergang aus Faust. Ein entsetzliches kleines Stück Text, in dem Menschen sich durch Landschaften schieben wie Hamster durch Plastikrohre. Es ist nicht ungewöhnlich, solcher Bilder überdrüssig zu werden. Es ist vernünftig. Fan ist ein Stahlbart, meine Damen und Herren. Jetzt geht es ja noch auf Goethe los. Ja? Und Hamster und Plastikrohre kenne ich eigentlich eher aus anderen Zusammenhängen. Und nicht von Goethe, ganz ehrlich. Eher aus South Park. Grüße an Lemmy Wings. Was soll mir dieser Text bringen, Margarete? Das würde ich gerne von dir wissen. Soll ich darüber lachen? Die ganze Gesellschaft besser. Was? Nee, wenn wir uns alle nur danach richten, dann wird alles schön und gut. Wir müssen dem Frühling einfach den Krieg erklären. Nieder mit dem Frühling. Alle zusammen. Ja. Geht nicht mehr raus. Mögt niemanden. Habt keinen Sex mit eurem Penis mit Widerhaken. Oh Mann, ey. Und lest keine Fachmagazine für Menschenhass. Ja, genau, lest nicht den Spiegel, aber das dürfte aber, glaube ich, auch irgendwie... Also ich vor allem nicht, ja nicht online, vor allem nicht dienstags. Ja, die sind immer hier, das habe ich zwar nicht eingereicht, ich glaube, das war von Price, aber ich kann direkt mal dazu sagen, dass ich diese Art und Weise, dass man jetzt irgendwie meint, so, nee, STEM, ja, sind ja zu viele Männer und so, und eigentlich müssten wir ja das Team draus machen, damit da noch Arts mit reinkommen. Das gibt es schon seit ein paar Jahren, auf jeden Fall. Und es wird immer wieder belächelt, aber die kommen immer wieder damit um die Ecke. Ja, ich wollte das auch nur noch mal vorbringen, weil da, wie du schon sagtest, gibt es seit ein paar Jahren, um kurz zu machen, STEM ist sowas wie das MINT hier in Deutschland. Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, schätze ich. Ja. Und STEAM bringt halt noch Art/Design dazu. Also Art war wohl nicht genug. Es muss noch Art/Design sein. Warum nicht gleich Art-Sternchen-Design, frage ich mich. Aber gut. Naja, über Design könnte ich mich sogar noch halbwegs mit anfreunden. Aber, warum nicht einfach Design? Aber Art generell, also ich habe das immer so verstanden, so nach dem Motto, ja, und dann braucht man noch die Leute, die irgendwie sich daneben stellen und uns nochmal so Emma Sulkowitz nochmal ein kleines Fischglas irgendwie machen, das uns vor Augen hält, wie kapitalistisch das so alles ist und so. Und die Warenwirtschaft. Ja, das ist mein Eindruck, aber dass sie halt Art/Design machen, das sieht für mich einfach so aus, als ob die halt den Fokus auf Art legen, aber das mit dem Design halt noch irgendwie so rechtfertigen wollen. Ja, das glaube ich mal auch. Ja, aber das ist nur Spekulation. Ich fand das interessant. Bei der Karte sieht man halt auch, dass es in Deutschland halt auch 14 aktive Projekte von denen gibt. Und ja, schön. Also es hat schon einen Sinn, warum dieses ganze STEM ist. Also ich meine, ob das jetzt sinnig oder unsinnig ist, da kann man sich auch drüber streiten. Aber in der inhärenten Logik geht es ja um die eher technischen Berufe oder eher Mathe, zahlenlastigen Berufe, die eher männerdominiert waren in der Vergangenheit, und da sollen Frauen animiert werden. Das ist ja so der Grundgedanke. Sie wollen es in die Statistik pimpen, oder nicht? Mehr oder nicht, die wollen nur Statistik pimpen, dass angeblich dann mehr Frauen in STEM sind oder so. Und was ich mir hier auch direkt vorstelle bei diesem A, bei diesem Logo hier oben, also ich meine, wenn das jetzt ein technischer Aufbau sein soll, dann wird der wahrscheinlich so auch nicht funktionieren. Also dieser Mittelbalken, der hängt ja hier nirgendwo dran. Aber das ist kleinlich. Ist doch wirklich bekloppt. Das ist, als würde man irgendwie sagen, Vegetarismus ist zu feminin besetzt. Deswegen muss da jetzt noch Schinken mit rein. Weil es ist vollkommen sinnlos. Warum definiere ich denn überhaupt was, wenn ich es dann hinterher wieder aufweiche? Und könnte Gabe Newell die nicht abmahnen? Das wäre doch mal eine gute Tat, wenn er einfach sagen würde, nee, der Begriff Steam ist markenrechtlich geschützt, verpisst euch. Oh. Ja, das fände ich auch eine gute Initiative. Natürlich, das mit dem Steam ist mir natürlich auch direkt aufgefallen. Das ist halt, und es ist einfach nicht logisch, das zu machen, weil, ich meine, es sollte jedem klar sein, wenn man die Definition erweitert, dann verliert das irgendwie so seinen Sinn. Und gerade Art/Design, da kann man sich vieles drunter vorstellen. Ja, jetzt kommen wir mal wieder zu so einem Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die regelmäßigen Zuschauer wissen, ich bin so ein Rollenspiel-Nerd schon seit den 80ern und so. Und auch das Rollenspiel ist ja im Moment unter schwerem Beschuss von SJWs und Idioten und idiotischen SJWs. Und hier dieser Herr Phil Vecchione sagt, er braucht am Pen-and-Paper-Spieltisch Sicherheitswerkzeuge. Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Also da sitzen dann so 5-6 Leute um den Tisch rum und spielen irgendwie Fantasy-Figuren oder Science-Fiction-Figuren oder so. Aber es ist nötig, dass da sich auf dem Tisch auch Sicherheitswerkzeuge befinden, falls jemand mit den Inhalten nicht einverstanden ist. Und er hat da ganz verschiedene Tipps. Zum Beispiel eine sogenannte X-Card. Die legt man auf den Tisch, ist eine Karte, die legt man auf den Tisch. Und wenn jetzt jemand sagt, und wenn jetzt jemand denkt, so, oh Mann, hier, das ist mir alles gerade zu krass und was der Spielleiter da erzählt, das triggert mich, dann berührt er die Karte und dann hört der Spielleiter sofort auf und muss dann halt sehen, dass er die Szene anders weiterbringt, ohne das triggernde Element. Also wenn zum Beispiel jemand eine Spinnenphobie hat und der Spielleiter erzählt dann, dass wie einst beim Hobbit irgendwelche Riesenspinnen irgendwo runterklettern und euch fressen wollen und dann legt jemand die Hand auf die Karte und dann muss er sich halt überlegen, was er stattdessen macht. Ist es auch schon wieder so, ich will jetzt nicht von Kunst sprechen bei Rollenspielen, aber es ist so ähnlich wie Kunstfreiheit, so ein Eingriff für irgendwelche Weicheier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde so Leute einfach rauswerfen. Wenn die meinen, ich meine, klar, man kann darüber sprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem Rollenspiel spiele, der Opfer von einer Vergewaltigung war und ich weiß das, dann würde ich das wohl auch weglassen. Ja? Dann würde ich so ein Thema nicht aufbringen. Ja? Aber halt so eine dämliche Karte auf den Tisch legen, zumal also ich, da könnte der Spielleiter wahnsinnig werden, weil ich würde ständig irgendwie meine Hand da drauflegen, nur um ihn zu ärgern. Ja? Und würde irgendwie, ja, ihr werdet von drei Orten. Ja, nee, dann werdet ihr halt, also dann müsst ihr jetzt, nee, verdammt, da muss ich mir was Neues ausdenken. Ihr werdet von drei... Es ist Frühling. Nee. Ja, es ist Frühling, nee. Aber das ist ja nur so ein einseitiges Ding. Es gibt auch noch die Supportblume. Ja? Und die Supportblume hat den Vorteil, dass man drei verschiedene Level hat. Also die grüne Supportblume ist okay. Die gelbe Supportblume ist, hey, mach mal langsam. Und die rote Supportblume sagt dann, nee, hör auf damit. Ja? Also es ist nicht so binary wie die X-Card. Und das kreiert auch eine Umgebung von aktivem Consent, ja? Wo jeder checken kann, wo jeder einchecken kann, wo er sich während einer Spielszene befindet. Boah. Ja, und das wäre ja alles wunderbar, wenn der das alleine privat machen würde und nur mit Leuten, die diese Quirkiness, sage ich jetzt mal, auch akzeptieren. Aber der will das ja wohl auch auf irgendwelche anderen oder offiziellen Spielregeln projizieren, oder? Ja, er sagt halt zumindest, auf Conventions und so muss man das auf jeden Fall machen, weil man da ja weil man die Menschen nicht so gut kennt und bla bla bla. Und ich finde halt, dann spiel halt sowas nicht. Genau wie bei Gamergate. Dann lass die Finger davon. Also, wenn man in der Küche kochen, ist es heiß. Und wenn man da auf den Herd fasst, dann ist man selber schuld. Und er vergleicht das halt mit dem Fahren ohne Sicherheitsgurt. Und das finde ich richtig zynisch, weil ich meine davon, dass mir jemand irgendwie meine Spinnenphobie irgendwie auslöst beim Rollenspielen und dem Fliegen durch eine Windschutzscheibe, weil ich nicht angeschnallt bin und dem Knallen gegen einen Baum danach, besteht meiner Meinung nach ein klitzekleiner Unterschied. Ja. Und ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll. Das ist, am Ende kommt halt auch, wie bei Gamergate schon öfter gesagt, da kommt am Ende dieser beige Matsch raus, geschmacklos und völlig ohne Eigenschaften. Weil man kann es ja nicht jedem recht machen. Und wenn man das versucht, zerstört man die Basis von sowas. Ja. Und ich finde das einfach falsch. I run a safe table. Nein, hört auf, lass das. Ich meine, so Sachen sind doch gerade dazu da, dass man aus der Sicherheit ausbricht, dass man eben halt vielleicht mal jemand anders ist, der vielleicht die Spinnenphobie nicht hat, weil im Endeffekt ist es ja auch nicht so, dass der Spielleiter dann Riesenspinnen aus der Tasche holt und die auf den Tisch tut. Die existieren nur in deinem Kopf, vielleicht als Zinnfigur noch, aber eigentlich nur in deinem Kopf. Und vielleicht bringt das jemanden, der eine Spinnenphobie so hat, sogar was, wenn sein Halbelfenjäger, keine Ahnung, mit einem Schuss, zack, die böse Spinne erlegt oder so. Ich weiß es nicht, aber sowas, also es ist halt ein Hobby, das mir sehr, sehr am Herzen liegt und ich finde das einfach nur lächerlich. Mensch, Spaß. Fantasie muss erwachsen werden. Sieh es endlich an. Ja, es geht gleich weiter. Ja, auch so ein Fall von, weißt du, warum glaubst du, dass die Welt sich nur um dich dreht, Arschloch? Weil er eine Person of Color ist. Ja, nee, das, ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber also er bringt das jetzt auch nicht wirklich hier in dem Artikel nicht so raus, dass das irgendwie mit seiner Hautfarbe zu tun hat. Er regt sich darüber wirklich einen ganzen Artikel lang darüber auf, dass Comicläden zu verwirrend sind. Also man kommt dahin und dann findet man die Sachen gar nicht, die man sucht, weil da gibt es so viele Sachen. Und die sind nicht ordentlich sortiert. Und wenn man dann fragt, dann sagt der Typ hinter dem Riesen, da vorne ist Marvel und da hinten ist DC. Aber das reicht mir vielleicht ja gar nicht. Vielleicht möchte ich ja mehr wissen. Ja? Also, also er spricht sich dafür aus, dass so Läden halt einfach ja, besser organisiert werden. Weil er hat nach seinem ersten Besuch in einem Comicshop hat er Jahre gebraucht, bis er sich da wieder hingetraut hat. Das ja? Verstaatlichen lassen oder was? Das ist eine Behörde dann macht. So. Und selbst heute, wenn ich in einen Shop gehe, dann ist es oft eine Sisyphus-Arbeit, durch all die großen Titel zu sortieren, um etwas Neues zu finden. Sind Sie jetzt in Ihrer Kapitalismuskritik schon an dem Punkt angelangt, das ist alles so verwirrend und zu viel? Ich weiß nicht mehr, wo ich hier was finde. Dies alles sind Sachen, die das Management des Ladens anpacken sollte und doch in meiner Erfahrung nicht anpackt. Und das ist so entmutigend, ja? Weil es ja auch viel schwerer ist für die Comics-Shops halt am Leben zu bleiben und so. Und ich würde so gerne dahin gehen, aber ich kann nicht, weil die so durcheinander sind. Ey. Ihr seid Arschlöcher, es tut mir leid. Ihr seid dumme, faule, lebensunfähige Arschlöcher. Wer sich in einem Comicladen nicht zurechtfindet, der, keine Ahnung, dann lass es oder bestell das Zeug im Netz oder was auch immer, aber schreibt doch bitte nicht also der Comicladen, den ich hier habe, das ist eine absolute, das ist wirklich so ein super klassischer Comicladen. Siffig, klein, vollgestopft, der Besitzer raucht da drin, das würde den Chris schon mal total ankotzen. Das ist eher auch so ein Treffpunkt für die Leute, die stehen da rum, trinken eine Cola, rauchen eine Kippe, unterhalten sich und so. Und das möchte dieser Herr alles nicht, das soll alles schön clean für ihn, nach Alphabet geordnet oder was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Naja, da gibt es ja doch schon einen großen Unterschied, also zwischen... Ich möchte gerne, dass hier alles irgendwie strukturiert und aufgeräumt ist und ich möchte, dass die Leute mich hier nicht zupaffen. Also. Ja, verstehe ich auch. Aber du würdest dann da halt aber auch wahrscheinlich eher sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Ja, das ist so, ja. Ich gehe da jetzt rein und sage dem Typ, was er alles anders machen muss. Also, ja, lest halt keine Comics. Ihr seid, es ist ja eh, das Zeug, was ihr lest, sind eh keine Comics. Ja, genau. Es gibt eine Online-Harassment-Campaign gegen Leute, die Diversity in Comics wollen. Ja. Heute sind es bei der Comics. Ja. Ich find's so unglaublich, dass Trolle und ihre einflussreichen Beschützer praktisch, die sind dagegen, dass Frauen verschiedene Rassen und die LGBT-Community besser repräsentiert werden. Nee, die sind nicht dagegen, die sind gegen diese Token-Scheiße, die im Moment läuft, wo aus jahrzehntelang männlich besetzten Charakteren auf einmal Frauen werden oder wo Superhelden auf einmal muslimische Mädchen sein müssen, weil das halt gerade irgendwie Vogue ist oder sonst irgendein Scheiß. Und das hat nichts mit Repräsentation zu tun, sondern alles mit Macht und mit Zerstörung von gewachsener Kultur. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Warum? Der Umgang mit Comicsgate in den letzten Monaten war eine der stressreichsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Ich habe eine komische Art von Internet-PTSD wegen all dem, hat ein anonymes Opfer von Comicsgate Buzzfeed gesagt. So weit sind wir jetzt schon. Ich meine, gut, bei Gamergate waren die Leute haben sich wenigstens noch gebrüstet mit der Scheiße und sich überall hingeschleppt, ihre Fresse in die Kamera gehalten. Aber jetzt sind wir schon bei, irgendjemand hat mir gesagt, ich werde ganz furchtbar harassed von irgendwem. Oder auch dieses Titelbild, was viele auch kennen, mit dem Mädel drauf, hier Mockingbird heißt der Comic, das ist weiter unten auch nochmal zu sehen. Das Mädel hat ein T-Shirt an, auf dem steht, Ask me about my feminist agenda. Und das, da machen die sich im Internet drüber lustig. Das ist doch total fies. Die machen sich da immer noch drüber lustig. Das ist doch gemein. Ja, Mockingbird. Ja. Will ich an der Stelle nur sagen, Mocking. Ja. Das englische Wort Mocking. Aber gut, Mockingbird heißt aber trotzdem. Meine Güte, die haben alle wirklich sehr seltsame Erwartungshaltungen, muss ich sagen. Vorhin auch bei dem Typen im Comic Store, der hat ja selbst geschrieben, ich bin als Kind nie in einen Comicladen gegangen. Was für eine Erwartungshaltung hatte der? Guckt der nur irgendwie Big Bang Theory oder irgendwas, wo, oder irgendwelche YouTuber, die in einen Comicladen gehen und dann kommt natürlich der Besitzer sofort, oh toll, ich zeig dir hier dies und das, und haben die so eine Erwartungshaltung? Wahrscheinlich. Ich meine, Service generell nimmt ja in Läden ab. In Amerika ist er immer noch besser als hier, aber war früher auch besser. Ja, weiß ich nicht. Und dann der Artikel geht halt dann auch noch weiter und sie versuchen dann halt verschiedene Leute, die sich dagegen gewehrt haben aus der Industrie, wie dieser Ethan von Skyware, versuchen sich darüber, also die Leute praktisch persönlich zu vernichten, wie wir es auch von Gamergate kennen. Das sind alles natürlich fiese Rassisten und ganz böse Frauenhasser. Und die haben ihre Follower auf die armen Frauen gehetzt und so. Also die gleichen scheiß Talking Points schon wieder. Villains. Oh, böse Villains. Ja, weiß gar nicht, was ich da noch sagen will, außer verpisst euch doch endlich. Verpisst euch und lasst unsere Hobbys in Ruhe. Ja, das ist eine Anleitung für JournalistInnen vom Journalistinnenbund. Wer hätte das gedacht? Und die sagen dir hier, wie du über Entgeltgleichheit zu berichten hast, beziehungsweise so, dass es in deren Interesse ist. Und da gibt es dann hier sozusagen die Talking Points frisch serviert. Reden und twittern, über Geld sprechen, mitmachen bei Giorno Fair Pay, sauber. Moment mal, verstehe ich das richtig? Wir sollen auf Twitter, ich soll die Gehälter und Honorare von Kollegen recherchieren und mich darüber auf Twitter austauschen. Ja. Seid ihr noch ganz dicht eigentlich? Verschiedenheitsklauseln in Arbeitsverträgen sind auf jeden Fall der Betriebsrat in Gewerkschaftsarbeit unwirksam. Darüber hinaus ziemlich zweifelhaft. Was? Weißt du Bescheid? Wäre mir aber neu, dass Verschwiegenheitsklauseln in Arbeitsverträgen unwirksam sind, ganz ehrlich. Also ich würde jemanden, der so eine Scheiße schreibt, auf jeden Fall in meinem Betrieb nicht einstellen, weil der könnte ja jederzeit meine Geheimnisse ausplaudern, weil er sagt, das glaube ich halt nicht, ich glaube nicht an Non-Disclosure Agreement. Das ist vor allen Dingen sehr schön hier, die Fakten zur Lohnlücke richtig darstellen. Die Daten zum Entgeltunterschied ist ein wenig kompliziert. Journalisten müssen oft vereinfachen. Leider gelingt es nicht immer richtig. Besonders beliebt ist die Geschichte vom sogenannten unbereinigten Lohnlücke. Wenn Faktoren wie Berufserfahrung, Unternehmensgröße, Branchen etc. berücksichtigt werden, verkleinert sich das statistische Fähige von 21 auf 6. Das sei dann die echte Diskriminierung, ist immer wieder zu lesen und zu hören, ja, weil es auch so ist. Andere meinen sogar, man müsse eben nur die Faktoren analysieren, dann gäbe es sogar keine Lücke mehr. Ja, manche meinen das. Der Gender Pay Gap ist aber nicht unrein. Der Gender Pay Gap ist haram. Das Statistische Bundesamt spricht vielmehr von der realen Lohnlücke. Also Leute, benutzt andere Begriffe. Verschleiert. Liebe Journalisten. Krieg, Krieg ist Frieden. Lüge ist Wahrheit. Aber es ist ja nicht per se gerecht, wenn der Mechaniker mehr bekommt als die Pflegerin, sondern strukturelle Benachteiligung. Genau, nee, strukturelle ist es Benachteiligung. Vielleicht aber nicht, weil der Mechaniker auch einen ganz anderen Wert schafft. Ja. Kann das vielleicht sein, dass der mehr kriegt, weil er eine Fähigkeit hat, weil Arsch abwischen halt nicht ganz so schwierig ist wie Auto reparieren? Mann. Also die sind so dämlich, die müssen ihre eigenen Leute verwirren, damit sie andere Leute verwirren, ja. Weil die eigenen Leute sonst merken würden, Moment mal, 6% ist irgendwie kein gutes Argument. Und deswegen müssen die verwirren. Die sagen, ja, ja, 6% und dann schwurbel, schwurbel, schwurbel, aber Mechaniker. Ne? Das ist eklig. Ja, weil letzte Woche auch oder man sieht es halt natürlich akademisch aus der Linse, ja, hier kommunistischen, kulturmarxistischen Gesellschaft ist es ja natürlich wunderbar, weil da setzt der Staat ja die Gehälter fest und da kriegt der Mechaniker das Gleiche wie die Krankenschwester, egal ob sie arbeiten oder nicht. Und nur das ist echte Gerechtigkeit, wenn man es aus der Linse betrachtet, ne, Obi-Wan Kenobi. Das war in der DDR ja auch so. Wo ist das Problem? Mutig, auch Freier erheben Anspruch. Ja, das halte ich auch für mutig, weil als Freier, der zu viel rumnervt und ständig irgendwie sagt, aber ich will für meine Titten mehr Geld haben, der sitzt ganz schnell auf der Straße, weil der hat nämlich, da gibt es keine Kündigungsfrist und da gibt es keinen Vertrag. Da wird man einfach nicht mehr angestellt. Hatten wir letztens bei der Dame von der NZZ. Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es dann direkt den nächsten Zap-Beitrag dann über dich, was die Nazis in dieser Firma, Medienfirma, da alles dich gegen dich diskriminieren, nur weil du eine andere Meinung hast. Ja, das Ding mit den Männer erbitten Auskunft, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon. Ich habe mir heute nochmal dieses ganze Gesetz durchgelesen und ich konnte da jetzt so speziell erstmal nicht erkennen, welche Unterschiede es da jetzt geben soll zwischen Männern und Frauen, was diesen Auskunftsanspruch angeht. Also Marmon hatte irgendwie so einen Blogbeitrag rausgesucht, aber das, was da drin stand, dass das irgendwie nur ist, wenn ein Geschlecht irgendwie 60% von den Angestellten da stellt mit dem Auskunftsanspruch, das konnte ich da jetzt auch nicht draus entnehmen aus dem Gesetz. Also weiß ich nicht, worauf sich das gestützt hat. Deswegen wäre ich da jetzt vorsichtig mit einer Aussage. Aber ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht da drin gelesen, dass es da überhaupt um das andere Geschlecht geht. Habe ich jetzt so auf die Schnelle auch nicht rauslesen können. Also, aber es ist natürlich alles sehr verklausuliert. Vielleicht bin ich da auch einfach nur nicht juristisch versiert genug. Mag gut sein. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass das Auskunftsrecht für Gehälter gegenüber, ja, Selbstständigen, es wird hier nicht so gesagt, hier frei, feste, freie oder Pauschalisten. Ja, das sind im Endeffekt Selbstständige. Ich meine, da geht es im Endeffekt um Geschäftsgeheimnisse, ja, und um freie Vertragsgestaltung bei der Verhandlung, Aushandlung von Budgets. Da geht es ja nicht unbedingt, aber gut, ich meine. Ja. Ja, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Das ist Originaljournalismus nach Journalistinnenbund-Art. Und das ist ja auch sowas, was die veranstalten. Ein All-Women-Panel. Nur Frauen. Wie oft hören wir immer von wegen, ja, wenn da nur Männer sind, dann dürft ihr da gar nicht hingehen. Sexismus. Ja, aber wenn du natürlich der Journalistinnenbund bist und dich darüber unterhalten willst, in diesem Fall irgendwie um, was muss ich ändern für die Einwanderungsgesellschaft, bla bla bla blub, mit der Frau Shayani oder wie die heißt von ARD und wie glücklich die alle aussehen, da kannst du auch nur Frauen nehmen, so, das reicht schon. Aber die Moderatorin ist immer noch eine weiß aussehende Frau, das muss sich ändern. Würde ich auch sagen, das ist so ja gar nicht divers. Ja, in eine Richtung geht's auch. Da hat uns ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass hier in Österreich jemandem 300.000 Euro Entschädigung gegeben wurden, weil er wohl einen Posten nicht erhalten hat, weil dafür eine Frau vorgezogen worden ist und das wohl zu Unrecht, wie dieses Gericht hier festgestellt hat. Genau, und zwar ging es da um die Besetzung von einem Posten in Österreich, wo es mehrere Bewerber gab und da gab es ein komplett vorgeschriebenes, reguliertes Bewerbungsverfahren, wo nach ganz normalen Kriterien, also nach objektiven Kriterien gesetzlich vorgeschrieben, die Auswahl zu erfolgen hatte. Und der Herr, der war halt der Beste, mit 0,25 Bewertungspunkten Unterschied zur Zweitplatzierten. Und damit hätte er genommen werden müssen. Allerdings hat das Ministerium gesagt, nein, wir wollen die Unterrepräsentanz von Frauen bekämpfen und deswegen setzen wir uns darüber hinweg und stellen jetzt hier ein. Und das war, die haben sich einfach offensichtlich nicht an das Recht gehalten mit dieser Begründung und das hat das Gericht jetzt festgestellt. Deswegen, also der Herr hat dann einen anderen Job bekommen und die Differenz zu dem Gehalt, was er in dem Job hatte und zu dem Posten, den er im Ministerium, Verkehrsministerium war das, gekriegt hatte, sind halt diese 300.000 Euro. Also es ist kein armer Herr, da geht schon ziemlich viel Geld. Ich fand's, ja, also es ist die Differenz zwischen dem, was er selber verdient hat und dem, was er im Job verdient hätte, wenn er den bekommen hätte. Okay. 5 Jahre. Also gut dotierter Posten. Da hätte ich wahrscheinlich auch geklagt, wenn es so offensichtlich wäre. Aber es ist jetzt nicht so eine Trendwende, es ist nur einfach ein total offensichtlicher Fall, wo die einfach übertrieben haben, wo sie es einfach überreizt haben und sich an ihre eigenen Regeln nicht mal gehalten haben. Naja, ist ja schön, dass es sowas noch gibt. Also ich meine, wie das in Deutschland laufen würde, will ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also für das eigentliche Unrecht hat er 5.000 Euro für sogenannte persönliche Entschädigung für persönliche, wie sie es genannt haben, weiß ich nicht genau, halt auf Unannehmlichkeiten, irgendwie sowas bekommen. 5.000. Das andere ist wirklich nur das Gehalt. Knaller. Ja, das ist auch so eine schöne Geschichte hier. Also dieser Sprengstofffund, es handelt sich da wohl um einen deutlich gefährlicheren Sprengstoff als TNT, den die da gemacht haben, diese zwei Leute. Die haben eine mobile Bomben-Sprengstoffküche gebaut. Aber lass nochmal das Erste bitte, schaut mal bitte die Bebilderung. Also es geht um linke Aktivisten, bei denen Sprengstoff gefunden wurde. Der erste Satz unter der Überschrift ist, der Landkreis Saalfeld-Ruderstadt gilt als Neonazi-Hochburg. Und die Bilder zeigen offensichtlich auch Leute, die eher dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Da fragt man sich doch auch so ein bisschen, was genau will uns der Journalismus damit sagen? Ihr findet bei Linken Sprengstoff, aber die Rechten sind schlimmer? Oder was? Also, ich ich weiß gar nicht mehr, ist das, ist, aber dann fällt dann der Blick auf den Autor und dann weiß man auch, woher das kommt. Das ist nämlich der Matthias Meissner, den hatten wir oft schon hier unfreiwillig zu Gast. Das ist der Hofschreiber der Amadeo-Antonio-Stiftung und der kann halt gar nicht anders. Der kann einfach nicht anders. Es müssen überall böse Nazis drin sein, sonst kann er den Artikel gar nicht schreiben. Ja. No, also aufmerksam geworden ist man auf das Ganze wohl auf zwei Wegen. Auf der einen Seite ist der eine Herr, der Jan heißt er, glaube ich, auffällig geworden durch irgendwie kleine andere Delikte, nichts Großartiges, allgemeine Ermittlungen. Und dann gab es wohl einen Tipp, weil er Dünger gekauft hat in haushaltsunüblichen Mengen. Das fand ich auch. Es gab auch einen Tipp von einer Dame aus seinem persönlichen Umfeld. Ne? Genau, also es gab halt mehrere. Die ist danach bedroht worden, ja, und lebt momentan mit Polizeischutz. Genau, aber es gab halt mehrere, es kam irgendwie mehrere Dinge zusammen, dass sie überhaupt auf den gestoßen sind. Das sage ich mal im Hinterkopf von dem, was vorhin gesagt wurde über den Fall und wie der politisch begleitet wird im Vorfeld. Konkret wurden 2,5 Gramm von diesem Sprengstoff gefunden. Allerdings sind 2,5 Gramm von dem Sprengstoff wohl schon relativ viel. Und sehr viele Chemikalien, um sehr viel zusätzlichen Sprengstoff herzustellen. Nur was es konkret angeht. Und wie gesagt, ein Van, den sich die ausgebaut hatten zu einer Werkstatt, in der man mobil rumfahren und diesen Sprengstoff herstellen kann. Also Walter White-Style. Und diese Leute sitzen nicht in Untersuchungshaft. Das muss man sich mal reinziehen. Und die linke Landesregierung hat sich mehrere Tage lang geweigert, die entsprechenden Behörden hinzuzuziehen, Staatsschutz etc. Erst auf Druck von außen. Ja. Unglaublich, wirklich unglaublich. Genau, zum vorigen Fall wollte ich noch eine Sache anmerken. Und zwar wurde ja auch erwähnt, dass der Jan R., der Pressesprecher von dem sogenannten Bündnis für Zivilcourage und Menschenrechte im Landkreis Saalfeld-Rudolfstadt war, also die distanzieren sich jetzt von dem, da hat er im Jahr 2016, glaube ich, war es, oder 17, nee, 2016 hat er einen Demokratiepreis entgegengenommen. Das war allerdings nur also es war schon ein Ehrenpreis, 500 Euro haben sie bekommen, das ist jetzt nicht so viel Geld, aber die konnten sich dann natürlich immer mit diesem Logo schmücken, hier, wir haben den Demokratiepreis bekommen. Also da, das fand es halt auch noch ein pikantes Detail an der Angelegenheit, dass dieser Herr wohl da war und diesen Preis entgegengenommen hat für diese Organisation. Bemerkenswert, krass. Außerdem hat er wohl auch persönliche Beziehungen zu Mitgliedern der linken Fraktion im Landtag. Also ja, aber so jemand wird dann halt nicht in Untersuchungshaft genommen. Stell sich doch mal jemand vor, was passiert wäre, wenn man bei jemandem aus dem rechten Spektrum diese Sachen gefunden hätte. Erinnert sich noch jemand an den Fall Franco A., wo man dann hinterher zurückrudern musste und irgendwie gar keine wirklichen Anhaltspunkte für eine Straftat gefunden hat? Aber da war hier das Ende der Demokratie in sich. Da sind sie alle schreiend durcheinander gelaufen. Und hier ist es so, naja, lass sie doch mal ein bisschen mit Buttersäure, haben sie bei denen auch gefunden in Mengen. Buttersäure ist eines der Lieblingsmittel von der Antifa, um verhasste Menschen halt von irgendwas fernzuhalten oder deren Räume zu beschädigen. Ja. Unglaublich. Ja, hier haben wir einen etwas entmutigenden Fall. Einfach, die administrativen Mühlen mahlen und hier haben wir einen relativ eindeutigen Fall von einem Kriminellen, der wegen einer Messerstecherei quasi festgenommen werden sollte. Bei der Festnahme hat er direkt die Pistole gezogen und den erstbesten Polizisten in den Kopf geschossen und der ist gestorben. Ja, dementsprechend ist er dann ins Gefängnis gekommen und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. So, lebenslang heißt ja 15 Jahre in Deutschland, mindestens. Daran können noch zusätzliche Strafen gemacht werden, allerdings 15 Jahre, wenn es keine Sicherungsverwahrung gibt oder erschwerende Umfälle erschwerende Umstände während der Strafzeit, ja, 15 Jahre für eine lebenslange Haft. Und ja, die Zeit ist jetzt rum und nachdem er seine Haft abgesessen hat, soll er halt abgeschoben werden in seine Heimat. Und das funktioniert deswegen nicht, weil alles im Endeffekt vom administrativen Vorgang her gelaufen ist. Allerdings wurde er nach seiner Haftentlassung nicht noch einmal angehört, was keine großartige Relevanz für den weiteren Verlauf hat, außer dass es die Voraussetzung ist, dass er später einmal wieder nach Deutschland wieder einreisen darf. So, wenn diese Anhörung nicht erfolgt, dürfte er nicht wieder einreisen. Und es ist wohl vorgesehen gewesen, dass er das Recht eingeräumt bekommt, nach 6 Jahren wieder nach Deutschland einreisen zu dürfen, weil er hier wohl auch Familie hat und Kinder. Und ja, es ist einfach ein krasser Fall, wo eigentlich alles eindeutig ist und im Endeffekt weiß man jetzt nicht genau, was man mit dem Herrn machen soll, weil er kann nicht abgeschoben werden und er sitzt jetzt im Endeffekt und wartet, was passiert. Und ja, kann man einfach nur sagen, was für ein krasser Fall. Was ich da auch noch mal mit einwerfen wollte, ist, habe ich auch am Wochenende gelesen, über 600 Leute, die eigentlich abgeschoben werden müssten, werden in Deutschland in Kirchen versteckt, untergebracht, zurückgehalten. Über 600. Ja, da sind die Damen und Herren ganz stolz drauf, dass man das machen kann. Staat im Staate, sage ich. Das ist außerdem auch geduldet. Also es gibt keine Vorschrift in Deutschland, dass man das, dass das geduldet werden muss. Also theoretisch kann halt eben, könnte da jetzt jemand, jetzt ein Vollzugsbeamter erscheinen und halt die Personen halt eben in Gewahrsam nehmen und dann halt abschieben. Aber das wird halt natürlich nicht gemacht, weil man hinterher die Bilder nicht haben will. Ne? Also du willst halt nicht die Bilder haben von irgendwelchen Beamten, die in die Kirche einbrechen, um da Leute rauszufischen. Und super. Das ist eigentlich der Grund, warum es das gibt. Aber es hat keine Rechtsgrundlage, es ist einfach nur so geduldet. Ja, und hier die Geschichte mit dem Puigdemont, ist wirklich einer der größten Witze der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wir schaffen es nicht, jemanden, der in Griechenland schon eine Frau von der Mauer gestoßen hat und dabei fast umgebracht hat und einen Brand gelegt hat und was weiß ich, den schaffen wir nicht an der Grenze aufzuhalten. Aber wehe, es kommt der abtrünnige katalanische Ex-Regierungschef nach Deutschland, den sacken wir sofort ein. Ja. Das Lustige ist, an der dänischen Grenze, wo wir letzte Woche noch auch diese Berichte haben, dass halt Leute, die in den skandinavischen Ländern kein Asyl bekommen haben, über die dänische Grenze nach Deutschland einreisen und dann hier Asyl beantragen dürfen. Aber der Mann wird festgenommen. Das hat dann irgendwie funktioniert. Das muss mir auch erstmal jemand erklären. Aber er ist nicht der erste katalanische Unabhängigkeitspolitiker, der von Deutschen festgesetzt wird. Das ist im Zweiten Weltkrieg auch schon mal passiert. Als wir Frankreich besetzt hatten, haben wir auch den geflüchteten Chef der katalanischen Regierung festgesetzt und ins Franco-Spanien ausgeliefert, wo er dann der Todesstrafe anheimgefallen ist. Also wir haben da eine tolle Tradition. Aber ich dachte, also kein Mensch ist illegal. Das ist natürlich sehr memwürdig und Louis Company hieß der Herr, Company, wie Englisch Company geschrieben wird. Ist natürlich tragisch und ich finde das Ganze ganz schlimm, vor allem, ich bringe ja Katalonien immer wieder als Thema hoch, weil was da auch in den letzten Tagen passiert ist, ist einfach unglaublich. Die Regierung hat einfach gesagt, hier, 25 Leute, internationaler Haftbefehl, 7 Politiker haben sich schon ins Ausland sieben oder 9, ich weiß die aktuelle Zahl gar nicht mehr, es hat sich heute gerade sehr viel entwickelt, sind jetzt schon im offiziellen Exil im Ausland, in Brüssel, in der Schweiz. Der ehemalige Präsident war in Finnland, dann kam am Freitag der internationale Haftbefehl und die finnische Polizei hat gesagt, yo, melde dich mal bei uns, wir wollen dich verhaften und ausliefern. Dann, also ich paraphrasiere jetzt und es ist in Details auch ein bisschen anders, aber ich paraphrasiere ein bisschen. Dann hat er gesagt, alles klar, hat sich in sein Auto gesetzt, ist vom Auto in Richtung Brüssel gefahren und ist halt an der dänisch-deutschen Grenze gestoppt worden von uns. Weil der spanische Geheimdienst wohl dem Deutschen, irgendwem Deutschen gesagt hat, ja, hier, der kommt da angefahren, haltet immer auf. Ist schon krass. Und Was werfen Sie denen vor? Ach ja, Verrat, Anstiftung, Revolution, also die Begrifflichkeiten, das Wort genau zu übersetzen halt. Es ist halt der Zentralstaat gegen die Leute, die versucht haben, ein Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien durchzusetzen und abzuhalten und wirksam zu machen. Und die Leute sind, die haben jetzt das dritte Mal versucht, einen Präsidenten fürs Regionalparlament zu wählen, was ja vollkommen richtig ist und so sein muss, auch im Sinne der Zentralregierung. Aber die Zentralregierung torpediert das halt, indem die jeden Kandidaten immer wieder anklagt und die dann ins Ausland fliehen. Und deswegen kann kein Präsident gewählt werden. Und ja, also die Situation ist schon sehr, sehr seltsam da. Sehr seltsam. Ja, ich meine, es ist halt so grotesk im Zusammenhang mit dem Rest der Einwanderung in Deutschland. Oder dem Rest der Grenzübertritte in Deutschland so. Ja. Das ist natürlich halt ein pikantes Detail, ja. Und ist nicht so jemand, vielleicht eher jemand, der auch Asyl hier in Deutschland bekommen sollte oder den man schützen sollte? Und sagen, ja, schauen wir mal, was passiert. Vielleicht fährt er ja doch noch nach Brüssel oder in die Schweiz durch und ich weiß, ich ja, oder vielleicht lehnen wir wenigstens die Auslieferung ab. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, der sitzt in einem Polizeirevier und das war das Letzte, was ich wusste. Ja, Bitcoin, die Lieblingswährung aller Internet-Junkies, hat offensichtlich wohl ein Problem. Ein paar Wissenschaftler von der Uni Aachen haben festgestellt, dass innerhalb dieser Blockchain halt diverse Links zu kinderpornografischem Material vorhanden sind. Und da diese Blockchain-Inhalte ja nicht löschbar sind oder veränderbar, könnte das dazu führen, dass Bitcoin in Ländern mit harten Kinderpornografiegesetzen einfach schlicht und einfach illegal sein wird. Also das finde ich, ich kenne mich zu wenig mit diesem ganzen Ding aus, aber Price kann da sicher ein bisschen mehr zu sagen. Aber ja, also was die Codebasis angeht, kann ich auch nicht viel zu sagen, aber vom Prinzip her geht es da um eine Sache, die sich, denke ich mal, jeder vorstellen kann. Nehmen wir einfach mal ein Bild, jemand hat eine Bilddatei, dann könnte man diese Bilddatei ja theoretisch mit einem Texteditor öffnen und dann hätte man Text. So, und den Text, da kann man ja vorschreiben, hier, pipapo, Hirschquelle, und dann hat man das Bild vom Hirsch da drauf und dann macht man das als Text quasi in die Blockchain. Wie das auf Codebasis funktioniert, kann ich jetzt nicht genau sagen. Das geht aber wohl nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Man kann so Text halt verstecken und wenn er einmal in der Blockchain drin ist, kriegt man den nicht mehr raus. Allerdings zwei Sachen dazu möchte ich sagen. Erstens gibt es das überall und dauernd schon und pipapo. Zweitens gibt es ja schon eine Methode, dass man Blocks tainten kann bei Blockchain, das was auch ein Feature ist, was genutzt wird. Wenn halt irgendwie sowas illegal wird, dann kann man diesen Block quasi separieren und quasi, dann kann man ihn nicht mehr benutzen. Diese Funktion gibt es schon. Das sei dazu gesagt. Inwieweit die darauf anwendbar ist, weiß ich nicht. Aber ist das dann nicht so, dass die weiteren Einträge in der Kette sich dann weiterhin darauf referenzieren? Ja, aber es gibt... Das ist ja der Zweck von der Kette. Also wie man das isolieren kann, weiß ich nicht. Aber wenn ein Block betroffen ist, dass man bestimmte Blocks quasi so unter Quarantäne stellen kann und die sind dann tainted und die kann keiner mehr benutzen, das gibt es schon, diese Funktionalität. Gibt es schon im Netzwerk selber wohl. Ja, also das ist nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist halt der Kinderpornografie-Teil und das ist natürlich sehr bedauernswert, aber das wird leider, jedes Netzwerk wird leider für illegale Tätigkeit benutzt. Aber ja, soweit ich weiß, geht es nicht um Bilder, weil diese Blocks sind wohl nur 80 Byte groß oder so, also da kriegst du kein Bild rein. Aber ja, halt ja, links, ja, also komm, links du hast Bildern. Die Blocks und die werden verteilt und aber wie gesagt, es ist ein sehr vereinfachtes Prinzip, aber stell dir vor, du hast die Datei als Text und dann schreibst du was vor den Text oder teilst den Text in verschiedene Sachen auf Das ist das Prinzip. Wie es genau technisch funktioniert, wie groß die Blockgröße ist, das weiß ich alles nicht. Aber vom Prinzip her ist es so. Ja, es ist nicht die Bilddatei, die reingemacht wird, sondern halt Teile der Datei. So, ja. Ja, also auf jeden Fall glüht da mein Aluhut, dass das irgendjemand gemacht hat extra, um halt diesem Konzept halt zu schaden. Ja, das natürlich, aber es ist auch nichts Neues und es gibt Abwehrmethoden dafür und an sich theoretisch schon, also es ist nicht wirklich so ein totaler Gamechanger, wie es überall gesagt wird. Das Paper dazu, das verlinke ich auch nochmal. Das ist gar nicht mal so lang und so technisch geschrieben tatsächlich. Also ich könnte es nicht replizieren jetzt, aber ich verlinke es mal. Es nennt sich Quantitative Analysis of the Impact of Arbitrary Blockchain Content on Bitcoin. So, weil in diesen Arbitrary Fragments werden halt diese kleinen Bytes für die Bilder oder was auch immer gespeichert. Im Chat hat gerade ChiefMateWG den Namen Kitcoin vorgeschlagen. Da muss ich mich dann doch mal verbeugen. Ja, aber ich meine, gib Pedos keine Chance. Das ist meine Meinung, aber ich meine, das System ist so, wie es ist und irgendwie muss man auch mal in der Realität leben. Das war auch von Price. Die Stunde der Heuchler? War das von mir tatsächlich? Ich glaube schon, ja. Was ja, ist das für eine Überschrift? Das ist von mir. Achso, okay. Da geht es darum, es wird ja im Moment ganz viel über diese Cambridge Analytics-Geschichte gesprochen, also dass praktisch diese Analysefirma Daten von Facebook abgesaugt hat, um die dann zu verwenden, um praktisch irgendwie Trump einen Vorteil zu verschaffen im Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Das ist natürlich alles super böse. Böser Mark Zuckerberg und böses Facebook, böse Cambridge Analytics und so. Was aber hier die Basler Zeitung sagt, ist, dass Obama das genauso gemacht hat. Und dass das sogar offen, also die haben das auch offen zugegeben. Und dass die Menge der Daten, die unter der Obama-Administration zur Unterstützung seines Wiederwahlwahlkampfs abgesaugt worden ist, 5-mal höher war als die Menge, die Trump da angeblich zur Verfügung stand oder den Trump-Helfern. Und ja, das mit dem Heuchler, da geht es halt darum, dass ja, jetzt stürzt sich die Journalie halt drauf und schreit, oh Gott, und Datensicherheit und ihr seid alle böse. Und damals war das überhaupt kein Thema. Ja, das hat der Dornisch, glaube ich, auch ganz gut kommentiert gehabt. Also ich habe nicht das Ganze gelesen, was er geschrieben hatte, nur so einen Anfang. Und da stand auch irgendwie drin, dass es halt so ein Versuch ist, wieder zu sagen, so nach dem Motto, ja, die Leute, die da irgendwie mündig für den Trump gestimmt haben, die waren ja eigentlich gar nicht mündig, die waren ja alle nur manipuliert und so. Ne? Und ja, also ja. Ich kann mich auch noch genau daran erinnern, wie sich die damals alle damit gebrüstet haben, dass das so der erste Online-Wahlkampf irgendwie war von Obama. Und dieses Ding, dass man sich da irgendwie, da haben auch damals alle möglichen Late-Night-Leute irgendwie Witze drüber gerissen, dass man sich einmal angemeldet hat irgendwie und dann jeden zweiten Tag irgendwie so eine E-Mail gekriegt hat mit von wegen so, ja, hier, das ist der Stand und wir brauchen jetzt noch mehr Spenden und so ein Kram, ne? Also, dass sie da ordentlich das genutzt haben, alle Leute immer wieder angeschrieben haben und so. Ja. Genau, also diese ganze Sache, es ist einfach sehr frustrierend, weil es ist wie so viele Sachen, es ist was total Offensichtliches, was alle Leute machen. Vor allem, ich muss mich sehr zurückhalten, ich sag's einfach mal so. Hillary hat unter anderem deswegen nicht gewonnen, weil sie die Daten, beziehungsweise den Deal, den Obama mit Facebook hatte, nicht bekommen hat. Sie hat die Daten vom Obama nicht bekommen, so wie sie selber ausgedrückt hat. Das ist einer der Gründe, warum sie verloren hat. Ja, ich glaube, das ist einer der tatsächlichen Gründe. Und das will ich wirklich nicht unterschätzen, weil die Leute von Facebook sagen selber, wir waren Fans von Obama, wir haben dem sogar Daten kostenlos gegeben, die wir anderen Leuten nicht mal gegeben hätten, wenn sie uns dafür Geld gezahlt hätten. Okay. So. Ja, Obama hat diesen Pool und der hat den ihr nicht zur Verfügung gestellt. Das ist so. So, das ist so gewesen. Das ist ein sehr großer Grund gewesen, warum die haben natürlich andere Datensammelfirmen beschäftigt, aber nicht so effizient. und haben das Geld auch anderweitig nicht so gut ausgegeben. Das hat ja die DNC Chefin, der Name mir jetzt entfallen ist, hat das ja in ihrem eigenen Buch sehr gut beschrieben, was da tatsächlich passiert ist. Hatte nichts mit Russen oder irgendwas zu tun. Die zurücktreten musste, oder wie? Die Graph API. Ja, das ist im Endeffekt, das ist das System, was Facebook benutzt. Ja, da kann jeder Laie, wenn er einfach mal durch diese Seite durchscrollt, anhand der Beschreibung sehen, was da alles möglich ist. Hier, alle Kontakte, Freundeslisten von Freundeslisten extrahieren. Das, das gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Gibt es schon seit ein paar Jahren die ganze Nummer. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es da, als die AfD aufgekommen ist und so, da gab es auch irgendwelche Links, die man anklicken konnte, wo du dann irgendwie gesehen hast, welche von deinen Facebook-Freunden irgendwelche AfD-Seiten irgendwie geliked haben und so. Es ging auch alles mit dieser Graph-API. Also, das ist schon klar. Und es auch, also es gibt auch schon seit Jahren, ich gucke da auch immer wieder mal rein, weil Facebook so eine Funktion, wo du sehen kannst, quasi diese ganzen Keywords, die die irgendwie dir gegeben haben, mit Interessen, die sie dir zuordnen. Das sind ja halt nicht nur die Sachen, die man selber irgendwie geliked hat, sondern das sind halt die Sachen, die der Algorithmus einem zuordnet. Und das ist zum Beispiel bei mir halt so, weil ich dann so Seiten wie Kirche im NDR oder sowas da habe, um die da halt im Blick zu behalten und die einen Schluss von sich geben, kriege ich dann auch ständig irgendwelche bezahlte Reklame von diesem IDEA-Magazin und so, ne, halt von diesem evangelikalen Magazin und so ein Zeug, weil die mich da halt natürlich getaggt haben, irgendwie als jemand, der sich für religiösen Content irgendwie interessiert. Und ja, also das ist das Hauptgeschäftsmodell von Facebook. Da einen zu kategorisieren und dann halt eben Werbung einzublenden aufgrund von dieser Kategorisierung. Das wär mal echt interessant, sich vorzustellen, wie eine alternative Welt aussehen würde, in der Hillary gewonnen hätte und welche Nachrichten alle durchkommen würden und wie Leute dann damit umgehen würden. Du, das ist ganz einfach. Hast du mal Fallout gespielt? Ja. Ach so, ja, jetzt verstehe ich, ja. Ja, aber wenn Hillary halt auch dann Zugriff zu den Daten bekommen hätte, dann und sie hätte angenommen mal gewonnen, ja, dann glaube ich nicht, dass da Leute sich so hart drüber aufregen würden. Die würden dann eher sagen, hier, ja, aber sie hat ja gewonnen und Obama hat's auch gemacht, also was soll's. Ja, weil Trump jetzt gewonnen hat, so schwingt das bei mir jetzt rüber, dass, ja, das ist das Schlimme dran. So, Trump hat gewonnen, Manipulation von Wahlen auf so einer totalen Mikroebene, wo keiner was für kann und du hast was gewählt und du wurdest davor aber beeinflusst. Oh, jeder ist ein Opfer. Ja, aber wenn ich hier das Foto von dem Whistleblower sehe, das sagt mir eigentlich schon alles. Ja, aber dazu muss ich, also rein vom Optischen her, ich meine, er gebiert sich so, deswegen kann man das durchaus, also wenn man ihn im Video sieht, wie er spricht und wie er sich gestikulisch, also er ist sehr affektiert. Er ist der Whistleblower von der Firma, allerdings arbeitet er schon länger nicht mehr bei dieser Firma. Er hat bei der Firma gearbeitet, bis er gemerkt hat, so, Moment mal, wir machen hier irgendwie Propaganda, weil der wohl irgendwie einen Auftrag bekommen hat von wegen, wie kriegen wir Leute, die schwul sind, dazu darüber nachzudenken, nicht mehr schwul zu sein, sondern wieder heterosexuell zu werden. So, und wie man erstmal die Leute fokussiert und was für Anzeigen man dann für die entwickeln könnte, um deren Meinung zu ändern. Weil der ist halt, das ist halt so eine seiner Spezialitäten, wie man halt Leute manipulieren kann und wie sowas unterschwellig verändert werden kann. Und das ist nämlich auch der Punkt. Es geht nicht nur um Facebook-Daten und um Kontaktdaten und sonst was. Es geht im Endeffekt darum, wie man über verschiedene Wege herausfinden kann, wen muss ich überhaupt ansprechen, wie kann ich diese Leute ansprechen und welche Wege habe ich überhaupt herauszufinden, wie Grundstimmungen sind. Ja, mit den Daten kann man sehr viel machen. Da geht es auch nicht nur um Facebook-Daten. Ja, da geht es um sehr viel mehr als Facebook-Daten. Da geht es um Datenauskunfteien. Ja, ich meine, es hat vorhin im Chat einer gesagt, ja, die paar Facebook-Sachen haben die Präsidentschaftswahl nicht geschwungen. Ja, es ist einer von vielen Gründen. Einer von vielen. Ich bin darauf so rumgeritten, weil es einer der echten Gründe ist und nicht einer der vorgeschobenen, warum Hillary verloren hat. So, ja. Und bei der ganzen Cambridge Analytica-Angelegenheit geht mir der Fokus auch darüber hinaus, was bei Facebook in den Social Media Sachen und online passiert, auf das echte Leben. Der Channel 4 hat ja ein Sting gemacht, bei Cambridge Analytica. Die haben gesagt, ja, wir wollen euer Produkt kaufen, gebt uns mal euren Verkaufspitch. Und da sind sie bis zu einem der obersten Leute da vorgedrungen und der hat denen halt diese ganzen Sachen gesagt, wie man bestimmte Personengruppen beeinflussen kann. Typischer Verkaufspitch, recht oberflächlich, aber er hat halt auch gesagt, dass sie darüber hinaus auch Sachen anbieten können wie, ich sag's jetzt einfach mal, wie es er gesagt hat, man kann ja in dem Land einreisen mit ein paar ukrainischen Freundinnen und dann geht man zu jemandem nach Hause und macht da ein paar Fotos und dann hat man das Kompromat direkt gegen die Leute. Oder man tut so, als ob man einen Business-Deal mit denen eingehen will und nimmt das auf Video auf und dann gibt man das später als Kompromat. Das hat Cambridge Analytica auch explizit als Dienstleistung angeboten und das geht über diese Facebook-Sache noch hinaus. Das wollte ich noch erwähnen. So, der ZEW, Branchenreport Informationswirtschaft. Den habe ich einfach mal als interessantes Dokument für die Quellen genommen und ich wollte da anhand dessen einfach mal ganz kurz über die Europäische Datenschutzverordnung reden, die übernächsten Monat in Kraft tritt, 24. oder 25. Mai. Und ja, der ganze Facebook-Datenskandal beruht ja darauf, dass auch wenn ihr nicht bei den Quizzes mitgemacht habt, auch wenn ihr nicht alles geliked habt, auch wenn ihr die Privacy-Einstellung überhaupt gestellt habt, werden die Daten ja trotzdem verkauft. So, und nach der EU-Datenschutzverordnung müsst ihr zumindest Consent geben. Also ihr werdet so wie bei den Cookies, ne, klick OK, weil wir verwenden Cookies, so wird das dann bald auch, das werden die Auswirkungen auf Endnutzerebene sein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man hat mehr Klagerechte, man hat mehr Verbraucherschutz, aber vor allem die Unternehmen haben sehr viel mehr Bürokratie und die Hälfte der Unternehmen haben es auch noch nicht umgestellt. Das heißt, da werden Anwälte natürlich wieder viele Klagechancen haben. Und ja, europäisches Datenschutzgesetz kommt bald, noch haben wir es nicht. 2 Monate noch. Interessanter Zeitpunkt, dass dieser Skandal jetzt auch gerade rausbricht. Aber es hat ja nichts mit irgendwas zu tun. Ja, what if Amazon closed up shop tomorrow? Das ist ein Artikel von John C. Dvorak. Das ist ein sehr guter Tech-Reporter und Allgemeinreporter. Macht auch einen sehr schönen Podcast, die No Agenda Show. Kann ich jedem nur empfehlen. Die haben die Weltraumaffen auch mal empfohlen, dann können wir die auch mal empfehlen. Und ja, Plattformökonomie haben wir ja schon mal als Thema gehabt. Und dieser Artikel ist einfach schön, der zeigt einfach mal auf, wenn Amazon morgen schließen würde, wie würde sich euer Leben verändern? Wie würde sich das Leben für die ganzen Händler und Unternehmen verändern, wenn die ja von Amazon abhängig sind, was die Logistik angeht, was die Abwicklung angeht, was den Vertrieb auch angeht, ja. Und das Marketing. Und da kann ja jetzt jeder mal selber überlegen, wie abhängig er von den ganzen Paketen ist, die da dauernd von Amazon kommen. Und ja, einfach nur interessant und nochmal mit dem Thema der Plattformökonomie im Hinterkopf. Die Aktien von Amazon steigen ja, das Konzept geht weiterhin auf. Aber was passiert, wenn Amazon nicht mehr da ist? Einfach nur mal ein interessantes Gedankenexperiment. Oh. Ja, ja, ja. Das 8B-Privileg. Bombe mit Spätzünder. Hier geht es um ein Thema, was für viele Leute vielleicht mittlerweile obskur ist, weil es geht schon um sehr, sehr, ja, es geht um Sachen Schröder-Zeit. Schröder hat im Endeffekt die Deutschland AG aufgelöst. Das hat er damit gemacht, dass er hat im Endeffekt das 8B-Steuerprivileg eingeführt. Heißt, wenn man Firmenanteile hat, kann man die steuerfrei veräußern, was vorher nicht so war. Das wurde damit begründet, dass die deutsche Firmenlandschaft sehr miteinander verbunden war. Viele Unternehmen hatten an anderen Unternehmen Firmenanteile, auch an Konkurrenzunternehmen, Minderheitenanteile halt. Und das hatte einerseits auf das gesamte System eine relativ stabilisierende Wirkung, weil nicht viele Leute Interesse an ruinösem Wettbewerb beispielsweise hatten und andere interessante Sachen, die als Nebeneffekt war. Allerdings hat es der Dynamik einen gewissen Markt dem Markt eine gewisse Dynamik genommen für Innovationen, für neue Unternehmen, die sich gründen konnten. Und es hat das Kapital in den deutschen Unternehmen gebunden und es konnte nicht in ausländischen Unternehmen investiert werden. So, und das waren die Begründungen, dass Schröder im Endeffekt das eingeführt hat. Und das ist meiner Meinung nach mit Hartz IV die zweite Sünde von ihm, die ich ihm auch nie vergeben werde. Ich mag ihn gar nicht so ungern, aber das sind halt zwei Sachen, die er einfach so vergeigt hat. Ja, selbst wenn er, also die Grundprämisse ist schlecht und die Umsetzung war noch schlimmer. Und das ist ein sehr schöner Artikel, der einfach mal wunderbar beschreibt, warum das so schlimm war und wie auch die Reaktion aus dem Ausland war. Auf einmal kam das ganze Ausland, hat Deutschland gesagt, meint er das ernst? Das kann doch nicht sehr ernst sein. Da lege ich natürlich sofort mein Geld an, weil das war einfach das für viele Leute halt ein riesiges Geschäft in Deutschland, ihre Anteile zu veräußern und im Ausland sich in Deutschland einzukaufen. Natürlich haben viele deutsche Investoren dann mit dem freigewordenen Kapital vom Auslandstrend profitiert. Also für die Investoren war es eine gute Sache. Allerdings für die Firmenlandschaft in Deutschland, ob das so eine gute Sache war, könnt ihr mal den Artikel lesen, kleine historische Auffrischung auch, und danach könnt ihr mal Gedanken machen, ob das so gut war für so Sachen wie Gewerkschaften oder so oder Lohnniveau, solche Sachen. Ja, ja. Ein wichtiges Thema. Saudi Aramco, die saudische staatliche Ölgesellschaft, will sich ja privatisieren und will einen Börsengang machen. Und dieser Börsengang wird nicht in Amerika stattfinden. Das ist sehr bemerkenswert aus verschiedenen Gründen. Einerseits, es würde nur Sinn machen, das in Amerika zu machen, weil Amerika der größte Kapitalmarkt ist. Und das wäre einer der größten, wenn nicht der größte Börsengang, den es jemals gegeben hat. Dann... das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, also es gibt eigentlich nur in Amerika eine Börse, die das wirklich handhaben kann. Vielleicht in Europa, aber doch eher nur in Amerika. Und die machen es jetzt selber in ihrem eigenen Land, unter anderem deswegen, weil sie auch nicht genug Kapitalinvestoren gefunden haben, die sich da rein investieren wollen. In Amerika, auf dem amerikanischen Kapitalmarkt, welcher der größte Kapitalmarkt ist. Also wenn sie nicht auf dem größten Kapitalmarkt, den es gibt, genug Käufer finden, dann machen sie es mal in ihrem eigenen Markt. Gut, das heißt, es wird im Endeffekt irgendwie wieder in der Familie verkauft und vielleicht mit Vorteilspreisen an irgendwelche anderen Investoren. Aber damit geht natürlich der Plan total nach hinten los, mit dem der saudische Prinz ja seine Megastadt bauen will. Der will ja mit dem Erlös aus diesem Verkauf will er im Endeffekt die Megastadt in der Wüste bauen. Hatten wir vor kurzem schon mal. Und andererseits bringt das eine sehr große Instabilität in das ölproduzierende System von Saudi-Arabien, was ja noch mit der größte ölproduzierende Staat der Welt ist. Wobei Amerika ja gerade durch Fracking und andere Technologien an denen vorbeizieht. Also, es verändert sich gerade sehr viel auf dem internationalen Handelsmarkt, was das Öl angeht. Und ich sage einfach mal Stichwort Petrodollar. Das ist ja, denke ich mal, vielen Leuten ein Begriff. Ja, das ist die Ölpreisbindung auf dem internationalen Markt an den US-Dollar, hauptsächlich gestützt durch die durch den saudischen Output. Und wenn das nicht mehr besteht, kann es halt zu sehr volatilen Preisen auf den langfristigen internationalen Kapitalmärkten führen. Geopolitisch hochbrisantes Thema. An dieser Stelle einen Gruß an den Abel. So, reden wir kurz über England. Wir haben ja schon über England einige Sachen geredet, aber da gab es ja noch die eine Sache mit diesem russischen Agenten, der da mit dem Novichok-Agenten, also mit dem Novichok-Kampfstoff wohl vergiftet sein soll, laut Aussage verschiedener beteiligter Personen in England. Und die Engländer haben dann halt natürlich sehr stark reagiert gegenüber Russland, haben Diplomaten ausgewiesen, die Russen haben auch Diplomaten ausgewiesen, die EU hat ihren Botschafter, den sie in Russland hatten, zurückberufen. Die EU hatte einen Botschafter in Russland, das war mir so auch nicht bewusst. Wie die einzelnen Botschafter der einzelnen Mitgliedstaaten sind, weiß ich jetzt nicht. Die sind wahrscheinlich alle noch da. Allerdings wird die Rhetorik ja immer weiter hochgeschraubt, kommt auch von der EU-Ebene, weniger von den Nationalstaaten, außer England natürlich, aber sehr harsche Rhetorik gegen Russland von der EU. Und rein formal gesehen ist es jetzt halt so, dass jetzt hinter den Kulissen geklärt werden muss, die Russen müssen jetzt halt eine Probe bekommen und dann muss abgeglichen werden, okay, wo wurde es hergestellt? Da gibt es ja so, also da gibt es wohl Marker, die in diesen Kampfstoffen drin sind, wo man mehr oder weniger nachvollziehen kann, wo sind sie hergestellt worden, wann sind sie hergestellt worden. Und es müssen halt alle beteiligten Parteien müssen da Zugang bekommen und dann wird es da auf UN-Ebene halt irgendeine Verhandlung zu geben. Diese ganze Rhetorik, die jetzt kommt, ich meine, da kann man ja denken drüber, was man will, aber das ist das Prozedere, was jetzt ablaufen muss da und es muss dann halt auch geklärt werden, ob da eine russische Beteiligung war, weil es wohl auch andere Parteien gibt, die diesen Kampfstoff benutzen, die vielleicht auch Russen sind, aber nichts mit der russischen Regierung zu tun haben. Die Mafia in Russland hatte wohl schon mal Zugriff dazu und hat es wohl auch schon mal eingesetzt. Und da gab es halt verschiedene Fälle. Das ist halt doch nicht so, dass man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, aber der Hintergrund ist ja der Skripal, der ein russischer Geheimagent war, der irgendwann vom MI6 angeworben wurde, in Russland verurteilt wurde, im Gefängnis saß und dann nach seiner Haftstrafe ausgetauscht wurde gegen einen anderen Agenten. Und dann in England gelebt hat und weil er halt dieser ehemalige Agent war, denken halt alle, es kann nur Russland gewesen sein, obwohl der Deal ja abgeschlossen war. Aber deswegen sagen die ganzen Geheimdienstleute auch, ja, wenn Russland das war, ist es besonders schlimm, weil die sich dann nicht an diese Geheimdienstsachen dann gehalten haben, weil normalerweise macht man sowas nicht. Ja, bleibt abzuwarten, was da noch passiert. Ich warte, was die UN sagt. Und der Artikel, der verlinkt wurde, der zeigt verschiedene Fälle von ehemaligen russischen Agenten und ehemaligen Russen auf britischem Gebiet, wie die umgekommen sind und wie sich teilweise halt auch herausgestellt hat, dass es nicht was mit Russland zu tun hatte, sondern auch mit anderen Sachen. Und nicht explizit, um den aktuellen Fall jetzt irgendwie zu kontrakarieren, sondern mehr so eine Historie von 5, 6 oder 7 verschiedenen, die halt unter mysteriösen Umständen in England in den letzten Jahren. Ja, interessant, schaut es euch an. So. Ja, das ist eine sehr ironische Meldung, weil die kam, jeder hat ja wahrscheinlich mitbekommen, dass leider in Arizona von einem selbstfahrenden Überauto eine Person totgefahren wurde. Und am gleichen Tag kam die Meldung, ja, Uber will ein System entwickeln, um genau sowas zu verhindern. Ja, das einfach nur ganz kurz. Ja, im zweiten sieht man ein paar gute Bilder. Da ist auch nichts blutig oder so, das kann man sich mal anschauen. Also in Arizona, in ganz Arizona ist quasi freigegeben für Testfahrten mit automatischen Autos. Ja, es muss zwar ein Fahrer dabei sein, aber wie man sieht, das ist das Bild genau im Moment, wo der Unfall passiert ist. Da hat er vielleicht auf sein Handy geguckt oder ich kann jetzt nur spekulieren. Und dabei ist dann eine Person, die ihr Fahrrad... Sie, wenn ich das richtig verstehe. Bitte? Er ist eine Sie, wenn ich das richtig verstehe. Ist eine Fahrerin gewesen. Raffaella Vasquez. Ja, okay, ja. Das ist es, mein Fehler. Habe ich sie jetzt misgendert? Das tut mir leid. Hast du. Ich habe jetzt einfach Operator im Hinterkopf. Also das Geschlecht von der Person ist erstmal dahingestellt, okay, ist nicht so wichtig. Die Handlung selbst ist halt seltsam und genau, du hast schon recht, es ist echt ironisch, dass Uber eine Zeit nach diesem Unfall dann hinkommt und sagt, wir wollen da gern was zu machen, wir haben Patent angereicht, bitte nicht böse sein. Nee, es war genau davor, kurz davor. Achso, es war kurz davor, ja, auch, ja, kurz davor. Ja, und es ist halt sehr tragisch und ja, die Maschinen übernehmen langsam, oder wie sieht's aus? Generell nochmal zu Arizona, in ganz Arizona dürfen verschiedene Firmen diese Tests machen. Apple, Google, Tesla und andere Firmen machen die Tests weiterhin. Nur Uber hat halt in dem Staat aufgehört, die Tests zu machen. Mhm. Und es ist halt noch nicht so ganz klar, wie dieser Unfall überhaupt zustande kam, weil das Auto war mit allen Sicherheitskontrollen eigentlich ausgerüstet. Die Sichtverhältnisse waren auch nicht so schlecht, wie man die den Fotos entnehmen würde. Aber es ist halt nicht so ganz klar, wie das zustande gekommen ist. Und wird interessant sein, es gab ja den einen Herrn, der gestorben ist, wo er im Auto saß. Und das ist jetzt, also mit einem selbstfahrenden Auto, wo er im Auto saß. Und jetzt gibt es halt einen Fall, wo halt eine Person außerhalb des Autos vom selbstfahrenden Auto getötet wurde. Ja, muss ja irgendwann passieren, sagen viele Leute vielleicht. Aber es wäre schön, wenn man die Technik so verbessern könnte, dass es halt das Risiko signifikant reduziert ist. Ja, und dass nicht mehr irgendwie jährlich 30.000 Unfälle passieren, dass man dann sagt, okay, 20.000 sind genug, wenn nur 20.000 Unfälle passieren. Nee, also da muss die Effizienz noch viel, viel, viel weiter voranschreiten. Ja, also ich meine, wenn 30.000 jetzt mit normalen Menschen passieren, kann man nicht sagen, okay, 10.000 weniger rechtfertigt schon, die Sachen auszutauschen. Ja. Wenn 20.000 Leute getötet werden würden von selbstfahrenden Autos, ich weiß nicht, in der Zukunft möchte ich nicht leben. Mit Menschen kann ich dann auch klarkommen. Ja. Aber erstmal hier Wahlzettel-Selfies. Ja, die am 20. September 2017, kurz vor der letzten Bundestagswahl, verbreitete Fernsehnacktpromi Michaela Schäfer via Instagram ein Foto, auf dem sie lediglich mit einer Fadenunterhose bekleidet neben einem ausgefüllten Stimmzettel liegt. Dazu schrieb sie: Natürlich gehe auch ich wählen. Ich habe per Briefwahl meine Stimme abgegeben. Ich wähle die CDU und damit unsere Bundeskanzlerin. Wen wählt ihr eigentlich, meine Süßen? Dazu fügte sie die Hashtags CDU, Angela Merkel, geht wählen, Team Merkel und wählen ist wichtig an. Damit sammelte die Brust- und Nasenkorrigierte Schulabbrecherin nicht nur Likes. sondern auch Fragen, ob diese Werbung für die Bundeskanzlerin und ihre Regierungspartei legal war. Im Paragraphen 107c des Strafgesetzbuches StGB heißt es nämlich unter der Überschrift Verletzung des Wahlgeheimnisses: Wer einer dem Schutz des Wahlgeheimnisses dienenden Vorschrift in der Absicht zuwiderhandelt, sich oder einem anderen Kenntnis davon zu verschaffen, wie jemand gewählt hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja. Der Bundeswahlleiter interpretierte diese Vorschrift dahingehend, dass mit jemand auch die eigene Person gemeint sein kann und stellte im Oktober Strafanzeigen gegen insgesamt 42 Personen, die in sozialen Medien Bilder ausgefüllter Stimmzettel gepostet hatten. Ja, das ist richtig seltsam. Ja, das ist halt eine schwierige Interpretationssache. Oder was heißt schwierig? Hier haben sie es sich relativ eindeutig gemacht. Ja. Um es kurz zu sagen: Wenn ihr selber gewählt habt, dann dürft ihr natürlich anderen Leuten sagen, wie ihr gewählt habt. Ihr dürft es nur nicht in der Wahlkabine machen und ihr solltet es auch nicht im Wahlraum machen. So, und vor allem, ich sag mal als Beispiel, ihr steht in der Wahlkabine und ihr habt einen Stimmzettel vor euch und ihr sagt, ich mache meinen Stimmzettel ungültig und dann gebt ihr euren Stimmzettel ab. Das dürft ihr weiterhin nicht. Ja, dann kriegt ihr einen neuen Stimmzettel und müsst es nochmal machen, bis ihr das halt so macht, dass während der Wahlhandlung im Wahlraum keiner sonst mitbekommt, was ihr gemacht habt. Ja, auf dem Weg raus zu sagen, hier, ich habe XYZ gewählt oder das, ja, gut. Ich meine, ja, auf dem Weg raus kannst du es eh machen. Ja, es geht immer um Beeinflussung. Beispielsweise, wenn man seine eigenen Wahlzettel fotografiert und das hinterher veröffentlicht, nachdem die Wahl gelaufen ist, das ist einfach deswegen bedenklich, weil man könnte in eine Situation kommen, wo ein gewisser sozialer Druck besteht, dass alle ihre Sachen posten, ja, und man dann selber sich gezwungen fühlt, das zu posten, ob man es will oder nicht. Ganz unabhängig davon, ob man von der Meinung abweicht oder nicht. Das ist richtig. Das ist, und dann müsstest du ja halt eine bestimmte Sache dann auch dann machen, dann quasi. Also, dass die Leute dann von dir erwarten, dass du nicht irgendwie AfD ankreuzt oder so, weil du dann halt eben eventuell zu befürchten hast, dass die Leute hässlich zu dir werden oder so. Ja, genau. Deswegen, also etwas zu forcieren ist halt weiterhin nicht erlaubt. Ich wundere mich. Also zu sagen, hier alle, oder das vorzuschlagen oder sowas, aber es kann halt aus der Dynamik heraus passieren und es kann dann von jemandem ausgenutzt werden und das ist natürlich auch nicht gut. Ja, Rechtsmeinungsverschiedenheit mit dem Bundeswahlleiter. Nun hat die Staatsanwaltschaft Wiesbaden mitgeteilt, dass ein Sammelermittlungsverfahren dazu am 8. März eingestellt wurde, weil, Zitat, keine zureichenden Anhaltspunkte vorlagen, dass fremde Wahlentscheidungen veröffentlicht wurden. Dann haben die das wohl anders interpretiert gehabt. Ja, es sieht ganz so aus, aber ich kenne das eigentlich auch so. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie Wahlhelfer war, war es auch immer so, dass wir da vorher drauf gebrieft wurden, also zumindest bei mir in Hannover, dass wenn wir das sehen, was die Leute angekreuzt haben, dann ist eigentlich deren Stimmzettel, muss dann eigentlich auch, darf dann eigentlich auch nicht in die Urne. Also theoretisch, weil das Wahlgeheimnis ist halt nicht freiwillig eigentlich. Aus genau dem Grund, wo wir eben drüber geredet haben, dass dann nicht irgendwer, da könnte ja jeder irgendwie kommen und sagen so irgendwie von wegen, du musst mir jetzt nochmal deinen Stimmzettel hier zeigen, bevor du den einwirfst, damit ich auch sehe, ob das richtig ist, was du da angekreuzt hast oder so. Oder halt eben, ja, mit diesen sozialen Medien könnte halt eben da auch sein. Also ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, dass die das jetzt so irgendwie entschieden haben, weil also im Prinzip... Es hätte jetzt auch nicht unbedingt aktiv geahndet werden müssen, aber ich meine, es ist halt sehr eine große Auslegungssache. Vorhin im Chat wird gesagt, ja, man fragt die Leute nicht, was sie gewählt haben, da es sowieso unnötig ist, da man es eh nicht nachprüfen kann und die Leute, die man erreichen will, einen eh anlügen würden. Ja, wenn du den Wahlzettel fotografierst. Ja, das Punkt, ist, Punkt, Punkt. Das ist ja der Unterschied. Also dieses von wegen, wenn die Leute im Rausgehen sagen, ich habe den und den gewählt, dann ist das ja nur eine Behauptung. Das weiß man ja dann nicht. Aber wenn man den Stimmzettel gesehen hat. Die Briefwahl ist davon ausgenommen. Das ist ja der Punkt. Ja, weil die Briefwahl hier erwähnt wurde. Ja, ja, das mit also der Briefwahl ist sowieso, also ich würde es nicht auch, machen. Ich bin auch Wahlhelfer, will ich an der Stelle sagen, und ich kann jeden nur animieren, das zu machen. Ja, weil, gut, für manche Leute ist das Geld ein Anreiz, aber es ist einfach auch eine Erfahrung. Und ja. Bitte. Ja, ich habe da auch schon jede Menge Mist erlebt. Mit irgendwelchen Leuten, die es nicht einsehen wollten. Diverse Sachen. Vor allen Dingen mit irgendwelchen SPD-Trollers, die eine bestimmte vorgefertigte Ansicht hatten und gedacht haben, alle anderen werden irgendwie bekloppt und würden das nicht reihen und so weiter und so fort. Und wenn die dann da irgendwie die Vorsteher sind, dann hast du halt ein Problem. Deswegen kann ich auch jedem nur sagen, schreibt euch am besten die Nummer auf von jemandem von der Stadt aus dem Wahlamt oder so, dass ihr zur Not da anrufen könnt, wenn es irgendwelche Streitereien gibt. Ja, ja, ja. Das hat mir auf jeden Fall schon mal einen Arsch gerettet. Ja, gut, die Schulungen sind mehr oder weniger. Also, du hast halt Leute, die das schon seit Jahren, Jahrzehnten machen. Das sind dann in der Regel auch die Leiter und die Stellvertreter. Ja, und die meinen dann teilweise, sie wussten sind alles. Halt teilweise sehr. Also, sie sind. Es wird sehr viel vorausgesetzt, so sage ich mal so. Ja, das ist dann in der Regel entweder ein Tag, zwei Stunden oder an zwei Tagen jeweils eine Stunde, diese Schulung da. Da so viel gibt es ja auch nicht zu vermitteln. Allerdings gibt es ja schon bestimmte Rechte und Pflichten, die du hast, aber da geht es halt mehr auch um Sachen wie, ja, du musst dich halt um den Ablauf kümmern, wie die Leute eingeteilt werden und so. Für die ganzen komplexen Sachen, ja, aber in Paragraph sowieso steht dies und das. Da gibt es halt Spezialisten für und das läuft halt immer so, drückst ihm halt Telefon in die Hand und sagst, hier, ruf mal jemanden an. Ja. Es ist halt kein perfektes System, ja, aber ja. Gut, ja, das ist ein Beitrag. Der Kurde, von der sich dem Deutsche Unabhängigkeitskampf Welle, seines Volkes verschrieben hat, versucht, seine Wut zu beherrschen. Was empfinden Sie, wenn Sie so einen verletzten Menschen sehen, wenn Sie wissen, dass das die ganze Zeit weitergeht? Und vor allem, dass es mit Waffen passiert, die aus diesem Land hier kommen. Das macht mich total, das enttäuscht mich. Sehr, sehr, sehr, sehr doll. Ja. Die Kurden machen in diesen Tagen mobil. Nicht nur in diesem Berliner Büro der NAFDEM, die der in Deutschland verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahesteht. Und nicht immer friedlich, vermuten die deutschen Behörden. Sie verfolgen eine Spur, nach der Kurden hinter einer Anschlagsserie auf Einrichtungen und Geschäfte stecken könnten. Doch Sivas gibt den türkisch geführten Moscheen die Schuld an der vergifteten Atmosphäre. Da werden jede Woche Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Menschen erreicht durch die Predigten, durch die Arbeit in den Moscheen. Und all das sind Sachen, die hier das demokratische Zusammenleben vergiften und die ganz praktische Folgen für uns als Aktivistinnen und Aktivisten haben. Ob es eine persönliche Bedrohung ist, ob es eine komische Stimmung ist, ob es kurze Anfeindungen sind. Nur wenige hundert Meter entfernt in Berlin-Reinickendorf befindet sich eine solche Moschee oder das, was von ihr noch übrig ist. Anfang März wurde sie durch einen Brandanschlag vollständig zerstört. Sie wird vom türkischen Moscheeverband DİTİB betrieben und der ist der Religionsbehörde in Ankara unterstellt. Der Jugendvorstand der Moschee will nicht sagen, wen er hinter dem Anschlag vermutet. Die wollten Hass schüren, sage ich jetzt mal, und wir wollen diese Provokation nicht annehmen. Das sehen Sie auch draußen mit den Plakaten. Wir wollen nicht Hass mit Hass bekämpfen, sondern Hass kann einfach nur durch Liebe besiegt werden. Von Liebe und Verständigung ist auch beim Freitagsgebet vor der ausgebrannten Moschee die Rede. Bei eisigen Temperaturen muss es auf der Straße stattfinden. Doch in DİTİB-Moscheen ist auch schon für einen Sieg der türkischen Armee in Nordsyrien gebetet worden. Der Vertreter der türkischen Regierungspartei kann daran nichts Schlimmes finden. Wenn in Kirchen für gefallene Soldaten in Afghanistan gebetet wird und das Religionsgemeinschaften sind, dann sind auch andere Religionsgemeinschaften, muslimische Religionsgemeinschaften. Ja, Moment mal, gefallene Soldaten sind einzelne Menschen. Und das Beten für den Sieg der glorreichen türkischen Armee ist was ganz anderes. Da platzt mir doch gleich der Hut. Es sind nämlich Aufnahmen, eine Jugendorganisation von der DİTİB-Moschee hat nämlich Aufnahmen veröffentlicht, in dem genau das zu sehen war, dass der da vorne irgendwie davon gefaselt hat, dass man die ruhmreiche türkische Armee durch Allahs Hilfe zum Sieg führen möge und so. Das ist was vollkommen anderes als Gebete für getötete Soldaten. Das ist so unverschämt, das miteinander zu vergleichen. Das ist wirklich das Allerletzte. Zumal der Herr Erdogan ja heute angekündigt hat, gleich die nächste Stadt noch einnehmen zu wollen auf syrischem Gebiet. Warum dem nicht endlich jemand auf die Finger haut? Ich weiß noch genau, wie sie alle bei Putin rumgeheult haben, wegen der Krim. Aber bei Erdogan ist das Selbstverteidigung. Selbstverteidigung. Soldaten für das Leben der Opfer in der Türkei und auch in Afrin gebetet wird, sind dann auch Religionsgemeinschaften. Gerade da müssen diese Gebete stattfinden, denn diese Orte sind Orte des Friedens, Orte für die Hoffnung und für die Hoffnung für den Frieden wird dort gebetet. Allen Friedensappellen zum Trotz wird der Ruf nach Vergeltung unter türkischstämmigen Jugendlichen in Deutschland immer lauter. Falls man die auf frischer Tat ertappen sollte, ja, dann wieso nicht? Dann könnte es Ärger geben. Dann könnte es natürlich Ärger geben. Ja. Weil wir hier keine Selbstjustiz haben, Äffchen. Deshalb nicht. Das habe ich vor Monaten schon gesagt, dass uns diese Scheiße droht. Und jetzt können wir sie uns... Die beiden Gruppen wollen die deutschen Behörden auch durch verstärkte Polizeipräsenz vor türkischen Einrichtungen verhindern. Die Berliner Nachbarn sind beunruhigt. Das finde ich erstmal nicht so gut. Und ich finde dort die ganze Veranstaltung, was jetzt ist, alles ein bisschen unverhältnismäßig. Inwiefern? Ja, der ganze Polizeiaufgebot oder so, wenn Kirche oder wenn irgendwo was passiert, da wäre bestimmt nicht so ein Aufgebot hier. Ein Großaufgebot der Polizei auch bei der zentralen Demonstration zum kurdischen Neujahrsfest in Hannover. Weil immer wieder Symbole der verbotenen PKK gezeigt werden, droht die Polizei mit Auflösung der Veranstaltung. Die Aggression ist spürbar. Der Berliner Can Sivas begleitet die Demo im Lautsprecherwagen der Veranstalter. Das PKK-Verbot ist für ihn ein Einknicken vor der türkischen Regierung. Dass eine PKK-nahe Webseite zu Angriffen gegen türkische Einrichtungen und sogar gegen... Tja, schöne Antifa-Fahne. ...Büros der deutschen Regierungsparteien aufgerufen hat, findet Sivas nicht in Ordnung. Aber auch er sieht Deutschland als Verbündeten des türkischen Feindes. Wir kriegen ganz, ganz viel Sympathie. Aber der Staat und die Regierung machen eine falsche Politik. Und dagegen wenden wir uns. Genauso wie uns gegen den türkischen Staat und die türkische Regierung wenden und nicht gegen Türken und Türken an sich. Die deutsche Regierung auf einer Stufe mit Ankara. Die Wut von Kurden wie Can Sivas wächst. Und damit die Gefahr von noch mehr türkisch-kurdischer Gewalt auf Deutschlands Straßen. Aber ist das denn nicht Nationalismus und ist Nationalismus nicht Bäbä, nix gut? Ich meine, du weißt du? Nein, es geht so. Die Kurden sind ja in mehreren Ländern. Das heißt, es ist eher, die verteidigen sich eher so nach Völkerrecht oder so. Ja. Ich habe da echt keine Position zu der ganzen Auseinandersetzung. Ich habe da eine Zeit lang versucht, mich reinzuarbeiten, aber irgendwie weiß ich nicht mehr, wer welche Position hat. Und das klingt für mich alles nach demselben, deswegen will ich dazu nichts sagen. Ja, es ist alles sehr komplex und deswegen fand ich diesen Beitrag an sich auch okay, weil er einfach nur mal verschiedene Perspektiven zeigt. Und Ich meine, was soll man dazu denken? Ne? Man hat ja beispielsweise auch den einen Herrn da gesehen, der Ladenbesitzer nebenan. Der hat genau das gleiche gesagt, was du vorhin gesagt hast. Wird hier ausgetragen. Ein Konflikt, der eigentlich nichts mit hier zu tun hat, aber die Menschen sind halt hier. Ja, und es ist generell das Argument mit den Waffenlieferungen. Ja, es sind einfach sehr viele Spitzen in der ganzen Angelegenheit drin. Ja, und es wird allerdings diese, wenn man über den Konflikt redet und man kann halt auch auf diesen Konflikt in der Gesellschaft zeigen, dann kann man damit auch von den eigentlichen Konflikt, der da vor sich geht, ablenken. Weil wie das alles rechtlich zu rechtfertigen ist, das ist mir immer noch nicht klar, was die Türkei in Syrien macht und was die Amerikaner in Syrien machen und was andere Staaten in Syrien machen. Sind ja nicht alle eingeladen worden. Also das ist schon ziemlich, deswegen auch Syrien ist so komplex. Wir können das aber übrigens auch andersrum. In Barcelona hat es inzwischen über 30 Verletzte gegeben bei Demonstrationen gegen das deutsche Vorgehen, gegen den Putschdämon. Ich meine, das, was mich so irritiert in so Demos, ist, dass es immer scheinbar für komplexe Probleme ganz leichte Lösungen geschrien werden, so Parolen, die man ganz leicht irgendwo rausplärren kann. Aber im Endeffekt wird es nichts lösen oder verbessern. Es ist einfach nur die emotionale Spannung, die Leute mit sich tragen, weil sie sich dem Land so verbunden fühlen und sich dem angehörig fühlen. Und das lassen sie dann raus. Das ist, ich kann es nicht so direkt nachvollziehen, aber okay. Ja, auf der anderen Seite, ich meine, wenn du ein Volk wärst, das seit Jahrhunderten praktisch rumgeschubst wird, und da kommt jetzt so ein wahnsinniger Möchtegern-Diktator des Wegs und sagt, wir säubern jetzt die Gebiete von den Terroristen. Da wird mir, glaube ich, auch die Hutschnur hochgehen, wenn die Terroristen meine direkten Verwandten wären. Weißt du? Also ich kann das schon ein bisschen verstehen. Und warum unsere Regierung es nicht schafft, das Maul aufzukriegen gegenüber einem illegalen Angriffskrieg vom Erdogan, weiß ich auch nicht. Ja, nur halt, weißt du, dann starte mal einfach Petitionen online und sorg dafür, dass alle unterschreiben. Aber dieses auf die Straße gehen und Der Erdogan aber echt Angst kriegen, wenn die alle eine Petition unterschreiben. Ich habe unterschrieben, ja, Erdogan, jetzt musst du aufhören. Warum hat die Ukraine nicht einfach eine Petition gegen Putin? Warum haben die nicht einfach Nein gesagt? Nein heißt Nein. Tatsächlich ist es ja sogar so, dass die Türkei verurteilt wurde. Wegen der Angelegenheit mit den Journalisten vom Europäischen Menschengerichtshof, glaube ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Allerdings, der hält sich da ja nicht dran. Da kann man höchstens diplomatischen Druck drauf ausüben. Ja, wollen wir zum nächsten Thema langsam. Genau. Diplomatischen Druck, indem man ihm noch mehr Panzer verkauft. Ja, gute Idee. Ja, aber lass uns mal abschließen. Ein Wort noch zur Türkei und dann ist gut. Nordzypern. Also, Border Patrol Agent on Trial in Killing of Teen Rock Thrower. Hier gab es eine tragische Sache, wo wirklich viele verschiedene Faktoren zusammenkamen. Unter anderem auch ein schießwütiger Polizist, muss man einfach sagen. Ein armes Kind, was allerdings auch nicht so ganz unbeteiligt war. Also im Endeffekt hat sich hier folgende Situation abgespielt. Hier sind Drogenschmuggler, Marihuana wohl, vielleicht auch was anderes, aber hier in dem Artikel stand nur von Marihuana. Ich habe auch nichts anderes dazu gefunden, dass andere Drogen involviert waren. Es sind halt mehrere Leute über die mexikanische Grenze rüber, haben da halt mehrere Taschen mit Marihuana und anderen Drogen oder anderen Sachen halt hingestellt und sind wieder zurückgerannt, während andere Leute auf der mexikanischen Seite mit Steinen auf die Polizisten, die verfolgt haben, geworfen haben, um die abzulenken und um die davon abzuhalten, die zu verfolgen. Dabei wurden wohl auch Leute leicht verletzt, ein Hund wurde auch leicht verletzt, aber so gut, ich meine, Steine schmeißen kann man so oder so sehen, aber es waren halt viele Steine von vielen Kindern, die geschmissen wurden und einer der Polizisten war dann halt, hat sich halt so bedroht gefühlt, dass er durch den Zaun angefangen hat zu schießen und zwar nicht zu knapp, weil er im Endeffekt eins von den Kindern getroffen hat, die da mit Stein geschmissen haben und zwar 10-mal. Ja, und das ist natürlich eine große Anzahl. So, und der steht jetzt vor Gericht. Und das Justizsystem kümmert sich darum und das geht alles seinen geordneten Weg. Und wenn sowas passiert, dann passiert das nicht ungeahndet. Das ist die eine Seite Sache, die ich dazu sagen wollte. Und die andere Sache, ja, die Mauer nützt nichts unbedingt. Die Mauer ist an der Stelle, wo das passiert ist, 6 Meter hoch. Allerdings ist es ein Zaun, wo man halt auch durchschießen kann. Und ja, tragisch, was da passiert. Und das ist ein Zwischenfall von vielen, die an der mexikanisch-amerikanischen Grenze dauernd passieren. Und es ist ein Problem, ob das durch eine Mauer gelöst werden kann, keine Ahnung, aber es ist ein Problem in Amerika. Aber jetzt mal was Positiveres, wie ich finde. Genau, Nordkorea und Südkorea, das sieht immer besser aus. Ja. Ja, hier trifft sich jetzt im Endeffekt ein nordkoreanischer Verhandler mit Leuten in Finnland, mit finnischen Unterhändlern. Und jetzt ist endlich das entstanden, was der Abel auch angedeutet hat in einem vorigen Stream, dass einfach alle Backchannels zerstört wurden und man keinen ordentlichen Weg hat, Verhandlungen aufzuhören. Und das ist jetzt die erste Kontaktaufnahme, Backchannel oder semi-offizielle Backchannel aufzubauen, dass man halt, wenn sich jetzt Trump mit Kim Jong-un trifft, dann macht das Schlagzeilen, dann gibt es Druck und bla und alle reden so darüber. Und wenn halt Unterhändler im Hintergrund bei Backchannel-Gesprächen schon mal bestimmte Verhandlungspunkte ausklamüsern, die man dann schon mal irgendwie medial gut verkaufen kann im Vorfeld von solchen Verhandlungen, auch gegenüber dem eigenen Volk. Das ist das Übliche, wie halt Diplomatie international funktioniert. Und diese ganzen Hintergrundgespräche haben halt nie stattgefunden, weil sobald irgendwie sowas stattgefunden hat, gesagt wurde, oh, der ist ganz böse oder das ist irgendwie Treason oder Verrat oder sonst was. Und das verhindert natürlich Backchannel-Gespräche. Und Diplomatie ist gut. Nord- und Südkorea wird immer besser. Ja, dass sich da was bewegt, ne? Genau, es tut ja jetzt wohl auch diese 100 Mädchen, da, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, es gibt ja so eine K-Pop-Band in Südkorea, die hunderte von Mädchen umfasst irgendwie und die immer in Teams auftreten und die haben jetzt die Erlaubnis bekommen, eine Tour durch Nordkorea zu machen, was sehr besonders ist. Da durften bestimmt nur so Basketballspieler hin, um Privatspiele für Kim Jong-un zu zeigen. Aber dass die durchs Land touren können für die Bevölkerung, ist schon krass. Ja. Also es geht voran. Jo, das ist eine Meldung, die hat mich an den Star Trek-Film erinnert. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, an V'ger. Ja, da im Endeffekt, die Voyager 1-Sonde ist das erste Objekt, was von uns in den Weltraum geschickt wurde, was unser Sonnensystem verlassen hat. Das an sich ist schon bemerkenswert. Was jetzt zusätzlich bemerkenswert ist, dass nach vielen Jahren, nachdem das System quasi schon mehr oder weniger abgeschrieben wurde im Standby-Modus, es wird nur noch gewartet, bis es quasi aufhört zu funktionieren, haben sie jetzt einen Weg gefunden, nochmal das letzte bisschen aus den Triebwerken rauszumachen, dass sie es jetzt nochmal 2 Jahre aktiv nutzen können, um halt Daten in den begrenzten Rahmen, die halt die Sonde mit der Technik liefern kann, von außerhalb des Sonnensystems an uns zu schicken, was halt sehr hohen wissenschaftlichen Wert hat. Und, wo ist die Sonde? Das steht ja da weiter im Text, dass sie jetzt schon 21 Milliarden Kilometer weg ist. Ja, das, also wenn du dir vorstellst, unser Sonnensystem als Scheibe, beziehungsweise als in sich wabernden Ball, der einen Schweif hinter sich herziehen durch die Galaxis rast, dann würde die Sonde uns quasi sehen. Aber ich glaube, so eine gute Kamera hat das nicht. Es wäre bestimmt ein faszinierter Anblick, weil... Ja, okay. Ist aber ganz schick. Ja. So, kommen wir zum dummen Blumen. Diese Woche Asteroiden, All-Time-Favorite. Und zwar gibt es einen Asteroiden, wie heißt der, Brenner, es wurde im Endeffekt berechnet, dass der im Jahr 2135 die Erde treffen könnte. Und wenn er das tun würde, wäre das nicht so gut. Kennt man ja aus diversen Kinofilmen. Da gibt es jetzt zunächst einmal eine Mission, die OSIRIS-REx-Mission. Das ist eine Sonde, die fliegt im Endeffekt dorthin, nimmt Proben nochmal, macht ein bisschen wissenschaftliche Forschung, kommt wieder zur Erde und könnte dann in einem zweiten Umlauf, nachdem es wieder an der Erde vorbeigeflogen ist, quasi, ich sag's einfach mal, mit Atomraketen bestückt werden und dann könnte man den Asteroiden quasi so ein bisschen aus der Bahn schießen, dass er die Erde nicht trifft. Mhm. Allerdings sind da die Planungen, dass man das dass man noch 25 Jahre, bevor das passiert, irgendwie Zeit hätte, das auf eine andere Art und Weise zu machen. Allerdings könnte man diese Osiris-Rex-Mission dafür auch benutzen, irgendwie das Problem ein bisschen früher lösen. Andere Stimmen gibt es, die sagen, hier können wir den Asteroiden nicht irgendwie, können wir da nicht für Erz irgendwie sowas rausbringen. Das ist einer der Gründe, warum die Sonde auch Proben nimmt beim ersten Vorbeiflug. Es gibt da auch eine interessante Animation, wenn du da auf Start drückst, das Video, da sieht man einmal den Umlauf direkt in dem ersten Bild. Da sieht man, wie im Endeffekt die Erdumlaufbahn und den hier Bemu heißt der Asteroid. Und wie Osiris Rex im Endeffekt zweimal dran vorbeifliegt und beim zweiten Mal rein theoretisch halt, ja, kabumm. So, und das finde ich interessant. Das ist das Doom and Gloom. Kam irgendwie die Nachrichtenmeldung mit dem Asteroiden, der die Welt bedroht, genau in dem Moment zur richtigen Zeit. Wo ich mir überlegt habe, welches Weltuntergangsszenario denn diese Woche? Ach, ich fände das gar nicht so schlecht. Ich meine, so ein Neuanfang hat doch auch was. Genau, überleg mal, nie wieder Frühling. Eben. Nie wieder Netzmeminismus. Das ist echt jeden Preis wert. Ach, Glück, nicht Talent, macht erfolgreich und reich. Interessant. Oh, Werbung. Nur 2 Minuten 6. Ja, das war ja auch eine Werbung, die so durch die ganze Presse ging. Ja. Okay. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, ja. Ja, ich weiß nicht. Kommt euch das bekannt vor? Mich wundert das jetzt nicht so direkt, dass es so war, ne? Mit dem ja. Ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Also ich meine, wie viele Leute kennt man, die talentiert sind und so, aber es denen nie irgendwie was wird. Ja, die pure Meritokratie gibt es ja auch nicht. Bier wird teurer. Oh Mann. Ja, das habe ich mir gedacht, eigentlich so als kleines Auflockungsthema zwischen den ganzen, die ja doch nicht so... Wir sind jetzt hier beim Doom und Gloom und das gehört dazu. Ja gut, das passt auch natürlich dazu. Ja, also die Bierpreise kommt, werden im Endeffekt voll steigen. Es hat was mit Großhandelsstrukturen zu tun und dass die halt Mengenrabatte für Kästen gegeben haben. Und dieses Preismodell lohnt sich nicht mehr und deswegen setzen die Bierbrauereien jetzt auf das Geschäftsmodell, dass die Leute schon mehr für ihr Bier zahlen werden, wenn es ihnen das wert ist. Es ist ja auch ein deutsches Premium-Produkt, wie unsere tollen Autos. Die sind doch den Aufpreis wert. Und ja, ich weiß nicht. Premium ist Pilsner, oder nicht? Und Bier ist aber ich meine, das ganze tolle Premium-Produkt kommt doch, der Großteil von dem Zeug, was gesoffen wird, ist doch Fabrikbier mit Hopfenextrakt und also ich zahle gerne ein bisschen mehr für ein gutes Bier, aber sicherlich nicht für ein Becks, Warsteiner oder irgend so ein Scheiß. Da trinke ich lieber dann was anderes, ganz ehrlich. Ja, hier geht es nochmal um Nordkorea. Und um Doom and Gloom. Nochmal Doom and Gloom von mir aus. Ich habe ehrlich gesagt mehr Angst vor Asteroiden als vor Nordkorea. Aber ein anderes Thema. Schachmatt, kleiner Funfact am Rande zu den Asteroiden. Bis vor einem Jahr gab es einen Zeitraum, dass 6 Monate lang das Asteroidenortungssystem der gesamten südlichen Hemisphäre für ein halbes Jahr lang nicht in Betrieb war. Also das Ding, was uns vor Asteroiden warnt, so in letzter Sekunde. Kein Bullshit, sondern ein ernsthaftes System. Und das ist gescheitert, weil die $20.000 zu wenig Finanzierung hatten. Und deswegen mussten die das für ein halbes Jahr abschalten. Das heißt, wenn vom Süden ein Asteroid angeflogen kommt, weil so toll beobachten wir den Himmel nicht, deswegen gibt es dieses System, ja. Und wenn der angeflogen kommt, hätten wir den nicht kommen sehen. Ein halbes Jahr waren wir total ungeschützt. Also wie gesagt, vor Asteroiden habe ich mehr Angst als vor Nordkorea. Und der Artikel ist von der Deutschen Welle. Den Clip, den wir vorhin gespielt haben von Kurden, war auch von der Deutschen Welle. Ja, die Deutsche Welle ist ja so ein ganz besonderer deutscher Kanal, sage ich mal. Aber überraschenderweise immer interessante Sachen, aber auch, eben auch so Sachen wie das hier, wo man sich denkt, so ja, okay, auch wenn man den Hintergrund kennt, dass halt die Nordkoreaner ukrainische Technologie bekommen haben und damit ihre Raketen verbessert haben, ob die Deutschland treffen, weiß man nicht. Und hier geht es wieder darum, ja, hinter geschlossenen Türen hat aus bestätigten Geheimdienstquellen, ja, Nordkorea, hat Angst vor Nordkorea. Die deutsche Welle in Höchstform in diesem Artikel. Aber wird ja im Auftrag gerecht mit diesem Artikel, muss man ja sagen. Die deutsche Welle halt. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Bis nächste Woche. Ja. Gehabt euch wohl und geht in den Wald. Das Wetter wird besser. Der Frühling naht. Nieder mit dem Frühling. Zeitumstellung dahin. Im Wald blühen die Consentblumen. Pflückt sie. Aber nur mit Einwilligung des Rasens. Lasst euch nicht gendern. Ja. Sowieso nicht. Auf Wiedersehen. Ciao. Forza Ferrari.